Sonntagabend, 18 Uhr, die Weltraumaffen sind da. Guten Abend. Hallo, heute mit einem Gast aus der Schweiz. Hallo Abi. Hallo miteinander. Abi ist bekannt von Twitter, wo er als Hobby betreibt, uns Sachen zu schicken, die uns triggern. Und dann haben wir uns gedacht, wir laden ihn mal ein, um uns zu rächen. Aber Ja, er hat schon die ein oder andere österreichische Quelle uns zugeschoben. Ja. Schweizerische. Ja, und da dachten wir, zum Tag der Urzeitkrebse holen wir mal einen Österreicher dazu. Ne? Schweizer! Ach Quatsch, Schweizer, Mann! sorry. Jetzt bin ich Ist das durcheinander. da, wo der Käse wächst? Nein. Doch Da auch, wachsen die oder? Uhren. Und die Schwarzgeldkonten wachsen hier natürlich auch. Ach, die habt ihr vergessen. Stimmt, ja. Und Berger hat es da, habe ich gehört. Ach Wieso Mensch, hast du jetzt habe ich mir gezogen gedacht, oder das hat so was? gut gepasst mit den Urzeitkrebsen wegen den Schweizer Uhren. Und da sage ich Österreich. Ich bin ja deppert. Naja, Ich fast willkommen das bei den Gleiche. Deppert. Ich habe aber Österreich. Das Österreichs. passiert, wenn wir immer pünktlich starten. Da kommen wir total durcheinander. Wir müssen wieder anfangen, uns zu verspäten, Leute. Dann Ich habe flutscht es wieder. die Woche auch in der Vorbereitung schon Asterix bei den Schweizern gelesen. Mal wieder. Also ich bin voll im Thema drin. Kuckuck. Womit fangen wir heute an? Den verräterischen Kommentaren des Hans-Georg Maaßen. Ich weiß Hört sich nicht an ganz wie ein genau. Buch von Thomas Mann oder Spiegel. so. Musst du den Ja. Spiegel auch dreimal drauf aufsetzen, ansetzen, damit sie was finden. Genau, ja. Also ich weiß nicht, also von Mike Baumgärtner und Annabel Körbel weiß ich nicht genau, aber diese Ann-Kathrin Müller ist auf jeden Fall die gleiche, die auch neulich diesen ja, üblichen 0815 Narrativ, Incels und so weiter Artikel da in Fünf Spiegel verfasst hat und da ganz besonders stolz auf sich war, dass sie da den Leuten jetzt erklärt hat, wie das alles so funktioniert. Und die ist jetzt ja auch eine der Autorinnen von den verräterischen Kommentaren des Hans-Georg Maaßen, wobei ich sagen muss, das ist hier ein Spiegel Plus Artikel, ich habe den noch nicht gelesen, aber ja, ich denke mal, wir können uns, glaube ich, alle vorstellen, nachdem wir vor allen Dingen letzte Woche dieses Ding von der Amadeo-Antonio-Stiftung gesehen hatten, was ja auch schon so eine Sammlung war von eigentlich Nichtigkeiten, aber natürlich Dingen, die die Leute da irgendwie für unglaublich furchtbar halten. Und die Woche hatte ja jetzt begonnen, im Endeffekt mit der, wie heißt die Dame nochmal von Fridays for Future, hier Luisa Neubauer, die bei Ihr Anne Lebensmann Will. muss sein. Anne Will war und da in Gegenwart von Herrn Laschet ja irgendwie gemeint hatte, dass ja der Maaßen Antisemit wäre, was dann der Herr Laschet auf jeden Fall auch hinterfragt hat und nicht einfach so hat gelten lassen. Also die Frau Neubauer hat ja nochmal präzisiert und sie hat gesagt, sie hat Herrn Maaßen nicht Antisemit genannt, sondern er verbreite antisemitische Inhalte. Ja, das war das, worauf sie sich dann wieder runtergelassen Da haben, ging es auch ja. um eine Website oder was, ne? Was ist das eine, welche Website deswegen? Eins von den Sachen, die sie gezeigt hatten, war, und ich glaube, das hatten wir auch schon bei der Amadeo-Antonio-Stiftung, dass er sich auf irgendeinen Artikel von Journalistenwatch mal bezogen hat. Das ist ja auch so ein Ding, wo Ja. ja halt über Journalisten gemeckert wird. Und aber dieser Artikel, da ging es um das Flüchtlingsboot von Carola Rakete und dass ja der NDR sie da begleitet hat und dass das eine Show für den NDR gewesen wäre. Und ja, da kann man eigentlich nichts gegen sagen. Im Endeffekt stimmt das ja, ne? Also die haben ja sie da begleitet. Da wurde ja auch eine Dokumentation daraus gemacht für den NDR. Und das ist ja jetzt nicht verkehrt. Das das muss man ja nicht richtig finden, dass sowas passiert. Das kann man ja hinterfragen. Und sollte man vielleicht Klar, auch. klar. Muss ja dann nicht nur, ja, hätte man sich vielleicht noch eine andere Quelle nochmal suchen können oder so, keine Ahnung, aber das ändert ja jetzt nichts an der Richtigkeit von der Tatsache, dass die sie da ja begleitet haben mit den ganzen Dingen, die dann passiert sind. Da war das Kamerateam vom NDR ja dabei und das war ja auch so ein Ding, wo sie da damals auch behauptet hätten, dass diese Pull-Faktoren. Also, dass man jetzt durch diese Seenotrettung dafür sorgt, dass halt noch mehr Leute sich da in Gefahr begeben, das wäre ja alles Quatsch. Und da wurde auf eine Studie verwiesen, die angeblich noch nicht veröffentlicht war, die ich aber bis heute auch nicht zu Gesicht bekommen habe. Also, die haben da damals irgendwie in den Kommentaren, weiß ich noch, weil ich da auch nachgefragt hatte, allen möglichen Leuten gesagt, ja, die Studie wird bald veröffentlicht. Aber irgendwie habe ich da nie wieder was von gehört. Keine Ahnung, ob das so eine gute Studie war. Ja, wo sie sich auf jeden Fall auch noch drauf eingeschossen haben, war diese Globalismus-Geschichte. Na, also der Begriff Globalismus sei angeblich eine Chiffre für die Juden sind an allem schuld, stecken überall dahinter. Und ja, ich meine, das mag ja sein, dass irgendwelche Leute, die das meinen, dass irgendwelche Leute irgendwo irgendwelche Pläne schmieden und so, dass sie diesen Hintergrund haben, das ist alles Mit Globalisten kann man aber möglich. auch einfach global agierende Unternehmen meinen, ne? Also, Ja, das meint der irgendwie. Chris ja. Also, dass Ja. halt diese Globalisten-Deutung in den Medien und von vielen Aktivisten halt vielleicht einen kleinen Prozentsatz der Leute, die den Begriff benutzen, betrifft, aber halt der größere Teil meint damit halt im Endeffekt, wenn er Eliten kritisiert oder Globalisten oder Finanzeliten halt eben nicht Menschen jüdischen Glaubens, sondern die Leute, die den Rahmen abschöpfen, die Leute, die den anderen Menschen teilweise die Luft zum Atmen nehmen. Ja, und vor allen Dingen, ich meine, Investmentbanking, BlackRock und Konsorten. selbst wenn man das jetzt nicht im, also ich meine, im Endeffekt, es gibt ja eine Globalisierung und es gibt ja auch diverse Leute, die halt meinen, ja, so eine Welt halt, ne, und alles muss mit allem irgendwie verbunden sein und es ist eigentlich egal, wo man was irgendwie tut und so. Und das muss ja jetzt auch nicht sein, dass die jetzt irgendwie meinen, so, wir müssen dir irgendwas, keine Ahnung, irgendwo darauf hinarbeiten oder so, einfach nur diese Idee halt, dass das eine gute Sache ist oder so. Das ist ja im Endeffekt Globalismus. Und ja, das ist ja eine Philosophie, mit der man sich ja auseinandersetzen kann, wo man sagen kann, finde ich gut, finde ich schlecht oder wie auch immer. Und das war ja dann quasi auch so, dass alle möglichen Leute ja alle möglichen Beispiele dann auch sofort gefunden haben, wo halt dieser Begriff Globalismus verwendet wurde, ne? Also auch aus irgendwelchen Pamphleten von der Bundeszentrale für politische Bildung und Ja, es war ja auch irgendwelchen. so, dass der Begriff Globalisten dann als antisemitisch geframed erst einen Tag später eingepflegt wurde bei Wikipedia, ne, zum Beispiel. Ja, das auch, ja, das. Nee, das war wohl eine Fehlinformation. Da hat der Okay. Wikiflex auch zurückgerudert. Das ist wohl Okay. schon seit März da drin. Gut, aber die Aber Änderungen bei der Werbung hatten sind es ja auf jeden Fall wieder entfernt danach, inaktuell. glaube ich, auch dann, ne, wenn sich, als sich irgendwie Ja, weil, Leute glaube ich, über. schon jemand auch dieser Verwechslung aufgesessen ist. Also der Homo Duplex hat es Okay. auf jeden Fall widerrufen, nachdem er Ja, das ist da natürlich wichtig, ja. Aber ich meine, im informiert Endeffekt, worden das ist. ist halt so ein bisschen das Problem, ne? Also ich bin auch gestolpert, das hatte ich jetzt aber vergessen, hier einzureichen. Wir hatten auch noch so ein Ding von Dreisat, die irgendwie auch darauf hingewiesen worden sind, dass sie diesen Begriff schon mal verwendet haben und dann irgendwie ganz reumütig meinten, das tut uns ja leid und wir benutzen den Begriff Globalismus nicht mehr. Und sowas ist einfach Käse, ne? Also ich meine, die Leute müssen ja selber wissen, was sie dann damit meinen und dass sie da sowas nicht mit meinen, irgendwelche Meinen die was Dinge, anderes als Globalisierung, ne? Das die ist ja jetzt, schon der Fall, sag ich mal so. Ist ja nicht ja, halt dasselbe. irgendwie eine Philosophie, die halt so Ja, so eine eine zentrale Herrschaft oder genau. Weltvernetzung irgendwie gut findet auf irgendeine Art und Weise. Also sei es jetzt auf dem wirtschaftlichen Sinne, rein wirtschaftlichen Sinne oder auch mit einer kompletten Regierung dahinter oder weiß ich nicht wie oder komplett ohne Nationalstaaten oder so. Oder das gibt es ja unterschiedlichste Ausprägungen davon. Aber ich denke, man kann dieses generelle Tendieren zu so ein Verschmelzen von allem, was ja auch heutzutage mit Internet und dem ganzen Kram. Man kriegt ja auch alles mit, ne? Man merkt ja auch, wenn irgendwo in Australien oder weiß ich nicht wo was irgendwas aktuell ist, dann kann sich das ja innerhalb von wenigen Minuten ist es ja auch in Europa dann angekommen, solche Informationen und solche Dinge. Ne? Also es ist ja jetzt auch nicht alles ohne Ja, genau, es jede ist schon auch eine natürliche Daseinsberechtigung Entwicklung, oder auch so ein so. bisschen dem Kapitalismus vielleicht geschuldet, dass eben ja am Ende bei alles bei einem, allen einem landet oder so, der Theorie nach. Also es konzentriert sich eben immer mehr Ja, man hat Wenn es längst. schon ein ziemlich globales Bewusstsein mittlerweile, ne? Also, und ja, also, und selbst wenn, wenn die jetzt, in dieser Sache, die es ja sicherlich auch gibt, dass irgendwelche Leute dann meinen, so von wegen, ja, wir wissen ja, wer die Strippen zieht und so, und wer da irgendwie diese Leute sind, die das alles irgendwie so haben wollen oder keine Ahnung, wie was. Und dann nennen die das heute Globalismus und sagt man morgen irgendwie, nee, das ist jetzt verkehrt, diesen Begriff benutzen wir jetzt nicht mehr. Aber dann ist es ja morgen, hat man dann wieder einen anderen Begriff dafür, der aber genau dasselbe wieder meint und der dann genauso wieder benutzt werden kann. Also das ist wieder Ja, und der diese. heißt dann Great Reset und ist auch eine antisemitische Ja. Verschwörungstheorie und so kannst du das Spiel bis ins Unendliche Ja, treiben. eben, das ist halt diese berühmte euphemistische Tretmühle von dem Steven Pinker, ne? Also. Die Leute Ja, ich machen sich meine, einfach was vor, wenn sie in der meinen, dass man jetzt einfach durch diese Änderung von den Begriffen da jetzt irgendwas verbessert oder so oder jetzt irgendwie da einen Knoten auflöst oder keine Ahnung wie was. Das bringt nichts. Also Ja, sollte die den Leute Leuten lesen auch mal eigentlich. das Gegenteil rein. Das heißt, wenn einer Globalismus Kritik macht, dann versteht man daran Nationalstaatsbefürwortung. Ja, das kann auch sein, ja. Und das gibt es ja sicherlich auch, ne? Also das ist natürlich so, dass jemand, der jetzt Nationalist ist, eingefleischter, dass der dann dieses eine Weltding nicht haben möchte. Ne? Das ergibt sich ja daraus auch. Ist ja auch so. Aber trotzdem, ja, ich meine, man kann diesen Begriff ja auch genauso gut benutzen, um zu sagen, ich finde das alles gut und richtig, was da irgendwie so diese Philosophie irgendwie ist. Kann man ja auch. Sag mal, Und. Abi, bist du eigentlich glücklich, dass du nicht in der EU bist und nicht unter der Gefahr stehst, in so einem Megastaat aufzugehen? Ich fühle mich ja als Europäer und dafür muss ich ja nicht zwingend in der EU sein. Ich habe das Nö. Gefühl, euch macht ja das, unsere direkte Demokratie macht ja euch allen ein bisschen Angst, weil ihr immer Angst habt, da kommt dann ein neuer Hitler oder irgendwer. Ich finde, das fehlt. Ich glaube, die Glaubwürdigkeit oder die Legitimation ist halt in der EU nicht so groß für die Politik, wie jetzt zum Beispiel jetzt hier in der Schweiz, wo die Leute eben wirklich noch wählen und abstimmen gehen können, auch über den größten Furz manchmal, aber sie können es zumindest. Und ich glaube, sowas fehlt, dass die Leute das eher akzeptieren würden und dass zum Beispiel jetzt ich eher sagen würde, doch, da möchte ich jetzt auch dabei sein. Also diese direkte Demokratie fehlt mir, damit ich jetzt sagen würde, da möchte ich doch auch noch dabei sein. Ja, wobei es, glaube ich, nicht die Leute in Deutschland sind, die Angst vor diesen Plebisziten haben, sondern halt die Politik, ne? Also Ja, machen sieht könnte man man ja, das natürlich dass. auch. Ne? Das heißt ja auch im Gesetz, dass man war, dass über Wahlen und Abstimmungen irgendwie geregelt wird. Und Abstimmungen sind schon ziemlich selten. Wahlen passieren schon mal ab und zu. Und ja, also Parteien sollen auch mitwirken an der politischen Willensbildung und nicht die alleine gestalten. Also es ist so ein bisschen von der Definition auch, ist noch mehr drin, sagen wir mal so. Wäre bei uns, aber es wird eben nicht gemacht. Ne? Das ist einfach schade, finde ich, weil Ja, ich finde ich glaube, eigentlich auch. die gewisse Politiker sind vielleicht zu Recht, viele vielleicht zu Unrecht werden die verdächtigt, dass sie nichts wert sind. Und so könnte man, hat man eine gewisse Qualitätskontrolle und das fehlt mir ein bisschen da. Ja, genau. Also was wir in Deutschland haben an direkter Demokratie, das spielt sich eigentlich fast nur in den Stadtstaaten ab, ne? Also in Berlin, in Bremen, in Hamburg, weil ansonsten noch eigentlich die Hürden zu groß sind. Also ich kenne das halt Ist bei wohl auch mir aus rechtlich sehr kritisch. Niedersachsen, was ja ein ziemlich großes Bundesland ist, zumindest flächenmäßig. Und da sind also die Hürden, du brauchst ja so und so viel Prozent dann von den Leuten, um schon alleine so eine Abstimmung überhaupt ansetzen zu können. Und ja, ich weiß gar nicht, ob das überhaupt schon jemals funktioniert hat in der Zeit seitdem. Aber es steht alles in den Landesverfassungen auf jeden Fall drin, dass es auch irgendwelche Volksabstimmungen, Volksbegehren auf jeden Fall geben kann. Aber ja, in den meisten Bundesländern, also es hat eigentlich, glaube ich, bisher wirklich nur in diesen Stadtstaaten geklappt damit so richtig. Ansonsten ist mir jetzt eigentlich kein großes Beispiel bekannt. Wird ja nicht gemacht. Ne? Ein Bürgermeister könnten, glaube ich, auch häufig sich mehr rausnehmen oder so. Und dann sieht man das ja auch ganz gut, dass sie eben auch ihre eigenen Regeln machen können und so weiter. Also zumindest Ja. mit so einem gewissen Maß. Ne? Ja, Tja. gut, schauen wir mal weiter. Ja, ist aber auch die größte Kritik an der EU und ja natürlich auch zu Recht. Also die demokratische Legitimation ist zu schwach eigentlich. Ne? Erst recht für so Leute wie von der Leyen ist das eben. Was sie eine Ratspräsidentin oder was? Ich weiß nicht genau. Ja, die Ja, es sind ja auch Kommission schon hat diese ja wieder zunächst verschiedenen abgestimmt, ne? Geschichten. Ja, das ist ja im Prinzip, also wie man es halt nimmt, ne? Also dieses Ding, wo die von der Leyen ja vorsitzt, das ist ja quasi die Vertretung von den Regierungen. Und die Regierungen sind natürlich ja auch wieder gewählt von den Leuten. Und insofern ist es auch nicht komplett undemokratisch. Aber ja, Ja, es sind schon viele Ebenen zwischen, so viele direkt ist Layer. es auf jeden Fall nicht. Ja, eigentlich ist es so zwei Ebenen removed, ja. Und ja, und dann gibt es ja auch noch immer Riesen. Gemecker jetzt darüber, über das, was einzelne Staaten dann wiederum machen. Und ich glaube auch nicht, ehrlich gesagt, ich meine, es gab ja auch schon Abstimmungen über diese Verfassung, woran das ja auch im Endeffekt gescheitert ist damals. Und ja, also das Europa ist ja auch teilweise so unterschiedlich, dass ich mir das auch ehrlich gesagt nicht so richtig vorstellen kann, dass man da jetzt wirklich über Dinge, die jetzt auch irgendwie halt wirklich das Leben der Leute irgendwie tangieren und jetzt nicht nur irgendwelche, keine Ahnung, wir machen jetzt dieses und jenes Mittel, darf man jetzt irgendwie da noch reinpacken in irgendwelche Fasern oder so, diese Geschichten, die sie da irgendwie sich überlegt haben, irgendwelche Handelsgeschichten, sondern wenn man es jetzt wirklich irgendwie auch haben will mit, keine Ahnung, wo dürfen irgendwie die Schwulen heiraten und was bedeutet das dann und oder solche Sachen. Das kann ich mir am besten Willen nicht vorstellen, dass man es irgendwie im Moment, also vielleicht in 100 Jahren oder so, aber im Moment, dass man das irgendwie so regeln kann, dass da irgendwie sämtliche Leute in allen europäischen Ländern irgendwie glücklich mit sind, kann ich mir nicht vorstellen. Also, wie ich Also. das verstanden habe, ist es auch, ist die EU für solche Sachen eben auch nicht zuständig unbedingt. Nee, ist sie Das auch ist dann nicht. aber auch Ist eine sie auch Frage, nicht ob mit sie sich diesen dann trotzdem Sachen, einmischen oder nicht. Ne? mit diesen Sachen, aber das wollen ja viele Leute, ne? Also, dass sich das da halt Ja. hin entwickelt. Und im Endeffekt ist es ja entstanden für diese ganzen Handelssachen und da macht es ja auch irgendwo Sinn. Das ist jetzt keine Tyrannei, irgendwie zu sagen, wir haben jetzt hier einfach irgendwie eine Regelung, wie irgendwie dies, das und jenes beschaffen sein muss, damit das hier in sämtlichen europäischen Märkten irgendwie gehandelt werden darf. Macht ja irgendwo Sinn und ist ja dann auch, ja, auch eine Erleichterung, dass man das nicht dann mit allen dann immer wieder so aushandeln muss oder so. Aber ja, das Aber fehlt ist mir. nicht jetzt auch noch Thema, dass man eine gemeinsame Verteidigungsarmee oder irgend sowas Ja, aufbauen genau, will? ja. Lauter solche Dinge, ja. Ja, die Leute Ja, wollen nicht es halt nur immer eine, weiter. da werden ja gerade parallel mehrere aufgebaut. Okay. Ja, lustigerweise. Eine und mehrere Geheime, oder wie? Ja, nee, die laufen einfach unter unterschiedlichen Namen. Achso. Ja, auf jeden Aber ganz Fall schön die. parallel. Und in der NATO sind wir auch weiterhin drin. Auf jeden Fall, die Anne Will hatte dann ja gemeint, sie wollte das prüfen mit dem Vorwurf. Oder wir müssen das prüfen oder irgendwie so war die Formulierung. Und daraufhin hatte sie hier diesen Thread verlinkt von dem Twitter-Kanal @Union_Watch oder Union Watch Watch_Union, so heißt es. Und ja, das ist halt auch die übliche Kaffeesatzleserei, die da betrieben wird. Und schon mit so einer Formulierung, ob er jetzt ein Antisemit ist, kann man nicht rechtssicher feststellen. Was jedoch gesichert ist, er verbreitet, ja, regelmäßig und seit längerem und andere Hetze und so. Ja, auf jeden Fall hat sich die Frau Will im Allgemeine. Nachgang davon distanziert und dann auch hier dieses, das ist jetzt von mir archiviert, aber sie hatte das halt auch gelöscht, also diesen Verweis hier, der ist jetzt nicht mehr vorhanden. Ja, aber das ist auf jeden Fall wieder dieses Ding, ne, was sie da im Moment machen. Halt, der ist jetzt ein Antisemit und dann sucht man irgendwie danach, er hat hier mal Globalisten gesagt. Und was wir jetzt hier im nächsten, glaube ich, sehen, genau, das wollte ich auch abspielen, das hat nämlich auch Ton dabei. Es gibt grüne Politiker, die schon seit Jahren gegen Deutschland agitieren. Für mich ist das ein Rassismus gegen die eigene Nation, den die Grünen hier betreiben. Und wir haben es hier zu tun mit einer ökosozialistischen Partei, die gegen die eigene Nation und gegen die Interessen der Bevölkerung hier in Deutschland ist. Und ich muss sagen, diejenigen, die am 26. September für Grüne wählen, oder ich sage mal für den ökosozialistischen Block von Grün bis Tiefrot, die wählen ihren Schlächter selber. Dieses zweite deutsche Wirtschaftswunder wird nicht stattfinden, wenn wir nach der Corona-Pandemie uns auch noch Gedanken darüber machen, das auch weiter zu verschärfen, indem wir Maßnahmen mit Blick eben auf den Klimawandel initiieren, mit unabsehbaren Folgen für die Menschen und für unsere Ökonomie. Sie sehen einen Klimawandel, aber an dem ist nicht Deutschland allein beteiligt, sondern die ganze Welt. Und wir können nicht die Welt retten. Wir haben es schon zweimal versucht, die Welt zu retten. Und es ist jedes Mal schiefgegangen. Und ich möchte nicht, dass wir mit einem überzogenen moralischen Rigorismus uns selbst schaden und vielleicht auch noch unsere Nachbarstaaten großen Schaden zufügen. Dass diese sozialistische Bewegung neue Themen gefunden hat, diese neuen Themen zur Mobilisierung sucht. Und diese neuen Themen sind heute Klima und Ökologie, ebenso wie Antirassismus und auch die Black Lives Matter Bewegung. Ja, alles korrekt aus meiner Sicht. Also, das ist Hetze, Hetze, man kann doch nicht einfach die Wahrheit sagen. Union Watch nennt das Grüne, SPD, Linke alles ökosozialistische Parteien, im Kern alles Sozialisten. Sozialismus, Rassismus, Klima, Ökologie, alles Fulfulworte. Ja, wieso, ihr seid doch sonst auch die mit den Fulfulworten. Ideologie, nicht Fakten. Wobei er das nicht gesagt hat. Er hat also auch gesagt, dass es einen Klimawandel gibt. Er hat in keiner Weise auch irgendwie gesagt, dass das Pfui-Pfui-Worte sind. Ja. Er hat einfach nur gesagt, dass die Grünen sich auf diese Themen eingeschossen haben, um ihre Wählerschaft zu vergrößern. Also. Ja, und ich meine, Ökosozialismus, das hatten wir ja auch letzte Woche, da habe ich auch gleich noch was zu vom Volksverpetzer mit diesen Ikonografien, die da benutzt worden sind, um irgendwelche Gerechtigkeitsveranstaltungen zu bewerben. Und wenn ich dann das da lese und die dann irgendwie schreiben, so ja, hier und da Gerechtigkeit und im globalen Süden und hier und da die Leute, die vom Klimawandel am meisten betroffen sind, die indigenen Völker, keine Ahnung, irgendwas mit Rassismus und Zeug. Ja, also ich meine, wie will man das sonst nennen, wenn nicht Ökosozialismus und dass diese Black Lives Matter Bewegung, wo wir im späteren Verlauf auch noch ein kleines Video haben. Aber ich meine, dass die da ja von Marxisten gegründet sind und mit Leuten, die jetzt nicht sich hinstellen und sagen, die Leute sollen alle gleich sein und sich vertragen, sondern sich hinstellen und sagen, hier und da unser Unrecht, was uns getan wurde, muss jetzt mit noch größerem oder mindestens gleich großem Unrecht irgendwie vergolten werden. Das ist ja auch eine Tatsache. Und das hat sich ja nicht Herr Maaßen ausgedacht oder wir uns ausgedacht oder irgendwas, sondern da muss man nur den Leuten zuhören, die das selber verbreiten. Ne? Also. Aber dieses Video ist ja jetzt eigentlich nicht schlimm. Also wenn ich das so höre, äußere Kritik, das sehe ich jetzt als neutraler so, er äußert harte Kritik, aber dass man das jetzt aufführt, dass er ein unmöglicher Kandidat ist oder so, ich weiß jetzt nicht. Ja, und vor allen Dingen Hetze betreibt und ja, im Endeffekt, oder halt dreist rumlügt, um jetzt irgendwie schlecht zu machen oder so, ne? Das ist ja, denke ich mal, deren Haupt. Ja, aber dass er jetzt, dass er die beiden Weltkriege mit dem Klimazielen oder so vergleicht, das hat sich ja viele empört. Ne? Also das war ja Ironie, das habe sogar ich gemerkt. Denke schon, ja. Aber ich glaube, er meint das auch nicht ganz unernst. Also. Ja, ich weiß noch nicht mal, ob er die beiden Weltkriege gemeint hat oder ob er den Nationalsozialismus und die DDR gemeint hat. Das wäre natürlich auch noch eine Möglichkeit, ja. Oder wäre das eine trotzdem der Krieg auch sozusagen, aber egal, ja. Ja, einfach nur, weil die Welt ändern. Deutschland hat zwar versucht, die Welt, ich weiß jetzt nicht, wo sie im Ersten Weltkrieg das versucht haben, aber vielleicht nicht. Weiß ich doch einfach nicht genug. Ich habe das so verstanden, dass die DDR damit gemeint war. Ja, gut möglich. Ja, aber auch das ist ja eine Frau, ne? Ja. Und das ist, was er da sagt, ist ja noch, wenn vergleicht das mal mit einer Rede von Strauß oder Dräger oder ähnlichen Leuten aus der CDU aus den letzten 40 Jahren. Aber der Strauß hat aber sowas Ähnliches auch gesagt. So ja, aber der hat das noch viel härter gesagt. Ja. Und er hat das noch viel dreckiger gesagt. Und er hat das, wenn man von Hetze, der hat auch gesagt, wir müssen die roten Ratten aus dem Land jagen und solche Sachen. Also, jetzt dann dieser nette, freundliche Herr, kurz vor dem Pensionsalter, der da seine Meinung darlegt, der eigentlich weniger Anstoß kann man kaum geben. Ja, und auch seine informierte Meinung, muss man auch dazu sagen, als langjähriger Chef des Verfassungsschutzes. Und also der hat sich das bestimmt nicht ausgedacht mit dem Ökosozialismus. Ja, also. Ja, das stimmt natürlich auch wieder. Ja, das hier Der ist ein kurzes Inside-Look. Interview mit dem Stefan Aust, den wir hier auch auf dem Bild sehen. Der war ja ganz lange beim Spiegel zum Beispiel und ist jetzt hier Mitherausgeber von der Welt am Sonntag, wenn ich das richtig gesehen habe. Die haben ihn hier auch interviewt und er ja, spricht über einen Palmer zum Beispiel. Boris Palmer kommt mir davon abgesehen, sonst häufig sehr vernünftig vor. Seine Politik orientiert sich an den Realitäten der Menschen und nicht an Ideologien. Vermutlich tun sich die Grünen deswegen so schwer mit ihm, ja. Würde ich auch denken. Und mit der grünen Gründung und so. Es gab andere Fälle, etwa den Antisemitismusvorwurf in der Anne-Will-Talkshow gegen den früheren Verfassungsschutzpräsidenten und heutigen CDU-Politiker Hans-Georg Maaßen, weil der früher einmal das Wort Globalisten benutzt hatte. Wie sehen Sie das? Am Beispiel Maaßen zeigt sich, wie derzeit zunehmend vorgegangen wird, nämlich mit einer pseudo-investigativen Spurensuche und dann gezielt platzierten Vorwürfen, die Zusammenhänge von Äußerungen oder das eigentlich Gemeinte verschleiern. Genau, im Prinzip eine Gesinnungsschnüffelei. Wir müssen mittlerweile aufpassen, dass es in Deutschland nicht so wie in den 1950er Jahren in den USA, als damals Kommunistenjäger McCarthy reihenweise Menschen durch konstruierte Vorwürfe diskreditierte. Mir macht es generell Sorge, dass jede vielleicht unbedachte Äußerung gleich die gesellschaftliche Existenz kosten kann. Ja, allerdings. Ja, so soll das eben nicht sein. Ja, und vor allen Dingen ja auch diese Leute sehen den Maaßen natürlich als Gefahr und das meines Erachtens noch nicht zu Unrecht. Also, weil diese Kritik an dem Ökosozialismus und diesen Dingen, die würde ich eigentlich normalerweise auch von Journalisten und sowas erwarten. Und das gibt es natürlich auch hier in der Welt, sicherlich an manchen Stellen. Aber jetzt zum Beispiel vom öffentlichen Rundfunk oder so. Oder mit diesen vielen Beispielen von Stern und was das nicht alles war, wo sie da ja irgendwie nur die Frische und so, Annalena, die Neue, die Unverbrauchte und so. Da muss man das vermissen halt, ne? Und aus meiner Sicht, also ich habe da auch ganz enorme Bauchschmerzen dabei, weil ich meine, wir schauen uns das ja hier seit langem an, ne? Auch diese Geschichten mit der grünen Jugend und Linksextremismus, Hashtag Linksextremismus, das Tollste und so. Und wenn man sich dann überlegt, dass diese Partei die stärkste Kraft werden könnte in Deutschland und dann irgendwie sagt so, nee, das irgendwie zu problematisieren oder sich zu denken, dass das irgendwie unserem Land schaden könnte. Und wenn sie sich dann auch hinstellen und sagen, so ja, wir müssen den Begriff Deutschland aus unserem Wahlprogramm rauscanceln und so, weil das auch schon irgendwie zu viel ist oder so. Und ich bin ja jetzt ein echt einer, also wenn jetzt irgendwie zum Beispiel die Union irgendein Wahlprogramm macht, wo eigentlich nichts drinsteht, außer Deutschland, Deutschland, Deutschland 300.000 Mal und wir wollen gute Dinge tun und nicht schlechte. Und ansonsten halten wir uns alle Türen offen für unseren eventuellen Koalitionspartner, dann finde ich das auch falsch. Aber genauso. Ja, es sind ja die Grünen, treten die jetzt nicht an als neue Weltregierung oder so, sondern erstmal als deutsche Regierung. Und ja, also so ganz auf das Wort Deutschland zu verzichten, finde ich dann doch schon ein bisschen falsch. Also. Aber das ist bei denen halt wirklich so irgendwie pfui, ne? Und das darf man nicht haben und auch das wieder, das ist mega zwielichtig, liebe Leute, so, ne? Wenn die Leute irgendwie meinen, so, ja, ich will hier deinen Karnickelverein irgendwie führen, aber Karnickel sind ja ganz furchtbare Tiere und Ja. wir sollten uns eigentlich anderen Tieren widmen oder weiß ich nicht, oder die sollen nicht so nachtaktiv sein oder keine Ahnung, da würde ich mir schon mal Gedanken machen, ob das so die beste Personalie ist, ne? Also, beim besten Willen. Aber wenn ihr jetzt das so lest und seht, wenn ihr ganz ehrlich seid, wie hoch sind die Chancen, dass die Grünen in Deutschland die Wahlen gewinnen werden? Sehr hoch. Ja, die Grünen haben halt das gemacht, was McCarthy ja früher in Amerika versucht hat zu bekämpfen, die Unterwanderung der Institutionen, an den Universitäten und an den politischen Sachen. Und da sind die Grünen halt in Deutschland sehr fest verankert, überall, in allen Institutionen, von der Presse bis zu den Universitäten. Kirche. Bis zu den Stadtverwaltungen, überall. Kirche auch, ne? Also mit der Göring-Eckardt Kirche natürlich zum Beispiel, auch. Und ja, das ist sehr lustig, weil früher hatte man dem Maaßen ja vorgeworfen, dass er quasi McCarthy sei, weil er als Verfassungsschutzchef halt auch mal sich linksextreme Strukturen angeguckt hat und nicht nur halt irgendwelche einzelne Vereine, sondern halt, ja, wie sieht das denn aus, wie sind die denn vernetzt, vielleicht mit irgendwelchen Institutionen, und da muss er ja auch ganz schnell wieder zurückrudern, und da wurden ihm ja quasi McCarthy-Methoden vorgeworfen, also es ist schon sehr paradox, ja, und McCarthy ist ja, sagen wir es mal so, was McCarthy in Amerika gemacht hat, sollte man historisch sich nochmal durchlesen, weil ich glaube, das Meme von McCarthy ist ein bisschen überzogen. Der McCarthy war verhältnismäßig A, nicht so schlimm, und B, war das Problem ja auch wirklich ein reales Problem zu dem damaligen Zeitpunkt. Ja, ja, und heutzutage. Und hier haben wir ja wenigstens nicht das Problem, dass wir irgendwelche ausländischen Akteure haben, die versuchen, unsere Institutionen zu unterwandern. Bei uns ist es halt die Partei, zumindest aus Deutschland heraus gewachsen, was ja, was halt auch was ganz anderes ist als dieser ganze McCarthyism damals. Ja, aber. Ja, naja, zumindest wissen wir es nicht. Ne? Also, ich kann mir schon gut vorstellen, dass. McCarthy habe ich hiermit gebrochen. Dass da, also, ja, auch hinter neuen deutschen Medienmachern oder so auch irgendwelche ausländischen Einflüsse stecken. Aber kann ich natürlich nicht beweisen. Ja, ich rede jetzt nicht von Globalisten oder sowas, ja. Also ja, ich meine, nee, das fanden früher ja gerade linke Gruppen und grüne Gruppen besonders schlimm, weil, ja, es war ja an sich früher so. Und das war ja das, womit die ja auch gegen so Sachen wie TTIP und sowas demonstriert haben, die Freihandelsverträge und solche Sachen. Da hat sich ja auch einiges geändert, ja. Also Grüne sind ja jetzt nicht unbedingt gegen Freihandelsverträge in den letzten Jahren. Ja, dementsprechend, deine Frage, Abi, war ja, haben die überhaupt Chancen? Also die Partei hat sich in den letzten Jahren so gewandelt, dass sie auf jeden Fall regierungsfähig ist. Die Realos haben auf jeden Fall das Steuer übernommen. Und alles, was sie halt an politischen Themen in den Raum stellen, sind meistens halt, also wenn es ums Thema Umweltschutz ist, was ja deren Kernkompetenz eigentlich ist, sind ja eigentlich mehr hohle Phrasen. Und die Realos haben eigentlich die Macht übernommen in der Partei. Aber dass sie die Mehrheit haben, dass sie gar keine andere Partei zum Regieren brauchen, das wird wahrscheinlich nicht. Das ist rechnerisch einfach nicht drin. Die Frage ist, im Endeffekt hat die CDU und die FDP, haben die genug Stimmen, beziehungsweise die CDU und die SPD, dass man irgendeine Koalition ohne die Grünen bilden könnte? Ja, das wäre entweder, ja, wäre im Endeffekt, wäre alles nur eine Notlösung. Aber weil die Grünen halt in den Wahlumfragen relativ nah an der CDU dran sind und die CDU die Partei mit den meisten Stimmen ist, ja, ne, das ist halt die zersplitterte Parteilandschaft, die wir in Deutschland haben, dass wir halt die Parteien alle ungefähr ein Viertel der Stimmen bekommen, manche mal mehr, mal weniger. Ne? Deswegen ist klar, könnte sein, dass wir eine schwarz-grüne Regierung bekommen. Aber dass die Grünen die mehr Stimmen bekommen, also die meisten Stimmen von allen Parteien, halte ich für unwahrscheinlich. Ja, aber also die meisten von allen Parteien. Wir bewegen uns halt auch nur noch im einstelligen Bereich, was die Abstände bei den Prozentzahlen angeht. Ja, die meisten von allen Parteien halte ich aber schon für halbwegs wahrscheinlich. Aber natürlich nicht die absolute Mehrheit, dass sie alleine regieren können, ja. Das ist ja in Deutschland sowieso relativ unüblich, also zumindest seitdem die Grünen auf dem Plan erschienen sind. Ja, wenn die Grünen dann abgeschreckt sind von den Grünen, dann wählen sie wieder SPD, dann haben wir dieselbe Scheiße nochmal. Was? Juhu! Ja, was würde denn jetzt theoretisch passieren, wenn die AfD die zweitstärkste Kraft hinter den Grünen wäre? Weil mit denen würde sie ja wahrscheinlich kaum zusammenarbeiten. Dann würden die anderen die Koalition, die sie jetzt schon bilden, aber dann auch offiziell, ja. Sag ich mal, gegen die AfD dann. Ja, ich glaube, das wird so ein bisschen so wie bei uns in dem Bundesland Thüringen. Da war es ja schon so, dass quasi die Linken und die AfD zusammen die stärksten waren und die natürlich auch nicht miteinander wollten. Und ja, das hat dann dazu geführt, dass dann der FDP-Mann Kemmerich da gewählt wurde. Und das war ja angeblich ein Dammbruch und ging gar nicht und so weiter und so fort. Ja, und jetzt haben sie ja irgendwann Neuwahlen dann. Also das Problem war, einer von der FDP wurde quasi gewählt mit den Stimmen der Randpartei AfD und dass jemand von irgendeiner Partei sich auch nur von der AfD wählen lässt, ist einfach ein politischer Eklat in Deutschland. Zumindest in Thüringen in dem Fall jetzt gewesen. War halt schon sehr seltsam. Ja, ich glaube echt, die würden dann so Regierung der nationalen Einheit oder so. Ja, der Punkt ist ja der, wir haben halt die Linkspartei und die AfD. Und mit denen sagen zumindest die meisten, wir wollen nicht mit denen koalieren. Aber ich sage jetzt mal, dass die CDU nicht mit der AfD eine Koalition bilden kann, das glaube ich denen. Dass die Grünen nicht mit der Linkspartei eine Koalition machen würden und der SPD zusammen. Das warte ich ab. Ja, und soweit ich weiß, haben sich ja auch die Grünen noch gar nicht dazu geäußert, dass sie mit irgendwem da nicht koalieren wollen. Das ist ja auch so. Es gab schon, es gab aber zumindest schon von den Parteigranten so, das passt nicht zu uns und so. Also ich denke, sie wollen da vorher eher ein bisschen von Abstand nehmen. Hinterher ist natürlich alles offen. Ja, weil rot-rot-grüne Regierung auf Landesebene haben wir ja auch schon zuhauf. Ich glaube, in Bremen, in Berlin doch, glaube ich, auch, oder? Sind die Grünen da nicht dabei? Ja, aber das ist nochmal was anderes, glaube ich. Also die Linke ist halt sehr unbeweglich und ich glaube, das Risiko ist hoch, dass du mit so einer unbeweglichen Partei dir halt eher schadest, was die Wählergunst angeht. Aber der ökosoziale Block. Außerdem geht ja auch alle noch davon aus, dass nach dieser Regierung noch Wahlen stattfinden. Stimmt. Da wär ich ja auch nicht so sicher. Also ich will es nicht beschreien, aber ja, keine Ahnung. Ich meine, zur Verhinderung der AfD, ne, also ist das ja, und um das Klima zu retten, wenn letztendlich die Demokratie quasi vollendet wurde, dann müssen wir doch nicht mehr wählen. Ja, und diese Splittergruppe innerhalb der FDP hat hier sich damit blamiert, hier so eine Petition zu verteilen gegen den Maaßen Bundestagsmandat verhindern. Das ist auch ein interessantes Demokratieverständnis auf jeden Fall von den Damen und Herren von Operation Heuss. Naja, in gewisser Weise ist es schon noch auf dem Boden der Demokratie, weil sie ja empfehlen halt praktisch alle Kandidaten zugunsten von einem, ich glaube der SPD-Kandidat war es, zu sagen, okay, alle Demokraten wählen den, damit wir Maaßen verhindern. Es ist gerade so noch demokratisch, aber halt schon interessant, dass eine Splittergruppe der FDP sowas macht. Ich habe dazu getwittert, dass die Piratisierung der FDP fortschreitet. Ja, da haben wir schon ausgiebig drüber gesprochen. Ich habe euch ja schon meine Erfahrungen da damals nochmal dargelegt. Ich weiß nicht, ist ein halbes Jahr her oder so. Ich kann mich nicht mehr erinnern, wie der Stream genau hieß. Aber wenn das jemand interessiert, dann fragt es nochmal in den Kommentaren nachher, wenn der Stream durch ist, dann suche ich euch das nochmal raus. Aber ja, es erinnert schon sehr. Ja, es kommt da ja noch mehr zu dem Thema heute. Oh, Entschuldigung. Entschuldigung, ja, der Neutrale muss immer ein bisschen aufpassen, wenn er reinredet. Nein, was ich bei sowas nicht ganz verstehe, ist, damit dämonisiert man ja diesen Maaßen. Ich kenne den ja nicht persönlich, aber ich könnte mir vorstellen, dass es ja erst recht eine Bewegung gibt, die ihn dann wählt. Was bringt das den Leuten? Ich meine, wenn der sich in eine Talkshow setzt, könnte man den ja mit Argumenten auseinandernehmen, wenn es welche gibt. Aber sowas, ich weiß nicht, wem das nützen soll. Ja, es war ja noch so ein Punkt, dass er nicht anwesend war, ne? Dass sie über ihn hergezogen haben, ohne dass er da war. Ne? Ja, in Talkshows saß du ja auch schon oft genug. Ne? Und da gab es ja auch schon ganz peinliche Geschichten. Auch Markus Lanz hat ja irgendwie probiert, ihm Dinge zu unterstellen oder irgendwie das da mit ihm herauszuarbeiten, dass er da irgendwelche zu schwierigen oder zu weitgehenden Ansichten irgendwie hätte. Aber das hat er ja eigentlich im Endeffekt auch alles entkräftigt. Das, was sie ihm ja vorwerfen, ist, dass er sich da auf seinen Artikel vom Grundgesetz beruft, den er ja quasi mit ausgearbeitet hat, zu der ganzen Migrationsgeschichte, dass wir halt eben nur auf besonderen Beschluss vom Bundestag hin Leute von außerhalb der EU überhaupt als Flüchtlinge aufnehmen und solche Dinge. Das steht ja im Grundgesetz drin, das hat er ja mit erarbeitet. Und das ist ja für viele Leute schon zu viel. So, das ist ja schon menschenverachtend oder keine Ahnung wie was. Und ja, an diesem Punkt sind wir halt. Und das hat er sich natürlich nicht gefallen lassen, dass irgendwie, dass das so dargestellt wird. Und das war auch ein sehr zähes Interview da damals beim Lanz. Aber auch das wieder, das ist so ein Ding halt, ne, so Leute wie hier diese Operation Holzleute oder so, die sehen das halt so, dass das alles ganz furchtbar furchtbar ist. Aber im Endeffekt ist es alles Mainstream-Politik von vor ein paar Jahren. Und wir hatten hier einen extremen Linksruck aus meiner Sicht, die jetzt dafür sorgen, dass solche Sachen halt schon irgendwie als ganz furchtbar anrüchig klingen. Und die ganzen anrüchigen Sachen gibt es ja auch weiterhin. Da haben wir ja auch gleich noch einen Israel-Part und so. Ist ja nicht so, dass es das alles nicht geben würde, aber das tut uns halt wirklich keinen Gefallen. Und auch irgendwie zu sagen, so, das darf jetzt nicht oder so, was der Maaßen da, und wir sind ja auch, also ich muss ja auch mal dazu sagen, wir haben ja auch den Maaßen hier nicht nur abgefeiert und so, der hat auch schon Quatsch erzählt über Computerspiele. Und als der Verfassungsschutzchef war, da ist ja auch diese ganze NSA-Affäre reingefallen, wo er sich aus meiner Sicht halt auch jetzt nicht gerade da wunderbar hervorgetan hat, weil da sind wir ja im Endeffekt auch so rausgekommen, so nach dem Motto, ja, ist doch eigentlich nichts passiert. Und im Business as usual so weiter. Und wir müssen uns ja auf unsere sogenannten befreundeten Geheimdienste verlassen, weil selber haben wir ja nichts und so. Und das ist ja jetzt auch nicht besonders toll. Aber das, sowas wird ihm komischerweise nie vorgeworfen. Also höchstens von mir halt oder von Leuten, die sich noch erinnern können. Aber ansonsten konstruiert man halt irgendwelche Dinge da rein. Halt mit Flüchtlingen und so. Weil das ist ja irgendwie, das meinen die dann, das wäre ihr stärkster Punkt. Aber ist das ja, also wie wir es halt vorhin schon gesagt haben, diese ganzen Kritikpunkte, das sind ja alles fundierte Kritikpunkte und von diesen fundierten Kritikpunkten ist man halt irgendwann weggekommen, weil der Maaßen sich halt in der Flüchtlingskrise halt nicht so politisch positioniert hat, wie es gerne gesehen war. Und ich glaube auch, das ist der Punkt, wo er ihn halt am Kritik meisten... Kritik kannte man genug an dem üben, fachliche Kritik. Und wo jetzt er ihm halt am meisten wehtut. Ne? An der Stelle tut er den Leuten halt am meisten weh, ne? Weil die wollen es halt unbedingt ja so haben und so sehen, dass, ne, ich sag nur hier der Amjahid und so, dass sie ja immer irgendwie meinen, jede Position, die jetzt abseits von alle Grenzen auf und alle Leute rein ist, ist quasi alle Leute rein ins Konzentrationslager oder alle Leute ersaufen lassen oder so. So wollen sie es ja gerne formulieren. Und dann kommt der Maaßen um die Ecke und sagt, nee, ich habe das damals mit ausgearbeitet und das läuft so, so und so. Und dann hat er ja auch schon erzählt gehabt, also er hat ja auch schon solche Rücknahmeverträge und sowas mit ausgearbeitet mit Staaten, dass sie halt Leute, die zu uns geflüchtet sind, halt wieder zurücknehmen und so. Man hat da auch geschildert, dass das halt schwierig ist und diese Dinge. Und da ist jetzt überhaupt nichts davon, ist jetzt irgendwie auch nur in irgendeiner Art und Weise so auszulegen, dass irgendwie seine Position jetzt wäre, ja, wenn die Leute nicht gehen wollen oder so, dann, keine Ahnung, Kugel in den Nacken oder irgendwas. Absolut gar nichts. Also da ist überhaupt nichts Menschenverachtendes dran. Das ist alles vollkommen rational, mit viel Verständnis für die Leute auch und so, was ich da bisher von ihm gehört habe. Da ist nichts irgendwie mit dabei, wo man irgendwie sagen könnte, so, er hat ein schlechtes Menschenbild oder er will irgendwem schaden oder so. Absolut nicht. Aber es ist halt nicht diese Politik, die viele Leute halt heutzutage gerne haben wollen. Und deswegen ist er halt eine Bedrohung und deswegen muss man ihn halt ja wegkriegen. Ne? Also. Er hat die Menschenjagden in Chemnitz bagatellisiert. Also bitte. Er hat gesagt, es hätte da gar keine Hetzjagden gegeben, würden seine Daten hergeben. Überleg mal, der hat der Merkel Lüge vorgeworfen, praktisch. Also, wie kann man denn noch mehr Nazi sein? Ja, Sarah Wagenknecht sagt mal wieder wahre Dinge, diesmal im Fokus. Ich wähle ihre Partei nicht, aber eine Partei mit der Frau an der Spitze, die ihre Politik macht, würde ich vielleicht sogar wählen. Ja, der Fokus, sie interviewt, nee, nicht interviewt, das ist ein Auszug aus ihrem Buch, genau, das neue Buch Die Selbstgerechten, also sie scheint auch in diese Geschichte einzusteigen. Es scheint ein paar mehr Bücher zu geben, wie das von Judith Seven Spaß hat. Bei ihr heißt es halt Die Selbstgerechten. Finde ich auch nicht unpassend, den Titel. Der Zeitgeist, soweit wir Umfragen zu konkreten Themen als Maßstab nehmen, ist sozialökonomisch links und kulturell solide liberal. Was er sehr entschieden nicht ist, ist linksliberal in dem heutigen Verständnis dieses Begriffs. Eine große Mehrheit der Menschen, einschließlich der meisten Wähler rechter Parteien, sind keine verbohrten Ewiggestrigen, die am liebsten Sex vor der Ehe verbieten würden und damit nicht klarkommen, dass Homosexuelle oder Menschen anderer Hautfarbe gleiche Rechte haben. Es ärgert sie allerdings, dass es immer nur die Lebensentwürfe von Minderheiten, teils von sehr kleinen Minderheiten sind, die im Mittelpunkt der öffentlichen Aufmerksamkeit stehen. Die meisten Menschen, auch die Männer, sind heute für die Gleichberechtigung der Frau. Aber sie fühlen sich auf den Arm genommen, wenn ihnen die Propheten der Gender-Theorie erzählen, dass es keine biologischen Unterschiede zwischen Mann und Frau mehr geben soll. Und sie wollen auch nicht von ihrer heterosexuellen Matrix erlöst werden, wie es sich die Queer-Theorie auf die Fahnen geschrieben hat. Die Mehrheit ist durchaus bereit, Flüchtlingen und Verfolgten zu helfen. Sie möchte allerdings nicht mit immer mehr Zuwanderern um Arbeitsplätze und Wohnungen konkurrieren. Und sie ist auch nicht einverstanden, wenn sich der eigene Lebensraum bis zur Unkenntlichkeit verändert. Sie will niemandem vorschreiben, an welchen Gott er glaubt, aber sie hat große Einwände, wenn sich unter dem Deckmantel der Toleranz in ihrem Land eine religiöse Strömung ausbreitet, deren ausdrückliches Ziel es ist, den Hass auf ihre Lebensweise und ihre Kultur zu schüren. Die große Mehrheit hängt keinen Wahnvorstellungen von der Überlegenheit der eigenen Nation an, aber sie erwartet, dass ihr Staat sich zunächst einmal um das Wohl der eigenen Staatsbürger kümmert. Und so weiter und so fort. Ein richtiger Satz nach dem anderen. Ja, solche Dinge werden ja stark ausgeblendet, ne? Auf der selbstgerechten Seite. Ja, obwohl sie eigentlich so offensichtlich sind halt, ne? Der linksliberale Kulturkampf gegen rechts spielt damit der Rechten die Bälle zu. Wer immer wieder hört, es sei rechts, für den klingt rechts zu sein irgendwann nicht mehr bedrohlich, sondern vertraut. Und je arroganter und zurechtweisender der Tonfall, mit dem jeder, der die kosmopolitischen, identitätspolitischen und EU-freundlichen Thesen des Linksliberalismus nicht teilt, rechter Sympathien verdächtigt wird, desto wahrscheinlicher werden die Betroffenen ihre politischen Sympathien tatsächlich denen zuwenden, von denen sie wenigstens nicht beschimpft und moralisch herabgesetzt werden. Menschen zu kränken und zu beleidigen ist auch das sicherste Mittel, sie gegen alles aufzubringen, was sie mit ihrem Beleidiger verbinden. Gilt der Beleidiger als links, beginnen sie alles Linke zu hassen. Wirbt der Beleidiger für Minderheiten, ist die Verführung groß, auch diese Minderheiten in einem schlechten Licht zu sehen. Redet der Beleidiger viel über Klimawandel, beginnt selbst dieses Thema Aversionen und Abwehr auszulösen. Dass diese Debatte das Zeug hat, den Trend hin zu mehr Liberalität und Toleranz zu stoppen und umzukehren, liegt auf der Hand. Ja, wie gesagt, schöner Auszug im Ganzen zu lesen, im Fokus oder halt in ihrem Buch Die Selbstgerechten. Ja, auch sehr lesenswert ist dieses hier von zwei offene Briefe von Herrn Palmer. Und zwar einmal an die alternative Wählerliste. Das sind wohl irgendwie die Leute, die ihn da als Oberbürgermeister aufgestellt haben bisher, wo er sich wieder bei denen bewirbt. Daraus ist auf jeden Fall, also weil mir da ja auch Rassismus und weiß ich nicht was vorgeworfen wird, er beruft sich hier auf seine Erfolge, die ich auch durchaus, also wusste ich teilweise halt auch nicht, dass sich da auch enorm irgendwie Wirtschaft gestärkt hat da in Tübingen und so in der Zeit, wo er da jetzt ist und auch sein Flüchtlingsmanagement geht da drauf ein, dass es ihm da erfolgreich gelungen ist, die Leute ganz gut zu verteilen, dass es da nicht irgendwie nur so einzelne Bereiche gibt, wo sich alles staut oder so, sondern dass die sie da bekommen haben in Tübingen, halt ganz gut über die ganze Stadt verteilt worden sind für die Integration und so. Also auch wieder Dinge, auf die natürlich Rechtspopulisten unglaublich stolz werden. Und Leute, die irgendwelche Flüchtlinge hassen oder so. Und aber noch interessanter ist halt eben, dass an seinen Kreisvorsitz, wo er sich halt für nochmal rechtfertigt, mal wieder, wie er hier schreibt, muss ich aber häufiger mal rechtfertigen für seine Shitstorms. Wieder einmal ein bundesweiter Shitstorm, wieder Ausschlussforderungen und nun wieder Rechtfertigungen. Ich kann mir gut vorstellen, wie sehr euch das auf die Nerven geht. Ich schreibe deshalb heute sehr persönlich. Was ist passiert? Ich wollte einem meiner langjährigen innerparteilichen Gegner aus der grünen Jugend in Rheinland-Pfalz zu verstehen geben, wie absurd ich seine konstruierten Rassismusvorwürfe finde, indem ich ihm einen Rassismusvorwurf präsentiere, der eine verleumderische Vorlage so weit in das Groteske überzieht, dass es sogar ihm auffallen müsste. Gewissermaßen pädagogische Satire. Was der daraus machen würde, hätte ich mir zwar denken müssen, konnte es mir aber schlicht nicht vorstellen. Den Vorwurf der Naivität lasse ich mir deshalb gefallen. Also das war die Geschichte mit dem Herrn Aogo, wo er auch nochmal schreibt, dass er den in Schutz nehmen wollte. Ich habe öffentlich viel dazu gesagt, was ich für die Ursache der regelmäßigen Konflikte dieser Art halte. Cancel Culture, Political Correctness, in Anführungsstrichen selbstgerechte Lifestyle-Linke, in der in Anführungsstrichen Generation beleidigt. Identitätspolitischen Fundamentalismus, darüber gibt es in unserer Partei einen großen Streit, denn hier auszuführen bringt aber sicher nicht weiter. Ich hoffe, dafür finden sich noch geeignete Debattenformate. Ich will dir etwas anderes fragen. Was ist es, das mich immer wieder in derartige Auseinandersetzung verstrickt? Was ich im Grübeln darüber gefunden habe, will ich euch schildern, einfach weil ich glaube, der Versuch, sich zu verstehen, ist produktiver als der Wunsch nach Verurteilung. Und dann schreibt er hier über seinen Vater, der einen Bauernhof hatte, wo er auch schon früh mitarbeiten musste und meint halt eben, dass da halt ein rauer Ton geherrscht hat und nicht so Bildungsbürgerzeug, was halt viele Leute irgendwie im politischen Bereich gerade machen. Das fand ich auf jeden Fall auch sehr interessant und sehe ich auch absolut so. Also wenn man hier irgendwie auf die Straße geht, keine Ahnung, Mechaniker steigt aus dem Auto und redet irgendwie mit seinem Chef über irgendwelche Sachen oder so, was ich hier teilweise auf der Straße höre, ist halt auch nicht politisch korrekt oder macht man sich auch keine Gedanken irgendwie, dass jetzt die Gesellschaft davon besser wird oder so, aber so reden normale Menschen halt. Sandra Kostner hat genau das als den Kern der Political Correctness beschrieben, den Menschen ein identitäres Weltbild aufzwingen. Die Methoden werden nach meiner Wahrnehmung immer brachialer. Längst sind gesellschaftliche Ächtung, Vernichtung der bürgerlichen Existenz und moralische Diskreditierung akzeptierte Methoden geworden. Diesen Bandstrahl muss mittlerweile jeder fürchten, der in die Schusslinie eines schlüssigen Milieus gerät, das nur seine eigene Wahrheit gelten lässt. Absolut richtig. Ja. Alles dicht machen, bezieht er sich drauf. Dann bezieht er sich ja darauf, dass er auch mal gesagt hatte, wir retten möglicherweise Menschen, die in einem halben Jahr sowieso tot wären. Das war so ein Ding, was er natürlich im Zusammenhang mit Corona-Maßnahmen mal gesagt hat und was auch irgendwie so Menschen verachten, keine Ahnung wie was. Und im Endeffekt gesagt hat er dann, dass es aber in Tübingen halt alles ganz prima gelaufen ist. Also da halt nicht, dass alles gut gemanagt wurde mit den Altenheimen und so. Und das letzte Absatz dann noch, ich fürchte angesichts der Entwicklung der letzten Jahre wirklich um den Kern der liberalen Demokratie. Und das sehe ich absolut genauso wie Herr Palmer, wie Caroline Fourest es ausdrückt, die Antirassisten sind die neuen Rassisten. Im Namen des Guten werden die Methoden des Bösen eingesetzt. Wenn wir nicht aufpassen, sind wir in kurzer Zeit eine hasserfüllte und gesprächsunfähige Gesellschaft wie die USA. Das Ergebnis war Donald Trump. Dieser Entwicklung entgegenzutreten, ist meine Motivation. Ich habe nicht die Wahrheit für mich gepachtet. Ich kann schon in der Diagnose falsch liegen. Aber was ich tue, tue ich, um die offene Gesellschaft und die liberale Demokratie zu verteidigen. Dabei begehe ich Dummheiten, wegen derer ich mich selbst anschließend die Haare raufe. Aber ich stehe für eine Überzeugung ein, die ich mit reinem Gewissen und dem Herzen am rechten Fleck vertrete. Ja, Dummheiten, liberal, ich weiß nicht, ja, liberal sein heißt natürlich mehr zuzulassen, dann ist auch meine Dummheit bei, das gehört schon irgendwie zusammen auch, ne? Ja, absolut, ja. Ja, viele Leute sind ja der Meinung so, wir wissen alles schon und wir wissen genau, was wir tun müssen und wir brauchen uns nicht mehr zu unterhalten und jetzt Taten, ne? Also, ja, ich meinte vorhin, dass es vielleicht gar nicht so richtig dumm war, sondern einfach nur ein liberaler Test oder so, ne? Ein Test auf Liberalität. Was die Grünen immer gut gebrauchen können, weil sie den meisten irgendwie verlieren. Oder verkacken den Test. Tja, ganz interessant. Also dem Boris Palmer würde ich das jetzt nicht vorwerfen, so wollen. Aber dass er meint, die Amerikaner hätten so eine hasserfüllte Debatte. Also ich meine, was haben wir denn bitte hier in Deutschland? Hier direkt der nächste Titel. Also Hass spielt doch immer eine Rolle. Ja. Einerseits werden die Debatten sehr hasserfüllt mit einem gewissen gerechten Zorn quasi geführt, ne, je nach politischem Couleur. Und der Gegenseite wird auch immer ganz viel Hass vorgeworfen. Also ich würde schon sagen, dass wir leider eine sehr hasserfüllte Debatte haben in Deutschland, was politische Themen angeht. Ja, er meinte ja, dass die Amerikaner aufgehört hätten zu... Amerikaner uns wie so oft nicht sehr viel voraus. Ja, er meinte aber, die hätten aufgehört zu reden, sozusagen. Und dass das Ergebnis gewesen wäre. Und das sehe ich eigentlich auch so, dass es noch kommen kann. Aber das würde ein bisschen vorstehen, dass viele Leute eben... Ja, angeblich auch schon nicht mehr sagen, was ihre Meinung ist oder so. Das ist ja eine Form von Sprachlosigkeit. Also sind wir vielleicht auch schon da angekommen. Ja. Ja, aber Hass wird doch halt auch immer... Ja... Es wird Hass erfüllt argumentiert und Hass wird auch immer vorgeworfen. Mhm. Ja, Hass im Netz, sage ich nur. Ne? Netz gegen Hass. Hass, Hass, Hass, überall Hass. Ja, und deswegen brauchen wir dringend neue Gesetze gegen Hass. Und Gott sei Dank haben wir Manfred Weber, den Fraktionschef der konservativen Fraktion im Europaparlament, seines Zeichens, ich glaube, CSU-Mitglied. Ja, ne? Ja. Weber gab Parteien wie der AfD eine Mitverantwortung für die antisemitischen Übergriffe im Zuge des eskalierenden Nahostkonflikts. Radikale wie die AfD in Deutschland oder Le Pen in Frankreich haben Grenzverschiebungen beim Antisemitismus befeuert, sagte der Vorsitzende der EVP-Fraktion. Sie muss man als Begründer solcher Exzesse auch benennen. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Aber ich habe in den letzten Tagen einiges an Bildern gesehen aus Europa, von Demonstrationen, jetzt auch aus Amerika, von Demonstrationen und von Aktionen, israelfeindlichen Aktionen. Und ich habe da nirgendwo die AfD gesehen. Und ich habe da auch nirgendwo... Die trauen sich da gar nicht mehr hin. Frau Le Pen gesehen. Ich meine... Warum? Ja, die AfD jetzt mit Moslems auf Straße geht zusammen, das ist auch nicht unbedingt zu erwarten. Ne? Eigentlich nicht. Nee. Aber wenn sie so schlimme Antisemiten sind, wie das der Herr Weber sagt, warum machen die das dann nicht? Weil da könnten die doch zusammen gegen ihren Feind demonstrieren. Verstehe ich nicht. Ist weil die Druck hier nicht sind. Nee, warte mal. Stimmt auch was nicht. Der Antisemitismus zeige sich auf den Straßen in Europa und im Netz in erschreckender Form, beklagte Weber. Die Politik muss sich gegen Antisemitismus in jeder Ausprägung klar positionieren, der Rechtsstaat muss konsequent vorgehen. Ist es so schwierig, das Wort in den Mund zu nehmen? Islam oder Muslime? Ist es so schwierig, Manfred? Hauptsache mal gegen die AfD gefeuert, aber dann sagst du, ja, es kommt aus verschiedenen Quellen. Ich hab die Bilder aus Gelsenkirchen gesehen. Ich habe auch den O-Ton dazu gehört. Ich habe gehört, was die Leute auf den Straßen gerufen haben von hier. Kaiba, Mohammeds Armee kommt zurück und die Juden sollen sich irgendwie schon mal zurückziehen und vom Jordan bis zum Meer und solche Sachen. Also ja, das ist ja nicht auszuschließen, dass da auch ein Moslem in der AfD Mann bei war, aber wahrscheinlich ist es nicht. Und dann kommt der Höhepunkt meiner Meinung nach vom Herrn Weber, nämlich es wäre eine Überlegung wert, dass die EU-Staaten gemeinsam prüfen, ob Hetze gegen Religionen in geeigneter Form ein Straftatbestand in allen Ländern werden sollte. Oh mein Gott. Aber was definieren die denn als Hetze, wenn ich sage, ich glaube nicht an Gott oder das, Mohammed gibt es nicht? Nee, das ist ja individuell. Ja, Mohammed gibt es nicht, könnte meiner Meinung nach schon Hetze sein. Ja. Also, so wie ich die Maßstäbe kenne, die unsere Politiker anlegen. Nicht zu vergessen auch einfach Bilder oder so, die man dann malt und Namen unterschreibt oder so. Ne? Ja, also, ich finde das erschreckend. Erschreckend, dass wir im 21. Jahrhundert solche Vorschläge hören müssen von Leuten, die in Amt und Würden sind und die dafür nicht einfach aus Parlament gejagt werden. Wenn da wirklich von der CSU ist, dann fordern wir das schon lange eigentlich. Also die CSU will das schon, seit das Internet besteht, wollen die doch irgendwelche Filter haben und so. Ja, und dieses Ding, also, Aber ja, die CDU hatte ja auch im Bundestag nach der Charlie Hebdo-Geschichte eine Verschärfung von unserem Blasphemie-Paragraphen gefordert. Also, ja, das läuft schon häufig bei ja, denen passt. darauf hinauf, dass sie irgendwie meinen, das ist ja alles noch nicht genug geschützt und so. Und da müssen wir ja nur, das ist ja dann, wenn die Leute da irgendwie die Religion beleidigen, das ist ja ganz furchtbar. Und ja, lustigerweise wird sich ja dann häufig auch immer bezogen auf halt die Verfolgung von den Juden, als ob das in irgendeiner Art und Weise zu vergleichen wäre, wenn ich heute irgendwie ein Bild male, und mich da zu gesellschaftspolitischen Dingen äußere. Ist ja jetzt nicht so, dass irgendwie diese Mohammed-Karikaturen jetzt einfach nur irgendwie, das ist Mohammed und der ist irgendwie für alles Böse verantwortlich oder irgendwie sowas gewesen wären oder so. Oder der ist irgendwie, weiß ich nicht, dargestellt als irgendwie ein Pesttier oder irgend sowas, was man jetzt aus den antisemitischen Karikaturen kennt. Sondern da ging es ja um konkrete Dinge, die im Namen von dieser Religion halt gemacht worden sind, von Personen, von Menschen. Und da dann irgendwie so zu sagen, dass es eine Verunglimpfung von der Religion, ja, also ich würde schon sagen, dass es eine Verunglimpfung ist, aber halt von Seiten der Leute, die das dann machen im Namen von der Religion. Das ist die Verunglimpfung der Religion. Die Taten, die da passieren im Namen von der Religion. Aber nicht, dass man sich da dann mit auseinandersetzt. Mit solchen Dingen. Oder diese Lüge da, an der hier der Samuel Petit im Endeffekt, da wurde ihm ja unterstellt, er hätte irgendwie keine Ahnung, was da irgendwie behauptet oder so. Ich weiß es nicht mehr genau. Aber es war ja auch gelogen von irgendeiner Schülerin da. Und darauf hat sich das ja alles hochgeschaukelt. Das war ja nicht nur so, dass er irgendwelche Karikaturen gezeigt hat und Also der dann, Lehrer da, ja. ja. Selbst, ja. Und solche Sachen, ne? Also, und dann irgendwie so zu sagen, so, ja, Schuld ist immer irgendwie der Überbringer der Botschaft oder so, oder Schuld sind die Leute, die darauf hinweisen, dass es da halt im Namen von der Religion irgendwelche schlechten Sachen gemacht worden sind. Nee, also, tut mir furchtbar leid, das ist ätzend, so, wir müssen darüber reden können, wir haben nur, das ist alles, was wir haben, so, wenn wir das nicht mehr machen können. Dann gibt es nur noch Gewalt, ne? Wenn wir da nicht mehr drüber reden können über die Sachen, dann, ja, dann bleibt nur noch eins übrig. Dann bleibt nur noch übrig, dass wir uns die Köpfe einschlagen müssen, nur noch einer steht oder so. Das ist dann so, ja. Und also. Ja, und wie viel Kommunikation soll denn das Justizsystem zwischen den Menschen regeln? Das ist doch sowieso Quatsch. Weiß ich Ja, nicht. da steckt ja auch wieder dahinter, ne? Dass das ja alles vollkommen eindeutig und so weiter und so fort ist, ne? Ja. Ich glaube einfach, dass das System damit überfordert wäre. Wenn das wirklich so ist, dass aller Hass verboten ist und laufend irgendwelche Leute kommen und wollen Hass anzeigen oder so, dass das irgendwie nicht funktionieren würde, weil dafür nicht genug Kapazitäten da sind und weil vielleicht auch am Ende nicht immer beurteilt werden kann, ob der eine jetzt recht hat oder der andere Hass gestreut hat oder der eine oder so. Ja, Also, aber das so machen einfach die ist es halt, eben auch ne? nicht. Und da würde sich so kein Polizist mit so beschäftigen, mit so privaten Ja, Auseinandersetzungen der da. Witz ist, in Das ist Deutschland auch haben wir das ja Quatsch, quasi sowas. im Endeffekt mit diesem Blasphemie-Paragraphen. Da meinen ja die Leute immer, sie hätten einen guten Punkt gemacht, wenn sie sagen, ja, da geht es ja gar nicht um Religion, da geht es ja um den öffentlichen Frieden. Ne? Das ist dieses Da sogenannte geht es um Rechts, Blasphemie, ne? Ist das ist klar. dieses sogenannte Rechtsgut, da steht ja auch nicht Blasphemie-Paragraph dran. Und was sie da ja im Endeffekt meinen, ist, der öffentliche Friede wird gestört dadurch, dass halt irgendwelche Leute sich darüber aufregen, dass man irgendeinen Cartoon gezeichnet hat oder irgendwas anderes. Und das ist aber dann die komplette Täter-Opfer-Umkehr. Also dadurch, dass die Leute dann erst recht ausflippen und irgendwie sonst was anstellen, weil da angeblich ihr Prophet beleidigt wurde oder ihre Kirche oder weiß ich nicht was, Ja. dadurch sorgen sie quasi erst dafür, dass es überhaupt strafbar wird. Also, das ist wirklich so. Weil dann heißt es irgendwie von wegen, oh, der öffentliche Friede, ne, der hat jetzt hier Schaden genommen und Schuld daran ist natürlich derjenige, der jetzt diese Reaktion ausgelöst hat. Mit anderen Worten, derjenige, der dann halt diesen Cartoon gezeichnet hat oder die falsche Sache gesagt hat oder der irgendwie verleumdet wurde oder so. Und dann. Ja, Religionsfreiheit wird ja so wird ja doch häufig häufiger als höchstes Gut dann bewertet. Wenn es darum geht, solche Grundrechte abzuwägen. Ja, in diesem Fall, wie gesagt, ist es halt der öffentliche Friede. Und das ist ja auch das, worauf sie sich dann berufen und meinen dann so nach dem Motto, ja, das ist ja gar nicht so, dass wir irgendwie die Religion da irgendwie beschützen oder so. Wir beschützen ja nur den öffentlichen Frieden. So, wir wollen ja nur unsere Ruhe haben. Und ja, also Der Effekt ist aber nicht gleich, irgendwann natürlich. haben wir aber unsere Ruhe dann auch nicht mehr, wie man jetzt ja in diesen Sachen ja auch wieder sieht, ne? Also das haben wir ja gerade schon gesagt mit diesen Parolen, die wurden ja auch bei mir in Hannover gerufen, an zwei Orten sogar. Dieses hier ist vom Hauptbahnhof und dann hatten wir hier noch Fotos vom Steintor. Also es ist beides in der Innenstadt von Hannover, aber ein bisschen auseinander. Also jetzt nicht weit auseinander, vielleicht 5 Minuten Fußweg oder so, aber das ist schon ein Abstand auf jeden Fall, dass das jetzt nicht dieselbe Gruppe war, sondern das müssen schon zwei Gruppen gewesen sein oder eine sehr große. Ich habe es nicht selber gesehen, deswegen weiß ich das nicht, aber ich kann es euch nur so sagen halt. Und das ist in derselben Woche passiert wie die ganze Maßengeschichte, ne? Also am Montag dieser Woche, da haben wir uns noch drüber unterhalten, dass Globalismus eine Chiffre für irgendwas ist. Und am Mittwoch dieser Woche, da haben wir dann Leute in deutschen Großstädten gehabt, die irgendwie, ja, also eindeutig irgendwie gerufen haben, hier, ne, Palästina muss frei sein und Mohammeds Armee kommt irgendwie und macht das dann und so. Na, also, ja, und das ist halt, ja, nicht wenige Leute hier. Und ja, also. Tut mir furchtbar leid. Dieses Ausmaß des Problems, klar, die Sache selber, Antisemitismus wurde nicht da irgendwie erfunden oder so. Und die Leute haben auch kein Monopol da drauf, kein Mensch hat ein Monopol da drauf. Diese Sachen gibt es an allen möglichen Orten, aus allen möglichen Gründen. Aber diesen Ausmaß, den das alles hat und auch, ja, der Grund, warum das jetzt halt wirklich gefährlich wird, das ist halt nun mal die Raketen, die da fliegen. Und die Leute, die das richtig finden, dass da Raketen fliegen. Und das ist nun mal nicht irgendwie eine wahrnehmbare Mehrheit von Europäern. Tut mir leid, ist es nicht. Sondern das sind diese Leute hier. Ja. Ich habe mich vorhin Ja, gefragt, guck wie mal, viel aber mehr. das da vorne unten rechts ist Gerd. Dahinter steht Johannes, Tina, Ferdinand, Peter. Ich sehe doch, das sind Stimmt das alles. mit den Fahnen denn? Weil die europäischen Fahnen brennen ja nicht mehr, ne? Deswegen wundert mich das ein Ja, bisschen. das waren ja auf Papier ausgedruckt, wenn ich das richtig gesehen habe. DIN Ah, A4 okay. ausgedruckte Zettel steht da auch, ja. Extra angefertigte, ja. Extra angefertigt, ja. Brennbare, extra angefertigte. Konspirativ auf Papier, Ja. ja. Ja, gut, wir lachen dann drüber, aber es ist eigentlich gar nicht so lustig. Und wo ich auf jeden Fall war, war gestern bei der Israel, Pro-Israel-Demo. Und da habe ich auch was erlebt, was ich, also ich meine, ist ja Hannover, ist ja eine Landeshauptstadt, hier ist einiges an Demonstrationen, was ja lang läuft. Und ich habe da auch schon einiges gesehen über die Jahre und war ja auch schon bei vielen Sachen. Und was mich an dieser Geschichte jetzt auf jeden Fall schockiert hat, ist, das war in Hannover auf dem Opernplatz. Auf dem Opernplatz war zum Beispiel auch damals die berühmte Jana aus Kassel Vorstellung, sage ich jetzt mal. Und dieser komplette Opernplatz und sämtliche Zufahrtswege zum Opernplatz waren voll mit Polizei. Und diese Menge an Leuten, die da jetzt auf dem Opernplatz war, war nicht besonders groß. Natürlich auch klar nochmal auseinandergezogen mit Abstand und so. Aber ich habe noch nie so viel Polizei gesehen. Also normalerweise, wenn so viel Polizei da ist, um irgendwelche Leute abzuschirmen, um eine Demonstration abzuschirmen, dann ist das eine Demonstration von irgendwelchen NPDlern oder so, die man irgendwie vor der Antifa beschützen muss oder so. Und das ist nicht eine Demonstration von, was war da halt so, ja, Junge Union, Julis, Grüne habe ich auch gesehen, hier die Grüne Jugend. Und ja, wahrscheinlich irgendwelche Leute von der jüdischen Gemeinde, denke ich mal. Ja, Also, scheint halt ja die Hose voll, ne? So ein bisschen. Wenn ja, das und in irgendeiner Weise eskaliert, ist es sehr ein schlechtes Außenbild, ne? scheinbar auch noch nicht mal ganz zu Unrecht, ne? Also ich war da halt nicht lange, ich hab da halt mal irgendwie 10 Minuten zugehört oder so. Aber ich hatte hinterher gelesen, dass da auch irgendwelche Parolen gerufen wurden da in der Gegend und sie da wohl auch irgendwie da deeskalierend eingewirkt haben, die Polizei. Also es ist wohl auch nicht ganz ohne Zwischenfälle da gelaufen. Es ist zwar jetzt keinem was passiert, aber ja, die im Endeffekt war das wahrscheinlich sogar angebracht, das so ein Polizeiaufgebot da zu machen. Und das finde ich doch schon, ja, ganz schön heftig auf jeden Fall. Also, dass das schon nötig ist. Aber wenn ich diese Masse an Menschen hier sehe und mir vorstelle, dass die dann halt irgendwie 2 Tage später sich dann denken, so, ja, jetzt hier, jetzt kommt der Feind und dann stürmen wir die jetzt mal oder so. Also, ja, und wie gesagt, also ich weiß nicht, ob da von den Linken jetzt auch wer dabei war oder so. Ich will jetzt nicht sagen, dass da keiner war. Vielleicht habe ich die auch nur nicht gesehen. Aber es war auf jeden Fall Junge Union, Grüne Jugend und Julis waren auf jeden Fall da. Eben nur Leute, die alle nichts damit zu tun haben. Ne? Weder von den Arabern noch von den von unseren. In Wirklichkeit hat da keiner was mit zu tun. So, mit dem ganzen Kram. Was meinst du jetzt? Den ganzen Konflikt, dass sich da keiner auskennt oder ja, dass eben viele Leute auch nur mitlaufen auf die Straße zu diesen Events, auch von den Arabern. Jetzt zu diesen Demos. Zu dieser Geschichte da, die wir jetzt sehen, oder auch wie? Hier. Ja, ja, genau. Ja, da ist aber auch die andere Seite, die andere Demo. Ja, ich weiß nicht, ich sehe das auch in gewisser Weise als eine Machtdemonstration an. So nach dem Motto, wir können hier machen, was wir wollen. Ihr könnt uns nämlich gar nichts. Also stell dir einfach mal vor, eine AfD-Demo oder noch schlimmer, NPD-Demo würde irgendwo in Sachsen durch ein Dorf marschieren und dabei rufen, irgendwie, wir treiben die jetzt ins Meer und ja. Wartet nur, bis Hitler wiederkommt. Also bei den Nazi-Demos sowas. Machen sie das bei uns immer so, dass sie die filmen und fotografieren und denen dann hinterher eine Anzeige schicken für das, was sie gesagt haben. Ich bezweifle, dass das hier gemacht wird. Einfach, weil die skalieren auch nicht so, das alles ist so wichtig, zu eskalieren. Ja. Aber die hatten auch teilweise, ja, also so erstmal, grüne Jugend oder erstmal haben die Leute ja schon, die Leute haben ja schon Probleme. Was weiß denn so eine grüne Jugend über so einen Konflikt da? Die Leute das, haben ja, ist ja schön, dass sie dabei sind, aber irgendwie haben sie doch keine Ahnung davon auch. Die Leute haben ja schon Problem genug überhaupt, die Parolen zu verstehen, die da gerufen werden. Also wenn du jetzt bei einer Nazi-Demo bist, dann, also die werden ja nicht anfangen, Polnisch zu reden oder so. Und ja, diese Leute da aber schon. Also das war halt auch bei vielen Sachen, wo ich das halt so gelesen habe in Gelsenkirchen und so weiter, da wird dies, das und jenes skandiert. Also ich hätte das jetzt vorher nicht gewusst, was das irgendwie bedeutet. Ne? Das ist auch nicht so richtig. Und ja, und dann weiß ich halt auch nicht, wie viel Polizei da tatsächlich war. Bei dieser Sache hier, ich sehe hier nirgendwo Polizei auf diesen Bildern. Ich habe es halt, wie gesagt, nicht gesehen, die Demo selber mit meinen eigenen Augen. Ich weiß halt nur, was ich hier gestern halt gesehen habe bei der anderen Demo. Und ja, das war halt so viel Polizei, wie ich zwar schon mal gesehen habe bei Dingen, aber nicht zum Abschirmen von einer Demonstration von, ich sag jetzt mal, den normalen Leuten irgendwie in der Gesellschaft, die sich normalerweise nicht solchen Angriffen gegenüber sehen sollten. Ja, also das ist halt das, was mich daran so schockiert hat, dass das notwendig ist. Ja, ist auch, ne? Bei uns vor der Synagoge haben sie auch 24 Stunden Polizeidienstschicht. Also da steht immer. Ja, erinnerst du dich noch, wir haben mal so ein Video geguckt aus Frankfurt, wo sich Kurden und Türken geprügelt haben. Stell dir bitte das vor mit Platzwunden und abgebrochenen Flaschen und allem. Und das als Bild von einem Mob, der irgendwie eine Pro-Israel-Demo am besten noch mit jüdischen Teilnehmern angegriffen hat. In Deutschland. Was glaubst du, was da passieren würde? Ob die was hätten machen können, die Polizei, das ist ja nicht klar geworden, weil sie es ja nicht versucht haben oder so, ne? Ja, es wurden auch schon Demos aufgelöst, auf jeden Fall. Ne? Die in Gelsenkirchen wurde ja auch aufgelöst, aber nach Meinung von vielen Leuten halt eben zu spät. Ach so, doch. Aber das ist halt eben wieder das, was ich meine, ne? Dass sie ja teilweise auch gar nicht verstehen, was da überhaupt skandiert wird, wenn da was skandiert wird an Sachen, weil es einfach nicht auf Deutsch ist. Ne? Also selbst wenn die dann sagen würden, dass sie da einschreiten oder so. Und von der zahlenmäßig kann ich es halt schwer einschätzen. Das weiß man ja immer nicht so genau, ob da jetzt hinter der Ecke noch irgendwie eine Hundertschaft steht oder so, oder ob die da wirklich dann zu wenig sind oder so. Und dann auch noch, ne, das kommt ja auch noch dazu, wir haben jetzt diese Zeit, wo wir uns die ganze Zeit über Rassismus Gedanken machen, ne? Und das sind ja sicherlich auch irgendwelche Geschichten. Dann machen die jetzt ihre Demo das kommt ja alles aus dem Ding von wegen, wir sind halt komplett unterdrückt und hier ist alles so furchtbar und so weiter und so fort. Und dann hast du dieses ganze Black Lives Matter-Ding da drin. Und jetzt produzieren wir nochmal schön die ganzen Handy-Videos von deutschen Sicherheitsbeamten, die das dann auseinanderziehen. Ne? Also ich meine, wir finden das hier richtig, aber was man dahinter dann für eine Politik mitmachen kann, ist wieder eine andere Frage mit solchen Bildern. Ne? Also was mich ein bisschen irritiert, ich habe sowas auch gesehen, warum das von links meinetwegen auch von der Antifa, von wem auch immer, eigentlich gar nichts entgegengesetzt wird. Ich kann das so nicht nachvollziehen. Ich meine, als Mensch jüdischen Glaubens müsste ich mir ein bisschen verarscht vorkommen in Deutschland oder überhaupt in Europa momentan. Aber ich kann es nicht nachvollziehen, warum da absolut niemand aufsteht. In Frankreich haben sie es jetzt aber verboten, ne? Ah, okay. Ja, genau, das haben wir ja auch gleich als nächstes. Dann gehe ich da mal zu über. Genau, Frankreich hat es verboten, und zwar, weil sie es hier im Endeffekt gesehen haben, wie es läuft, ne? Ja. Und aber ich weiß auch nicht, ob ich da jetzt unbedingt Fan von bin, weil im Endeffekt, die haben ja schon vornherein gesagt, es darf halt diese Demonstration erst überhaupt gar nicht geben. Also keine Demonstrationen von Palästinensern halt generell. Und ich meine, gut, diese Sachen sind vielleicht irgendwo zu erwarten, ich weiß es nicht. Aber ja, also ich finde es halt schwierig, so dann auch wieder diese Sachen jetzt halt so von vornherein irgendwie zu sagen, es ist komplett, weil auch daraus wieder, ne, ja, also ich bin halt der Meinung, die Leute sollen halt schon irgendwie auf ihre Karten auf den Tisch legen am besten, und dann wissen wir jetzt auch mal wieder ein bisschen Bescheid. Bei diesen ganzen Geschichten, die jetzt hier passiert sind, wissen wir jetzt auch mal wieder ein bisschen Bescheid, wie die Leute halt ticken. Hier in diesem Artikel steht zwar auch drin, dass es in der Vergangenheit wohl auch in Frankreich schon da Ausschreitungen gegeben hat bei solchen Demonstrationen. Außerdem kommen hier auch irgendwie nur Kommunisten und sowas zu Wort, die sich daran stören, jetzt an diesem Demonstrationsverbot, die dann halt auch wieder da irgendwie sich auf die Seite der Unterdrücker schlagen. Und das ist aus meiner Sicht halt auch wirklich dieses Problem hier an dieser Stelle, ne? Also es ist halt dieses Ganze, was wir schon lange hier uns angucken, dieser ganze antirassistische Komplex, der halt in diesem Bereich dann halt auch wieder ausschlägt und halt eben meint, er hätte das jetzt komplett auseinandergedröselt und wüsste jetzt halt ganz genau, okay, hier sind die braunen Leute, ne, das sind die Unterdrückten, und die anderen Leute sind dann halt die Unterdrücker, und deswegen wissen wir ja jetzt, wo unsere Zugehörigkeit da irgendwie sein muss, und dass die dann da Raketen abschießen. Das ist dann halt irgendwo gerechtfertigt, weil ja Unterdrückung und so, ne? Das ist ja bei manchen Leuten, und das ist ja auch nicht erst seit gestern der Fall, Terrorismus. Ich habe da auch gleich noch was Schönes von Ulrike Meinhof, was ich euch vorlese, aber das, da könnt ihr euch schon mal drauf freuen. Ja, jedenfalls ist halt ein zweischneidiges Schwert. Ich kann es zwar irgendwo verstehen, dass sie das machen, und wahrscheinlich ist es an dieser Stelle jetzt auch so, dass da halt nichts mehr rausgekommen wäre, außer genau solche Bilder, wie wir jetzt hier halt in Deutschland auch gesehen haben. Aber ja, auf der anderen Seite, ich finde es halt schwierig irgendwie zu sagen, so, ach so, ist es jetzt hier irgendwie ein... Weil, ne, das ist wieder dieses Ding, ich kann nicht auf der einen Seite irgendwie sagen, ich finde das falsch, dieses die Worte führen zu Taten-Ding, weil das halt aus meiner Sicht halt eben auch ausgelegt werden kann auf Arten und Weisen, wie von Herrn Weber oder so, dass man dann halt direkt irgendwie sagt, so, ja, alles, was jetzt an Religion irgendwie ist, ist komplett verkehrt und so. Und ich mache mir dann da schon so ein bisschen Gedanken, ob das nicht dann vielleicht auch von anderen Sachen dann wieder anders verstanden wird oder so. Und unter dem Gesichtspunkt finde ich es halt nicht so gut, auf jeden Fall, dass man dann sagt, man verbietet irgendwelche Demonstrationen von vornherein schon. Wobei ich mich frage, warum muss ich in einem fremden Land für ein anderes Land, also dann demonstriert doch daheim. Ich bin es inzwischen einfach leid. Warum sind wir hier ein Schlachtfeld für eine Auseinandersetzung, mit der wir im Endeffekt nichts zu tun haben? Ja, das, was im Endeffekt passiert, ist auf jeden Fall verkehrt, ja. Und also, dass man diese Sachen dann hinterher auch auflöst, kann ich halt eben auch verstehen. Ich weiß halt nur nicht, ob das wirklich, ja, das wirklich so sein muss. Also dieses Ding, weil das, was sie ja damit quasi sagen, ist, es führt ja eh nur dazu, dass wir es hinterher auflösen müssen, weil da alles verkehrt ist. Und das mag stimmen. Ich halte es auch für relativ wahrscheinlich. Aber ja, und die Böll-Stiftung hat sich hier geäußert, mit in den besetzten Gebieten hat sich etwas zusammengebraut, weil die Menschen dort vernachlässigt sind, weil sie ihre Rechte nicht bekommen, sagt Bettina Marx im WDR5-Morgenecho. Sie leitet das Büro der Böll-Stiftung in Ramallah, also von den Grünen die Parteistiftung. Und die Böll-Stiftung ist auf jeden Fall ja an diesem ganzen Antirassismus-Ding ganz nah dran, ne? Also nicht umsonst war ich ja mit Abel damals da bei der Kimberlé Crenshaw von der kritischen Rassentheorie, intersektionaler Feminismus. Und ja, also es interessiert mich ehrlich gesagt scheiß, was die irgendwie meinen, wer da wie irgendwie schuld ist oder so. Aus meiner Sicht ist es durch nichts zu entschuldigen, irgendwelche Raketen abzuballern auf irgendwen. Vollkommen egal, was man irgendwie für ein Los hat. Ja, ich verstehe es auch nicht so ganz. Ich habe den Abdel Samad, heißt er nochmal, Mohammed Hamad Abdel gesehen Samad. in einem Interview. Und er meinte, die Hamas war sich schon sich ziemlich sicher klar darüber, dass, was da für eine Antwort kommen würde. Ja, klar, muss man Von sich daher auch ist es klar darüber besonders sein. fragwürdig, ne? Ja, ich meine, was soll doch sonst Was war da für ein passieren? Anlass? Gab es da einen Anlass oder so? Jetzt Ich einen glaube, der Anlass angeblichen war, sie oder? hat mal wieder ein paar Raketen gebastelt und wollten die mal abschießen. Nee, nee, nee, nee, nee, nee, das stimmt so Das nicht. hatte was mit dem Westjordanland zu tun. Es geht um Räumung Ach so. für Siedlungen und sowas. Im Also Westjordanland, Programm, genau. ne? Und Ausgangssperren und solche Sachen. Und dann gab es noch irgendwie einen Zwischenfall am Felsendom, wo Leute nicht reingelassen worden sind und so. Und dann. Ja, da wurde wegen Corona, gab es halt eine Zutrittsbeschränkung. Ja. Ja. In einem anderen Teil in Israel hat es ja auch, bei einem jüdischen Religionsfest hat es ja auch eine Massenpanik gegeben, wo mehrere Leute umgekommen sind. Das ist aber schon ein bisschen was länger her. Ja, und gerade heute, jetzt letzte Nachrichten von einer Stunde oder so, ist irgendwo in Israel auch eine Tribüne in einer Synagoge zusammengebrochen. Und da ging es dann gleich auch wieder um diese Geschichte, von der du gerade sprachst, von dieser Massenpanik. Aber offensichtlich gibt es da glücklicherweise nur Verletzte. Ja, der Punkt ist natürlich, wo kommen die Raketen her? Die kommen, werden wohl, also man, es wird gesagt, es kommt aus dem Iran. Und ich habe ehrlich gesagt aus keiner Ecke gehört, dass es irgendwo anders herkommt aus Iran, was seltsam ist, weil normalerweise gibt es ja Leute, die dann was anderes sagen, ne? Meistens sind die Russen ja auch irgendwie schuld, aber nee, alle sind sich einig, der Iran liefert die Waffen an die Hamas, die ja ein Teil der provisorischen Regierung in Palästina ist. Es gibt ja auch noch die Fatah. Allerdings ist die Hamas halt immer die militantere Fraktion. Die Fatah hat ja irgendwann versucht, den politischen Weg einzuschlagen mit den ganzen dazugehörigen Korruption. Und ja, ist halt, ne, man fragt sich halt, warum jetzt? Ne? Vielleicht haben die einfach die ganze Zeit Gelder und Waffen akkumuliert und jetzt haben sie gedacht, okay, jetzt haben wir genug, jetzt können wir mal wieder ein bisschen stärker in Ja, Aktion treten. das Aber denke so ich ein mir nämlich richtiges auch. Die Endziel anderen gibt es Anlässe dabei sind ja eher so nicht. alltäglich dort, habe ich den Eindruck, Ja, ja. Israel abschaffen halt, ne? Das Es ist das gibt, es gibt, ja, Endziel. aber es Das gibt ja schaffen kein Palästinenser reines, sowieso nicht. So realistisches unrealistisch sind sie Ziel auch nicht, dabei. wirklich. Ja, Ja. die Israelis haben, die können Palästina nicht dauerhaft militärisch besetzen. Also sie könnten es, aber sie wollen es auch nicht wirklich. Weil das einfach das Militär zu sehr binden würde. Und ich meine, was wollen die Palästinenser erreichen? Das ist halt, geht From es the da etwa river nur um to the den Hass? sea. Ich glaube nicht, Das ist ja. immer so Es ist fragwürdig, ne, schon was sie jetzt sehr erreichen schade, haben. dass da so sinnlos halt Menschenleben einfach Na gut. umgebracht werden. Kommen wir zur Linken, Neukölln. Ja, die hier halt auch dazu schreibt, unter dem letzten Absatz, als die Linke stehen wir immer an der Seite der Unterdrückten, niemals an der Seite der Unterdrücker. Die deutsche Bundesregierung hingegen unterstützt die israelische Regierung in ihrer Vertreibungspolitik durch Waffenexporte und Waffenimporte. Wer aber immer mehr Waffen in ein Kriegsgebiet verkauft, schafft keinen Frieden, sondern heizt den Konflikt immer weiter an, Ausrufezeichen. Von der Bundesregierung verlangen wir deshalb, dass sie die Waffenlieferung an Israel stoppt und die militärische Zusammenarbeit sofort beendet. Und so weiter und so fort. Also der Schlüsselpunkt an dieser Sache ist halt eben, wir stehen immer an der Seite der Unterdrückten. Und das ist halt das, worauf es natürlich immer wieder hinausläuft. Ne? Man sagt sich einfach so, ja, hier, das sind jetzt die Unterdrückten, das sind die Unterdrücker, damit ist Freund-Feind geklärt. Und dann können wir jetzt alles weitere an Ideen, die wir irgendwie haben und Einschätzungen, dem dann halt eben unterordnen. Und dann kommen wir hier halt dann drunter raus, Ja, dass aber sie. der Gag ist doch in dem Fall, dass die Unterdrückten gern die Unterdrücker wären. Ja, das Also, ist auch wahr, ja. dass du hier nicht irgendwie gut und böse hast, sondern du hast hier zwei Seiten und eine würde die andere halt unterdrücken, wenn sie am Drücker wäre. So selbstgerecht, scheinheilig. Ja, und der Herr Ohanwe schreibt, ich frage mich, ob antideutsche Junge Freiheit, Bild-Zeitung und Company auch einen ethnonationalistischen Staat der Roma und Sinti irgendwo in Südasien mit völkerrechtswidrigen Grenzen und einer maßlos unzufriedenen einheimischen Bevölkerung so bedingungslos abfeiern würde. Ja, also eine maßlos unzufriedene einheimische Bevölkerung klingt für mich wie Rechtspopulismus. Aber was weiß ich. Wen meint er denn jetzt? Und warum haben die Leute denn ein Problem mit den Einwanderern da? Verstehe ich gar nicht. Also, die sollen sich doch freuen, das ist bunt, das bringt Vielfalt und die Leute sind oft Fachkräfte. Oder ist es ein krankhaftes Problem mit Philosemitismus? Alter, bevor sind Leute schon für viel weniger medial enthauptet worden. Es ist unglaublich. Bevor man dass so jemand westliche noch Arroganz, anti-arabischen Rassismus und einem Klassismus, der in Anführungsstrichen klug und zivilisiert und in Anführungsstrichen barbarisch. Das sind keine Klassen, Malcolm. Das sind keine Klassen. Du bist ein Hirbel, echt. Der zu dieser in Anführungsstrichen Solidarität führt, die deutsche Roma und Sinti nicht genießen. Jüd, Doppelpunkt innen, werden von diesen rechtsgesinnten Leuten als in Anführungsstrichen dem Westen nahe, in Anführungsstrichen fortschrittlich, in Anführungsstrichen demokratisch, in Anführungsstrichen moralisch überlegen, vereinnahmt und gegen in Anführungsstrichen niedere Völker ausgespielt. Leute, wir haben es geschafft. Antisemitismus ist besiegt. Der Malcolm hat gesagt, dass jetzt auch schon die Rechten die Juden als ihre betrachten. Finde ich, ja, vereinnahmt und gegen niedere Völker ausspielt. Ja. Es wird subtil in Intellektuelle und Arbeiter aufgeteilt und so Doppelstandards begründet. Ist das so, ja? Ja, klar, in Israel gibt es nur Philosophen und Denker und so. Und in Dings gibt es nur Klopotzer. Wahrscheinlich. Das ist einfach so. Die Israelis haben dreckige Klos und die im Gazastreifen wenig Philosophie. Würden dieselben Leute auch befürworten, wenn Afroamerikaner Doppelpunkt innen irgendwo in Westafrika Land einnehmen würden, während einheimische Stämme ihre Wohnung verlieren und Würde verlieren, erhielten diese Afroamerikaner Doppelpunkt innen Milliardenzahlungen aus den USA, Portugal, Spanien. Also dieses Gendern macht die Texte wirklich echt unverständlich. Ja. Was ist wichtig wegen der Gerechtigkeit. Der Punkt. Pass auf, jetzt kommt der Punkt. Es gibt sehr viele Völker, die schlimmsten Schmerzen erlitten. Indigene Ozeaniens / Amerikas. Schwarze Roma. Aber ihnen würde vielen niemals in der Form Radikalität oder energische Militärvergeltung verziehen, weil sie nicht als westlich konstruierbar sind. Das ist alles, weil ja auch dann nie irgendwie, ne, zum Beispiel China hat ja auch nie irgendwie gegen irgendwen irgendwelche Sachen annektiert oder so, ne? Machen die auch heutzutage nicht. Und ja. Vielleicht, es haben auch keine Länder irgendwie, oder die Mongolen damals, die sind auch nicht irgendwo eingefallen oder so. Haben die auch nicht gemacht. Und verzeiht man denen auch nicht. Oder doch, verzeiht man denen schon, weil sie ja als westlich gelesen werden. Oder weiß ich nicht, keine Ahnung. Also. Aber meint der sowas ernst? Ich habe das gelesen. Ich glaube schon. Ich habe immer noch das Gefühl, das sei ein Projekt von Böhmi, aber das kann man doch nicht der ernst meinen. Doch sogar, oder nicht? War der nicht sogar im Fernsehen schon? Weil ja, regelmäßig. Bei diesem Presseclub auch und so. Ne? Ja, genau. Ja, und vor allen Dingen mit der Bundeszentrale nicht für Alltagsrassismus. Ja, ist das Ding Bundesstelle. Politische Bildung. Nee, das andere Ding. Geht das mit dem Rassismus im Namen? Antidiskriminierungsstelle. Genau, Antidiskriminierungsstelle, ja. Ohne Rassismus im Namen, sage ich ja. Okay. Aber es wird mir verziehen, weil ich als westlich gelesen werde. mit der Fokussierung auf bedingungslose und unwiderrufliche Solidarität mit Israel wollen einige eine moralische Katharsis und es ist eine Ablenkung von der real existierenden Unterdrückung von Menschen jenseits Westasiens und Europa. Diese haben nämlich kein Recht auf Verteidigung. Gott, oh Gott, ey. Was für ein... nur weil du so engstirnig bist, Marco, sind nicht alle Menschen so, weißt du. Deutsche rechtsmittige Mehrheitsgesellschaften denken, sie bekämpfen Antisemitismus, aber sie reproduzieren ihn. Dum, so. Dum, dum. Sie blenden schwarze oder arme Arbeiter, nicht westliche Juden aus. Nö. Wo kriegt er seine Informationen her, frage ich mich. Hat er da so ein großes Hörrohr, mit dem er sich ans Fenster setzt und dann hört, wie die Leute hier denken? Oder so? Ihre perverse Vereinnahmung, Wenn ich Israel unterstütze, ist das eine perverse Vereinnahmung dieses Kampfes. Übertüncht außerdem die eigenen deutschen Gräueltaten. Dass die einer noch vergeben würde oder so. Im Moment mal, wir fangen mit deutscher rechtsmittiger Mehrheitsgesellschaft an, also aktuell. Ja? Das ist aktuell, die denken, ja, bla bla bla bla bla. Und dann hier unten außerdem eigene deutsche Gräueltaten. Welche jetzt genau? Na, die, dass also, wir jetzt wenn die Juden als unsere sehen. Und die Vereinnahmen. Weil wir die so toll finden, weil wir sie hassen. Damit wäre alles so viel, klar, glaube ich. So viel Hass in so einem kleinen Menschen, das ist schon echt, echt krass. Mal kommen. Ja, und hier ich gibt er dir schon öfter empfohlen, vielleicht doch mal professionelle Hilfe auf. Und ich meine das vollkommen ernst. Also jemand, der mit so einem Hass gesegnet ist, der wird im Leben halt keine Freude haben. Ich finde einfach die Analyse falsch. Ja, das Ressentiment, ne, das bringt halt nichts. Ist nicht gut für die Menschen. Ja, ich meine, die Kritik an der Siedelei, die ist berechtigt. Da ist ein Punkt drin, meiner Meinung nach. Aber ja, das heißt ja nicht, dass man eher so vorgehen muss und die ganzen anderen Sachen da. Ja, da gab es ja vor allen Dingen auch andere Phasen von, auch wo sie da nichts gesiedelt haben und da war genau der gleiche Krempel. Also. Hat es auch gegeben, ja, genau. Ich glaube, das. Deswegen kann man das alles auch nicht so weit über das Knie brechen, also finde ich in dem Dings. Überhaupt finde ich das relativ, ja, wie soll ich sagen, erstaunlich, wie leichtfertig ja, sich die Leute auf einer Seite. Hier bringt er jetzt auch ein paar Punkte, wo das, glaube ich, auch ein bisschen klarer wird, wo er jetzt herkommt. Er schreibt, meine palästinensische Familie wünscht sich seit Jahrzehnten einfach nur die israelische Staatsbürgerschaft und Bewegungsfreiheit in ihrer eigenen Heimat, einfach an den Strand zu fahren, reisen, wie man will, soll es wahrscheinlich heißen. Aber weil sie nicht jüdisch sind, haben sie keine Chance darauf. Ja, gut. Die schlagen ziemlich den Daumen durch die Israelis. Das kann natürlich auch, das, ja, es mag alles so sein, aber auch dann wieder, ne? Was hilft euch das dann jetzt, da irgendwie diese Organisation zu haben, die da jetzt nicht den zweiten Staat aufmachen will, sondern halt die anderen Leute halt komplett weghaben will oder das einfach umdrehen will oder so, weil sich dann die Unterdrückten empowern oder keine Ahnung, was, das bringt halt überhaupt nichts. Wie soll man das hinnehmen, dass Annette aus Guatemala, die einen Juden geheiratet hat, eine Staatsbürgerschaft bekommen kann und in Israel und Westjordanland alles machen kann, was sie will? Wählen, reisen, ja, oder sich ins Café setzen und dann kommt irgendwer mit einem Messer um die Ecke und sticht auf die ein oder so. Ja, aber im israelischen Teil dieses Landes, da wohnen ja auch ganz eine Menge Araber. Das sind dann sozusagen israelische Araber, das müssen wir nicht direkt Palästinenser sein. Also, ja, gut, aber es hat halt auch. Die dazugehören sozusagen. Das hat ja leider auch in vielen gemischten Gemeinden heftige Auseinandersetzungen bis hin zu Feuergefechten gegeben in den letzten Nächten. Ja. Also dieser Friede zwischen arabischen und jüdischen Israelis ist auch sehr, sehr brüchig, wie man sieht. Ja, auch mit den Inlands-Arabern sozusagen. Und da verstehe ich dann irgendwie auch wiederum, dass Israel halt auch keinerlei Interesse daran hat, halt noch mehr von denen zu legitimieren als Bürger. Ganz ehrlich. Das ist halt, wenn ich mit dieser Maximalforderung da reingehe, dass die alle ins Meer gehören, die da wohnen, dann ist es halt echt schwierig, da einen Kompromiss zu finden und auch sehr schwierig, Vertrauen herzustellen. Man muss ja auch überlegen, wie lange das jetzt schon geht mit diesen ganzen Geschichten. Ich bin damit aufgewachsen, mit Bombenanschlägen, Massaker, Schießerei, Angriffe. Ja, wenn sie keine Staatsbürgerschaft haben wollen, also es ist auch relativ. Ne? Was er hier schreibt, das muss ja nicht immer auf andere zutreffen und umgekehrt. Also ja, dass auf jeden Fall Staatsbürgerschaft anstreben, das trifft wohl für viele zu. Ja, der schreibt weiter, wählen, reisen, aber meine Familie bleibt Bürger zweiter Klasse auf ewig. Wie geht das so? Also aus meines Wissens nach ist das nicht Position von Israel, dass die Leute auf ewig Bürger zweiter Klasse bleiben. Also, sondern meines Wissens nach geht ja immer noch dieses Ding, dass sie eigentlich zwei Staaten da haben wollen. Ist ja, meines Wissens nach so. Oder? Wir wissen selber nicht, was sie wollen, das ist ja der Punkt, ne? Ja, wir wissen das schon, aber der Weg dahin ist halt schwierig, wenn die einen die anderen auslöschen wollen. Ja, sie wissen nicht, was sie gemeinsam wollen, sozusagen. Wie soll man diese ewig lange, nie endende Schikane ertragen? Das ist auch halt immer wieder alles von ihm so geschrieben, ne, so, ja, die einen sind halt die Unterdrückten, die anderen sind die Schurken, so. Und das ist das Problem. Genau. Und das ist eure Matrix, die ihr da habt. Und die sich halt überall ja reingefressen hat und die wir ganz toll finden und die wir Antirassismus nennen und deswegen zum moralischen Absolut erhoben haben. Selbst wenn die reputabelsten Quellen der Welt auf deiner Seite sind, du dich darum fürchten musst, als Menschenfeind abgetan zu werden. Ja, sowas aber auch. Nur weil du für dich selbst einstehst. Wie soll man das ertragen? Ja, das frag mal irgendwelche Leute, die wegen jedem Scheiß als Nazi bezeichnet werden oder als Antisemiten oder so. Wie in Maaßen oder irgendwen. Palästina hat ja nicht mal einen Flughafen. Einreise geht nur durch Israels Erlaubnis über Jordanien oder Israel. Meine Cousins und ich konnten die ganze Pandemie über niemanden dort besuchen. Nur Israelis durften rein. Die können wir niemals werden, auch wenn wir wollen. In Deutschland wird unkritisch die israelische Armee zitiert, die Botschaft eines Staates retweetet von einem Land, welches von Human Rights Watch als Apartheid bezeichnet wird, wo die UN sagt, er handle völkerrechtswidrig, da wird nicht mal kritische Distanz gewahrt. Ja, die kritische Distanz von irgendwelchen Ländern wie Iran und so, die das dann in der UN gerne so haben wollen. Dass das die so Deutschen sind da häufig genug dabei. Die sind da und dabei, ja. Ja, das Veto kommt in der Regel von den USA. Der deutsche Diskurs dazu ist peinlich und verletzend. Nee. Wirkliches Einsetzen für palästinensische Belange wird in die Schmuddelecke verfrachtet. Nee, wird es ja gerade eben nicht. Genau deswegen können Faschos, Rapper, sonst wer den Diskurs bestimmen, weil Intellektuelle an ihrer Seriosität attackiert werden. Oh, seufz, ey. Markham, du bist vieles, aber kein Intellektueller. Tut mir leid. Ja, vielleicht meint er ja auch irgendwelche Leute da wie... Ja, irgendwelche Antirassisten halt mit Kopftuch oder so. Palästina ist mehr als Gaza. Es gibt das besetzte Ost-Jerusalem, im Grunde genommen komplett mit Israels zugesiedelte Westjordanland, wo meine Familie herkommt, in einem Schrägstrich lebt. Sie dort seit Jahrzehnten in Limbo, ohne eigene Staat, aber auch ohne Rechte der Israelis, ein Graus. Ja, das ist nur die Schuld von den Israelis, wahrscheinlich. Ja, die Frage ist ja, was ist denn dann jetzt, was fehlt denn jetzt ohne Rechte Israelis? Was kann man denn da jetzt nicht machen? Kann man nicht rein und nicht raus oder was? Also, oder kann man nicht arbeiten oder kann man sich sonst irgendwie, ne? Die Frage ist so, wie sehr denn die Freiheit eingeschränkt ist? Das sagt er eben nicht. Alter, die haben die Hamas zur Regierung gewählt. Naja, das weiß ich nicht. Das ist nun mal, ich meine. Das war international beobachtet und wurde als demokratisch beurteilt. Wenn wir die NPD zur Regierung wählen würden, würde sich das Klima um uns herum auch ändern. Glaub mir. Glaub mir. Also, ja. Wir dürfen ja alle nicht wie sind denn diese Landnamen auch entstanden? Die sind entstanden, weil Syrien, Ägypten und Jordanien sich verbündet haben, um Israel auszulöschen. Und Israel halt aus Sicht der Araber im Sechstagekrieg halt einfach den besseren Job gemacht hat. Diese ganze Expansion ist nur aus dem Versuch entstanden, dieses Land auszulöschen. Das darf man ich auch dachte, nicht. Nach dem Krieg hat man dann seine Gebiete gewonnen und dann ist gut. Und wieso siedeln die dann jetzt noch? Die siedeln ja in den Gebieten, die sie den Kriegen gewonnen haben im Endeffekt. Ja, weiß ich nicht. Ja, kann sein. Die Politik, Also. die palästinensischen Menschen langsam zermürben lässt, führt übrigens dazu, dass Palis auch in Länder wie Deutschland reisen, dass sie deutsche EhepartnerInnen suchen, weil das untragbar ist. Okay. Ich frage mich auch, wie das überhaupt funktioniert, weil ich höre doch die ganze Zeit von euch Leuten, dass wir alle so rassistisch sind. Was wollen wir denn dann mit den Palästinensern hier? Und haben wir nicht gerade auch bei diesem anderen Thread gelernt, dass wir ja die Juden nur mögen, weil wir die ja als unsere lesen und euch, ihr seid irgendwie die, ja, die Untermenschen dann, so die arbeitende Bevölkerung oder so, keine Ahnung, wie das funktioniert schon wieder hier, aber gut. Aber Fluchtursachen angehen können Rechtskonservative wie Bild nicht. Ich dachte, das wäre überhaupt total rechtskonservativ, Fluchtursachen anzugehen. Ich dachte, das Einzige, was die Menschenfreunde machen und so, ist Grenze aufsperren und sagen, vollkommen egal, eine Welt, jeder wie er mag, dachte ich. Israel ist nicht nur rassistisch und diskriminierend gegenüber Palästinensern, Menschen und Arabern, sondern auch gegen Juden. Sie erkennt Juden auf vielen amerikanischen Communities nicht mehr an. Sie werden nicht eingebürgert, während europäische und östliche Gemeinden dürfen. Ja, das ist eine Sache, die ich auch immer wieder gehört habe. Ich habe mir auch mal von jemandem aus der, aus, wo kam der her? Na, sag schnell. Aus Afrika wahrscheinlich. Nee, nicht aus Afrika, aus dem So. ehemaligen Sowjetstaat mit Ja, da U. kommen ja die meisten Mir fällt gerade Juden der doch Name her, nicht mehr die da ein. zusiedeln in Israel. Die da übersiedeln, kommen die meisten aus Russland. Aus Naja, auf Ex. jeden Fall, der hat mir halt erzählt, dass sie angeblich seinem Vater damals, als er nach Israel auswandern wollte, gesagt haben, nee, du geh mal lieber nach Deutschland. So nach dem Motto, wir wollen dich hier nicht oder so. Keine Ahnung. Ich habe da schon mehrere Sachen drüber gelesen, auch vor ein paar Jahren mal irgendwie von der New York Times. Vor 10 Jahren oder so war es schon irgendwie. Also da scheint es wohl Sachen zu geben, dass sie da andere unterschiedliche Leute unterschiedlich bewerten und diese ganzen, die das wurde ja auch immer mal wieder von den Gemeinden in Deutschland auch angemerkt, als die Leute da damals aus dem Ostblock gekommen sind, dass die ja teilweise auch ganz viele von diesen jüdischen Riten ganz anders gelebt haben, auch durch die Tabuisierung von der Religion, die da lange halt im Osten war. Da ging das ja nicht so mit der freien Ausübung von der Religion, dass die dann teilweise ja, irgendwelche Feiern gar nicht gefeiert haben oder irgendwelche, zum Beispiel auch diese Beschneidungen gar nicht gemacht haben und so. Das war ja auch bei den, als das Beschneidungsthema in Deutschland war, da habe ich das auf jeden Fall in dem Zusammenhang, hieß es da auch häufiger, dass hier halt noch viele Erwachsene aus dem Osten, da halt aus den Sowjetstaaten dann auch im Erwachsenenalter dann noch beschnitten hätten und so. Und ja, aus diesem Grund wird das wahrscheinlich so sein, dass sie denen dann da irgendwie zu fremd sind oder so von den Bräuchen her oder Ja, ich keine glaube, es hat auch Ahnung. unterschiedliche Zeiten gegeben. Also ich habe mal davon gehört, dass es Belohnungen gegeben hätte oder Begrüßungsgeld und eine Wohnung oder sowas. Ist aber auch schon eine Weile her. Ja, auf jeden Fall scheint es da Unterschiede zu geben in der Bewertung, wo die Leute herkommen und keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob das gut ist oder schlecht ist oder ob es da gute Gründe für gibt oder so. Weil teilweise, wenn die Leute halt so, also zumindest, wie gesagt, halt die, der, von dem ich das mal gehört hatte, von der jüdischen Gemeinde in Hannover, der das auch selber erklärt hat, wie schwierig das damals war. Und das war halt schon so, dass es da große Unterschiede gab von der Mentalität von den Leuten. Und dass sie die, dass, ja, man die halt auch integrieren wollte natürlich, aber es war halt nicht so einfach. Also es ist halt nicht so, dass die Leute da alle diese Religion halt ja, komplett gleich halt gelebt haben und die deswegen nur darüber, dass das halt gereicht hat, sondern das sind ganz unterschiedliche Kulturen halt dann gewesen, ne? Obwohl das halt auch Juden dann waren. Und das darf man halt nicht verkennen. Ja, und ich weiß nicht, ob das gerechtfertigt ist oder so, keine Ahnung. Aber Malcolm stellt es natürlich so dar, als wäre das dann natürlich Rassismus, kann nur Rassismus sein, weil die sind ja dunkel und so, ne? Und das wird sein. Das kann nicht an irgendwelchen praktischen Erwägungen liegen oder so, dass die Leute ja zu unterschiedlich halt leben, obwohl sie halt auch jüdisch sind oder so. Das muss sein, dass die das einfach Rasse halt, ne? Oh Mann. Ja, und alle sind aus ihren Löchern gekrochen gekommen, auf jeden Fall zu diesem Thema. Aus der Rubrik, wir warten einfach an der Biegung des Flusses, bis der Leichnam unserer Feinde vorbeischwimmt. Ja, Anita Sarkeesian, Israel hat es nicht gegeben bis vor 73 Jahren. Siedlerkolonie, gewalttätig, ihre Position halten. Bla bla bla. Hier ist ein guter Anfangspunkt. In Anführungsstrichen, Israel ist kein Land? Nein, sie sind eine Siedlerkolonie. Siedlerkolonialismus ist eine Form von Kolonialismus. Und das möchte Das ist auch die Quatsch. Bevölkerung, die da indigen ist, ersetzen durch eine neue Gesellschaft. Das klingt sehr stark nach Rechtspopulismus in meinen Augen. Aber gut. Und das ist, was in Anführungsstrichen Israel ist. Palästina ist das Land. Ja, und dieses Ding wurde auch ganz viel verteilt und teilweise, also ich habe zum Beispiel gesehen, Sophie Passmann hat sich darüber aufgeregt. Fand ich eigentlich Yay! ganz okay. Scheinbar scheint da doch noch ein bisschen was, weil zum Beispiel, also Black Lives Matter, irgendwelche Riots fand sie ja noch okay. Da hat sie ja noch gemeint, so ja, man kann sich ja nicht dran stören, wenn da die Leute, denen Unrecht getan wird, dann mal einen Riot machen. Da müsste man sich mal informieren und so. Und hier bei dieser Sache muss man sich scheinbar nicht informieren. Also ganz so einfach ist es dann doch wieder nicht. Aber ich finde schon geil, Israel in Anführungsstrichen. Also stell dir mal vor, der Höcke würde sowas machen. Der Höcke schreibt irgendwas über Israel und setzt Israel in Anführungsstriche irgendwo. Weißt du, was dann passiert? Ja. Ja, und vor allen Dingen, ich meine, wir hatten es ja letzte Woche erst, dass Anita Sarkeesian in einer Broschüre von Demokratie leben, Ausrufezeichen, da wieder hochgefeiert wurde für ihre Analyse, für ihre politische Analyse zu identitätspolitischen Themen, an denen man sich nur stören kann, wenn man ein weißer, weiß Mann ist. Also sonst ist gar kein Grund. Kann keinen geben. Es muss Frauenhass sein von diesen Natürlich. Weißen. Ja, die politische Macht Israel und so weiter mit ihren Alliierten und Amerika und einer von meinen Sponsoren wollte schon sein Fundraising einstellen. Und das beweist natürlich, dass ich recht habe. Sehr gut, finde ich auch. Ich habe das Buch nicht gelesen, aber der Titel sieht sehr, sehr akkurat Oh, aus. ja, genau. Außer Palästina, die Ja. Grenzen progressiver Politik. Dabei sagt man ja, ne, beurteile das Buch nicht beim Umschlag oder Nee, so. das heißt, Amerikanische wenn du eine. Aktivisten kämpfen für soziale Gerechtigkeit, aber bei den Palästinensern schauen sie weg. Ja, das klingt nach Anita. Malcolm. Mach's gut, Anita. Ich hoffe, das postet man dir einfach unter alles, was du in Zukunft so. Oh! Noch eine. Genau, Alexandra Ocasio-Cortez. Also so, ja, nicht nur die Anita wurde ja gefeiert, Frau Merkel hat sich ja auch mal dazu bekannt, dass die sogenannte Squad, die Leute da ganz tolle Leute sind. Und hier ist die Frau Ocasio-Cortez, die auch meint, Apartheid-Staaten sind keine Demokratien. Wie habt ihr es Was zuerst natürlich gehört? völliger Grütz ist, weil das eine keine Staatsform ist und das andere eine Staatsform ist, aber man kann ruhig mal Äpfel mit Birnen vergleichen, wenn man sonst nichts kann. Kommt Mullah Omar auch noch? Bei mir jetzt nicht, ne. Ja, die hat auch gut vom Leder gezogen. Dieses hier fand ich noch interessant. Das ist ein Fund von der Judith. Schön groß. Und lest schämlich. Die Judith ist uns zwar jetzt fremdgegangen, die war jetzt irgendwie in einem anderen Podcast. Was? Und Ja. nicht zu uns Die war bei einem gekommen. anderen Podcast, ja. Aber lest Ja, trotzdem schämlich. das Das passt ja jetzt auch. Schämlich, Judith, und lest ist schämlich. Und sie hat hier von dem Instagram-Kanal von Funk, die uns ja sonst immer alles erklären können. Die können uns ja alles erklären, was Privilegien sind und diese ganzen Geschichten, ne? Was mit dem Geschlechterverhältnis, warum jetzt irgendwie Frauen so gesehen werden und Männer so und so. Das wissen die alles. Die sind Experten, ne? So, die wissen einfach alles und die erklären uns das. Und das ist überhaupt gar nicht so schwer. Die wissen das halt, die haben das studiert. Aber hier haben wir jetzt die Limits gefunden von dem, was sie wissen und uns erklären können, nämlich, warum wir keine Infopost zum Israel, in Anführungsstrichen, Palästina-Konflikt machen. Die haben das Palästina in Anführungsstrichen gesetzt, auch gut. Viele von euch haben uns geschrieben und sich gewünscht, dass wir in einem Infopost über den Konflikt im Nahen Osten sprechen. Israel und die Hamas greifen sich gerade massiv gegenseitig an. Die Bilder der Raketen am Himmel habt ihr bestimmt gesehen. Je nach Interpretation ist dieser Konflikt Jahrzehnte, wenn nicht Jahrhunderte bis Jahrtausende alt und wahnsinnig komplex. Dadurch gibt es kaum ein einheitliches Verständnis davon, wie die Geschichte abgelaufen ist. Und wir denken, dass wir all das mit einem Instagram-Post viel zu stark verkürzen würden. Punkt. Ja, also wie wäre es, wenn man sich nur über aktuelle Dinge dann sich auf aktuelle Dinge beschränkt? Ihr müsst es ja nicht auswalzen auf 100 Jahre. Aktuelle Dinge, wie hier werden Raketen abgeschossen. Wie wär's damit? It's no rocket science. Ja, das geht scheinbar nicht. Aber ja. Und bei der Tagesschau waren jetzt die Demonstrationen von, war es Samstag? In Berlin? In Neukölln? Ich glaube, ne? Da haben sie geschrieben, Proteste erstmal. Proteste, ne, das ist ja so das neue generelle Wort für wir Unterdrückten verschaffen uns Gehör. Demonstration gegen Eskalation im Nahen Osten. Also die demonstrieren gegen Eskalation. Mhm. Und nicht, was ich eher sagen würde, Demonstration für Eskalation. Zu Eskalation. Eskalierende Demonstrationen, ja. Ja. Ja, das, was im Endeffekt, wo die Tagesschau dann nochmal zurückgerudert ist, ist Folgendes, nämlich aus einem Bericht der Tagesschau zum Nahostkonflikt. In einer früheren Version dieses Textes war von Kommandeurinnen und Kommandeuren die Rede. Bei der Hamas gibt es jedoch keine Kommandeurinnen. Dies wurde redaktionell hineinredigiert. Wir bitten, den Fehler zu entschuldigen. Ausnahmsweise, na gut. Das ist der Fehler. Aber ich habe gleich besser verstanden, dass es um männliche und weibliche Kommandeure geht. Also, das hat es für mich schon aufgeklärt. War zwar falsch, aber sprachlich hat es schon voll gewirkt. Ja, vor allen Dingen, ansonsten sagen sie doch immer, dass sie das ja mit der geschlechtergerechten Sprache auch machen, damit die Leute sich das besser vorstellen können, dass es überhaupt sowas gibt. Ne, sozusagen für die Zukunft schon mal, dass wir diese Rollenmuster aufbrechen. Also ist das doch einfach nur progressiv, dass wir schon mal den Leuten von der Hamas das schon mal sagen, dass sie auch Kommandeurinnen, dass sie das auch schaffen, so eine Rakete abzuschießen. Ja. Kommen wir nun zu Ulrike Meinhof. Und wir bleiben nochmal beim Thema. Nämlich Zapp hat hier dieses, ja, Ulrike Meinhof von der Journalistin zur Terroristin ein Stück gemacht von einer Dame, die sich da irgendwie verbunden fühlt mit der Frau Meinhof, zumindest insofern von der Biografie her irgendwie, weil ihr Großvater irgendwie einer von den Leuten war, die da auf die RAF Jagd gemacht haben und deswegen beschäftigt sie sich ja irgendwie dann mit denen, aus meiner Sicht ein bisschen verharmlosend. Also ich bin da mittlerweile, seitdem ich halt dieses wunderbare Buch, was ich jetzt auch gerade in Händen halte, wo ich euch gleich nochmal was draus vorlesen werde, nämlich Die RAF hat euch lieb, habe ich ja schon ein paar Mal jetzt mittlerweile auch durchgelesen. Ist wirklich sehr informativ, steht alles drin über diese ganze Zeit da damals und dann halt auch so Sachen, wenn sie jetzt hier so Formulierungen beim Zap haben, wie die RAF wäre gegen den Vietnamkrieg gewesen, wo ich dann halt auch sagen muss, wenn ich das hier gelesen habe, ja, die waren gegen den Vietnamkrieg insofern, als dass sie halt gerne das, was die Kommunisten da im Vietnam gerne haben wollten, das wollte die RAF auch in Deutschland haben. Und ja, deswegen waren sie natürlich gegen den Krieg, der das verhindern wollte, weil sie das dann natürlich auch bei uns haben wollten. Und was ich euch jetzt gerne vorlesen möchte, ist eine Sache, die nicht veröffentlicht wurde, die aber hier in diesem Buch veröffentlicht ist, weil die Autorin ist ja die Bettina Röhl, die eine von den zwei Töchtern von der Ulrike Meinhof und die hatte von den Rechtsanwälten die ganze Korrespondenz bekommen, was sie da so hin und her geschickt haben. Und da ist hier nämlich auch diese Sache hier drin. Und da geht es um diese Geiselnahme bei den Olympischen Spielen 1972 von der palästinensischen Terrororganisation Schwarzer September, die auch unter anderem die Befreiung von Frau Meinhof gefordert haben und von Andreas Baader. Und wo der Anführer von diesen Schwarzen September-Leuten auch damals den Leuten Schießtraining gegeben hatte. Und da hat die Frau Meinhof dann an ihren Rechtsanwalt Heinrich Hannover einen Brief geschrieben mit einer Presseerklärung, die er weiterleiten sollte an die Frankfurter Allgemeine. Und das ist ihre Sympathiebekundung mit den Leuten, die da die israelischen Sportler umgebracht haben. Und das liest sich dann nämlich so. Anlage 1, Presseerklärung, Hungerstreikerklärung. Ulrike Meinhof ist heute in der Justizvollzugsanstalt Köln-Ossendorf aus Solidarität mit den arabischen Genossen, die das Massaker der deutschen Polizei in München überlebt haben, und aus Protest gegen die Sonderbehandlung der Sozialisten in den Gefängnissen in Hungerstreik getreten. Eine Erklärung dazu liegt der Frankfurter Rundschau vor. Sie wird ihren Hungerstreik erst beenden, wenn erstens die Rundschau diese Erklärung, die ihr vorliegt, vollständig im redaktionellen Teil abgedruckt hat. Und dann ist hier ein bisschen was ausgelassen. Die Aktion des Schwarzen September in München war eine zutiefst proletarische Aktion, die sich aller Momente des revolutionären Kampfes, in der sich alle Momente des revolutionären Kampfes vereinigt hat, wie es in Deutschland noch nie gegeben hat. Sie war gleichzeitig anti-imperialistisch, antifaschistisch, internationalistisch. Sie hat eine Sensibilität für historische und politische Zusammenhänge dokumentiert. In Westdeutschland, früher Nazi-Deutschland, jetzt imperialistisches Zentrum, wie das niemals eine kleinbürgerliche Aktion vermag. Ein Mut und eine Kraft, die die Revolutionäre nur aus ihrer vollkommenen Verbundenheit mit dem palästinensischen Volk haben können. Ein Klassenbewusstsein, dass sich seiner historischen Mission Avantgarde zu sein absolut bewusst ist. Eine Menschlichkeit, die von dem Bewusstsein bestimmt ist, gegen dasjenige Herrschaftssystem zu kämpfen, das das historisch letzte System von Klassenherrschaft gleichzeitig das grausamste, blutrünstigste, abgefeimteste ist, was es je gab. Gegen den sein Wesen und seiner historischen Tendenz nach durch den durch faschistoiden Imperialismus, in welcher Charaktermaske auch immer, Nixon oder Brandt, Moshe, Dayan oder Genscher, es ist das brennende Interesse jedes Menschen, der sich mit Auschwitz und Vietnam noch nicht abgefunden hat, die Aktion des Schwarzen September zu begreifen, die Bombengeschwader des Imperialismus gegen den palästinensischen Befreiungskampf werden vom NATO-Flughafen München starten. Das zu verhindern, ist die Hauptaufgabe der revolutionären Linken in Westdeutschland. Solidarität mit dem Befreiungskampf des palästinensischen Volkes, Solidarität mit der Revolution in Vietnam, Revolutionäre aller Länder, vereinigt euch. Das war die Frau Meinhof zu ja. Umbringen von israelischen Sportlern. Alles ganz schön istisch. Sehr viele Istischen drin. Ja, und es steht in einer Reihe mit Alexandria Ocasio-Cortez, Anita Sarkeesian und Mullah Ilhan Omar. Es ist ja bezeichnend, wie wenig sich das doch verändert hat. Und dann hören wir jetzt hier nochmal Frau Meinhof zum Polizeistaat Deutschland. Und im Filmbeitrag so. Da begriffen wir, dass Freiheit in diesem Staat die Freiheit für den Polizeiknüppel ist und Pressefreiheit im Schatten des Springer-Konzerns die Freiheit, den Knüppel zu rechtfertigen. Die Proteste gegen einen Polizeistaatschef entlarvten unseren Staat selbst als Polizeistaat. Die junge deutsche Demokratie, eine verkappte Diktatur. So sieht es Ulrike Meinhof. Ein neuer Standpunkt, der viele irritiert. In einer Gesprächsrunde im Anschluss an diesen Beitrag sitzen einige, die das Dritte Reich noch miterlebt haben und die den Unterschied der Verhältnisse, wie sie sagen, sehr wohl zu schätzen wissen. Können Sie sich vorstellen, dass wenn wir das tatsächlich in der Bundesrepublik hätten, von dem Sie behaupten, dass es existiere, nämlich einen Polizeistaat, Sie haben ja diesen Terminus selber gebraucht, dass dann überhaupt nur ein Ansatz für eine derartige Demonstration vorstellbar wäre. Sie wissen, dass die Springer-Presse im Blick auf die Demonstrationen für das nächste Wochenende bereits in Übereinstimmung mit Innensenator Neubauer den Einsatz härterer Mittel gefordert hat und damit gemeint hat Tränengaskommandos und Judotruppen. Das heißt, die Studenten, die eventuell am Wochenende auf die Straße gehen, tun es mehr oder weniger aufemotionalisiert mit Todesmut. Ich kann da nur noch den Mut bewundern, aber ich kann da keine Sekunde mehr die Freiheit bewundern, die den Leuten es noch erlaubt, diesen Mut zu haben. Beginnt hier Ihre Wandlung von der Journalistin zur Terroristin? Vieles spricht dafür. Ostern 1968. Ja, es ist auf jeden Fall. Du bist aber nicht ganz echt da oben. Unrechtsregime. Und deswegen muss man das natürlich auch alles so machen. Ne? Ja, Polizeigewalt war nie wieder ein Thema in Deutschland. Würden auch die Linken niemals irgendwie verwenden. Kam vor, aber nicht so richtig häufig, ja. Aber die haben ja auch immer strukturelle Gewalt an den Schluss irgendwie rangezogen. Da gehört der Polizei sicher zu, ne? Und die Springer-Presse, die das alles irgendwie anheizt und so, haben wir auch nie wieder was von gehört mit Herrn Rüstelmeier oder so, ne? Oder irgendwelchen Leuten. Das ist alles, das gibt's gar nicht. Dieses hier habe ich auch noch mal reingebracht. Das hatte ich ja schon mal erzählt, dass ich hier dieses Ding gefunden hatte, was ich einfach so, ja, von diesen Leuten hier, warum lässt sich mein Verstand durch YouTube so leicht beeinflussen, ist hier die gute Frage, die wir hier hören. Als ich früher Alex Jones, Dennis Ingo Schulz und Volkslehrer gesehen habe, war ich Rechtsanarchokapitalist und extrem für Faschismus. Nun, seit ich Borsch und so schaue, bin ich links, Sozialist und extrem für Transgender-Rechte. Meine Politik ist immer diejenige, was ich gerade unterhaltsam finde. Und da muss ich mir immer wieder Gedanken drüber machen, wenn es irgendwie bedeutet von wegen Alt-Right-Pipeline, ne, und die ganzen Leute lassen sich alle anstecken, Gamergate, keine Ahnung, alle sind rechtsoffen, tralala. Und ist das hier irgendwelche Leute, die, ja, die das wahrscheinlich meinen, weil sie selber so kleingeistig sind und nicht überhaupt sich irgendwelche, ja, keine im Endeffekt Argumente für irgendwas angucken oder so, sondern einfach nur das, was sie gerade lustig finden, ironisch, keine Ahnung wie was, ist irgendwie das, was dann irgendwie ihre Politik ist oder so. Irgendwelche geistig minder bemittelten Leute. Und die dann irgendwie meinen, ja, so, das wäre irgendwie bei allen Menschen so. Oder was meint ihr? Der Kommentar ist auf jeden Fall gut auch. Hol dir mal eine vernünftige Nachricht und nicht immer nur über YouTube so. Ja, YouTube das ist schlimm. Zeigt halt auch diese Geschichte, dass man nicht alles halt versuchen soll, mit bösem Willen, Strukturen, rechten Netzwerken zu erklären, was vielleicht doch einfach mit Dummheit geht. Ja. Tja, dem sollte keiner was von der flachen Erde erzählen, glaube ich. Ja, oder generell sollte oder ihm keiner mal ein Erich von Däniken Video gucken vielleicht. So irgendwas Harmloses, ja. Ja, oder er nimmt teil an der Aktion Neustart, dem Aussteigerprogramm vom Landesverfassungsschutz in Niedersachsen. Das ist dieses hier. Für die Leute, die es brauchen. hier wird euch die Tür geöffnet. Für den Weg zurück. Und da gibt es auf jeden Fall eine Online-Beratung und eine Telefonnummer gibt es, glaube ich, auch. Wo man mit den... Ah ja, genau. Das ist die Nummer hier. 0172-444-4300. Und ja, es ist auf jeden Fall neutral gehalten und mir ist es aufgefallen über eine Werbung, die ich gesehen habe, wo sie auch auf Linksextremismus eingegangen sind. Also das ist auf jeden Fall nicht eine Sache, die sich nur an Rechtsextreme richtet. Auch wenn hier das Männchen irgendwie aus dem Braunen ins und Blauen ins Weiße irgendwie kommt. Aber ja, das ist auf jeden Fall nicht darauf beschränkt. Also richtet sich auch an Islamismus und Linksextremismus. Und ich glaube, dass die Werbung, die ich gesehen hatte, war irgendwas mit, man muss nicht bei der Antifa sein, um gegen Antifaschismus, um gegen Faschismus zu sein oder irgendwie so. Also ja, eine durchaus sinnvolle Aussage. Das hat dich geködert, oder was? Ja, jetzt bin ich ausgestiegen. Ja. Also, ja, Niedergang Deutschlands, Teil 864, Abiturprüfung, schriftliche Abiturprüfung 2021, Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur, Schleswig-Holstein, Kernfach Deutsch, Thema Sprache, Medien, Lesen und Literatur, Aufgabenart, Analyse eines pragmatischen Textes. Und die haben wir da einen Link zum Text. Margarete Stokowski, Hamse, ihr dient im Genderkrieg. Analysieren Sie die Kolumne Hamse gedient im Genderkrieg von Margarete Stokowski. Ist die Aufgabe, was ist die zweite Aufgabe? Ich habe es hier gerade nicht offen. Scroll mal ein Stück runter, bitte. Ah, nehmen Sie begründet Stellung zur Forderung Stokowskis. Genau. Das reicht, um in Deutsch einen Artikel von Was hat das bitte mit Lesen und Literatur zu tun? Nix. Einen Spiegelartikel besprechen. Das reicht jetzt, um irgendwie in Deutsch den Stempel zu bekommen, oder was? Dass du studierst. Ja, ich finde es auf jeden Fall, also, wenn es danach geht, dann haben wir jetzt, glaube ich, alle Abitur in, wo war's? Schleswig-Holstein. Weil begründet Stellung genommen zu Artikeln von der Dame haben wir ja eh schon oft. Alter, nicht zu wenig. Ja, also, ein pragmatischer Text, oh Gott. Das sollen Leute sein, die, wenn sie fertig damit sind, in die Uni gehen und dort wissenschaftliche Texte lesen und schreiben sollen. Ja, mal drüber nachdenken. Haben sie hier dient im Genderkrieg? Zum Kotzen, echt. Ja, das habe ich euch ja vorhin schon. Entschuldigung. Ja, nee, kein Problem. Aber kannst du fast zum Volksverpetzer auch. Plakat aus dem Jahr 2021. Bild erfindet dreist, in Anführungsstrichen, Stalin-Plakat der Grünen Jugend. Und es geht hier um die Sachen, die wir uns letzte Woche schon angeschaut hatten. Und da meint der Volksverpetzer hier, ist doch halb so wild, habt ihr alles erfunden und so. Und zwar, weil das hier mit diesem hier verglichen wurde und dann irgendwelche Leute gesagt hatten, das wäre Propaganda aus der Sowjetzeit und jetzt zeigen sie halt, dass diese Geschichten hier mehrfach verwendet werden, weil das irgendwie so ein Stockfoto ist, was es irgendwie gibt. Genau, das war diese Gegenüberstellung, die wir uns ja nicht zu eigen gemacht haben letzte Woche, weil ich mir schon gedacht habe, das sieht eigentlich alles hier zu sauber aus, als dass das irgendwie eine ältere Geschichte sein könnte, die man irgendwie eingescannt hat oder so. Und aber es ändert ja nichts an der Tatsache, auch an diesem hier, wo sie hier meinen, das sieht doch gar nicht so aus. Also aus meiner Sicht ist es ganz klar daran angelegt, die Ikonografie, und dass das jetzt hier irgendwie von einer von Shutterstock hier irgendwie von der Stock-Foto-Seite gekauft ist, ändert ja nichts an der Tatsache, dass dieses ganze Aussehen daran erinnern soll oder diese Ästhetik sich anlehnt an sozialistische Ästhetik. Und normalerweise lasst ihr das ja den Leuten auch nicht durchgehen, wenn sie Globalisten sagen oder so. Es ist ja auch schon pfui pfui. Aber jetzt hier irgendwelche an Sozialismus angelehnte Ästhetik. Hohoho, ist doch gar nicht so. Hier, guck mal, das ist von heute, von irgendeiner Agentur, so, die haben da Geld für bezahlt. Darf ich nochmal darauf hinweisen, dass wir uns letzte Woche auch die Gamergate-Bilder angeguckt haben? Die ja. Alle fies, faschistisch, antisemitisch irgendwas waren. Aber das hier ist natürlich, das hat das ja damit gar nichts zu tun. Ja. Nur weil hier Revolution steht, das ist doch Demokratie, oder? Oder Unite. Oder Kämpfen. Oder diese nach oben gereckte Faust. Das ist, nee, kann man nicht. Also so einfach geht's nicht. Das bedeutet, guck mal, ich tue was für meinen Chor. Fitness und so. Und wake up. Ja, wake up und Merk mal, wie gut Demokratie ist und Rationalität und so. Ich liebe den Geruch von Demokratie am Morgen. Naja, wie wir hier auch an diesen Beispielen sehen, das ist alles total an den Haaren herbeigezogen. Das hat ja nichts miteinander zu tun. Ach so. Ja. Und hier, guck mal, irgendwelche Leute von Supplements benutzen das auch. Ja, das ist ja Schachmatt, würde ich sagen. Grüne Jugend überführt als Trump, unterstützende Supplement-Hersteller. Und sie haben sie sogar gefragt, warum Anspielung auf stalinistische Propaganda? Und dann haben die ihnen das gesagt, dass es gar nicht so ist, weil das ein Stockfoto ist. Und dann habt ihr gesagt, ha, dann schreiben wir noch direkt einen Artikel und sagen, die bonkt. Ja, das ist das Ding hier. Ja, nur es hätte auch andere Stockfotos gegeben. Voll debunked, so. Ja. Das ist alles komplett unspektakulär hat nichts Das waren mit. ironische Stockfotos. Ja, letzte Woche haben sie noch Volkslehrer geguckt und heute haben sie solche Stockfotos hier genommen. Das heißt eigentlich, die Zusammenarbeit unter den Völkern, oder wie Che Guevara sagte, ja, Solidarität ist die Zärtlichkeit unter den Völkern. Das ist eigentlich das, was diese Erde irgendwie friedlich hält, und daran muss man weiter arbeiten. Das heißt eigentlich, die Zusammenarbeit und Sie hörten Kanzlerkandidatin der Grünen, Annalena Baerbock, mit, so wie Che Guevara das meint, das wäre gut, Zusammenarbeit zwischen allen. Hat auch super geklappt für Kuba. Bin gar nicht irgendwie abgeschieden von allen anderen Ja, oder und so. die Homosexuellen, die in die Lager gewandert sind, die er eröffnet hat, die Leute, die er eigenhändig erschossen hat und so. Kann man schon mal zitieren. Das ist so, Geschichtsvergessenheit, ne? Alles vergessen. Ja, die, ich glaube, die ist einfach so. Die ist Oder man einfach, die wusste. redet Naja, einfach vor genau. sich hin und dann kommt halt Ja. sowas dabei raus, wie Che Guevara einmal sagte. Ja, ich habe es gerade Klimaschutz heißt sozial. bei der Wagenknecht verpasst anzudeuten. Die hatte ja auf ihrem eigenen YouTube-Kanal ein längeres Video gemacht mit dem Titel Grün wählen, Schwarz ärgern zum Hype um eine Mogelpackung. Und da ging es um die Annalena Baerbock. Das hatte ich mir noch nicht angeschaut. Ich weiß nicht, hat einer von euch das zufällig gesehen? Auf welchem Kanal? Ihr eigener. Ich gucke da wirklich mal ein Okay. bisschen Sarah was drin, Wagenknecht, YouTube. das ist jetzt gar nicht so genau. Meine Nee, 20 habe ich nicht Minuten. gesehen. Ja, die macht schon. Ja, doch. Ich habe es, glaube ich, angeklickt, aber. Also dann, ich hatte gar keine Zeit oder so. Ja. Tja. Ich habe doch keine Zeit. Ich Ja, schaue es mal für bald nächste brauchst du auf Woche jeden an. Fall nicht mehr in Urlaub, dann hast du mehr Zeit. Heute nicht, Sarah, habe ich dann sagen müssen. Jetzt nicht, Sarah, lass mal. Oh, Sarah. Klimaschutz heißt Sozialpolitik, Industriepolitik und eben auch Aber es heißt auch Freiheitspolitik. Verzicht, Ja, genau. worauf? Für die Und Autofahrer Matik zum ist Beispiel, für Physik. die Reisenden. Kann man in Zukunft noch so viel fliegen, wie man möchte? Das heißt Verzicht auf die Dinge, die unserem Wohlstand von allen Menschen nicht gut tun, sondern die dem Schaden zufügen. Das ist schon mal so geil. Also atmen. Atmen schon mal. Ich dachte, wir wollen schon mal was Gutes. Ja, das ist halt so. Das eine ist, eigentlich ist es Freiheit, so, ne? Ist halt ja. Und es Verzicht ist Freiheit, und dann bedeutet es noch unser Wohlstand, wie dass es uns gut geht. Den müssen wir auch erhalten. Und deswegen Verzicht. Ich fand den Anfang gut. Das kam für mich so Axel Stoll-mäßig. Physik ist Mathematik ist Biologie. Ja, genau, ja, Klimaschutz ist Physik durch Heulen, ja, ich Ja, glaube genau. Ja, aber Und heißt das das am Ende, bedeutet. Frau Baerbock, dass Reisen, das Fliegen wieder für die Reichen möglich wird und für die, die jetzt auf günstige Flüge in den Urlaub gesetzt haben, dass das dann nicht mehr möglich sein kann? Nein, wir wollen ja keine neue soziale Spaltung. Das ist auch Klimaschutz. Klimaschutz heißt mehr soziale Gerechtigkeit, weil derzeit leiden unter den Klimaschäden die Ärmsten am meisten. Aber jetzt mal aufs Fliegen zurückzukommen, weil Ja. das ja so ein Sagen Sie es doch beliebtes mal Thema ganz ist. kurz. Gibt es etwa einen gesellschaftlichen Klimawandel? Ja, wahrscheinlich. Ne? Ja, das wäre auch aber ganz Neues. Aber jetzt leiden die Ärmsten am meisten und in Zukunft sollen alle am meisten ja, genau. leiden. Und alle leiden. In Zukunft das ist alle. So der Moment, wo denen einfällt, ach Moment mal, wir sind ja eigentlich eine linke Partei. Ach ja, wir sind gegen diese Spaltung der Gesellschaft. In Zukunft sind alle arm und dann leiden die alle gleich viel. Gerechtigkeit. Ja. Beschränkung muss geben bei der Zahl von Flügen. Sagen Sie, einmal im Jahr nach Mallorca ist okay, aber nicht 10-mal. Nein, ich beschränke nicht. Da, wo jeder Urlaub macht, jeder kann Urlaub machen, wo er will. Aber jetzt ist es wichtig, was beschränkt werden muss, ist der globale Flugverkehr insgesamt. Weil was wir bisher hatten, war, dass der Flugverkehr in den internationalen Klimaschutz gar nicht einbezogen war, sondern so, man sich in Paris dafür eingesetzt hat, wir nehmen mal den Flugverkehr auf, der soll immer weiter wachsen. Und da sage ich ganz klar, nein, das kann nicht funktionieren. Und Corona hat ja auch gezeigt, wir können auch weltweit weiter im Kontakt sein, wenn der Flugverkehr nicht weiter nach oben steigt. Das heißt jetzt nicht, die Corona-Situation zu kopieren in der Zukunft, ganz und gar nicht. Aber es heißt natürlich, diese Logik von immer mehr und immer weiter, das bringt uns an die Grenzen unseres Planeten. Ja, das ist schon. Ich weiß gar nicht, ich meine, weiß sie, dass sie da im Endeffekt einmal gesagt hat, ja, wir machen das nicht teurer? Und dann gesagt hat, doch, wir machen das teurer, indem wir verknappen. Weiß sie um den Zusammenhang? Ja, nein. Oh Gott, ey. Ja, wir wollen natürlich nur, dass die Dinge gut sind und nicht schlecht. Wird uns erstmal. Sie wollen die Struktur ändern, ohne dass. Nee, sie will nichts beschränken. Sie will nichts beschränken, aber sie will nichts ändern. Aber die Struktur ändern. Sie erinnert mich an Homer Simpson in dieser Folge, als er da irgendwie Müllinspektor werden wollte. Sag mal, Abi, wie kommt man denn in die Schweiz? Muss man da irgendwas machen, dass man da aufgenommen wird? Ich überlege gerade für September. Du musst, glaube ich, ein großes Bankkonto haben, damit du einreisen kannst. Nee. Also keine Hürde. Ja, nee, also du musst, ich weiß gar nicht, müsstest hier eine Stelle haben, damit man dich hier einreisen lässt. Und du darfst dem Sozialsystem hier nicht auf der Tasche liegen. Mhm. Oh, ja, also Rechtspopulismus, ja. Ja, kann man so sagen, ja. Oh, ja. Meinte, die Tamara lässt uns alle bei sich wohnen. Ja, das könntet ihr ja mal versuchen. Ich nehme auch die Hundehütte, Tamara. Ich streiche auch deinen Hund jeden Tag zweimal. Ja, da wird einem Angst und Bange, oder? Ja, aber also, kann ich nicht mal einen Satz ohne irgendwie sich zu verhaspeln sagen? Scheinbar nicht. Oder sich wenigstens mal auch mal. Das ist frauenfeindlich, was sich du mal ab und zu korrigieren oder so. Sich mal so korrigieren ist doch nicht frauenfeindlich. Ja, er hat sich ja schon korrigiert. Und uns gleich mit. Das ist natürlich wie macht man das eigentlich, den weltweiten Flugverkehr eindämmen, wenn man Kanzlerette von so einem kleinen, relativ unbedeutenden Staat im Das ist doch ganz einfach, den weltweiten Flugverkehr dämmen wir natürlich ein, indem wir alle Flugzeuge über Deutschland abschießen, die von woanders herkommen. Ja, lustigerweise können wir den dadurch eindämmen, indem wir andere Technologien fördern, indem wir beispielsweise Verträge mit China abschließen, dass ganz viel, was früher über Luftfracht gekommen ist, jetzt über die Schiene transportiert wird. Ja, so ein schöner Transrapid. Ja, weil, ne, ist klar, es hat alles nur was mit Naturschutz. Moskau, Berlin oder so. Nichts mit irgendwas anderem. Hätte auch gegangen. Ja, aber die Frau Baerbock kommt natürlich aus dem Völkerrecht. Sei vorsichtig, was du sagst. Wieso? Ist das wie bei Star Wars, wurde die quasi vom Völkerrecht gezeugt? Ja, genau. Die Mutter weiß gar nicht, was mit ihr passiert ist. Annalena, ich bin Annalena Skywalker. Aber sie ist jetzt nicht mehr im Völkerrecht, sie kommt nur raus. Sie kommt von der dunklen Seite des Völkerrechts, der Seite mit Quoten und so. Ach, die ist wie Rey, ja? Alles klar. Genau. Ihr Großvater war auch ein Palpatine, bei uns habt ihr es zuerst gehört. Aber ja, wurde schon hektisch angepasst, ihr Lebensraum. Und der Habeck, der hat Kühe. Und das war gar kein Versprecher damals. Sein Titel, der ist echt. Doch die Baerbock, keine Mühe, die kommt aus dem Völkerrecht. Genau. So ist bald, das. Bald auf allen Bühnen dieses Landes die 3-Bitcoin-Oper von Caps Lock Chris. Genau. Ja. Vierjähriges Studium des in Anführungsstrichen öffentlichen Rechts an der Universität Hamburg in Annalena Baerbocks Lebenslauf verschwunden und nun wieder da. Hey, Comeback. Da ist sie noch nicht mal gewählt und schon ein Comeback. Ist das nicht cool? Ja, auf jeden Fall wurde hier aus ihrem Lebenslauf das halt gestrichen und dann wieder eingefügt. Und das wundert hier diesen Blog für wissenschaftliche Redlichkeit, plagiatsgutachten.com. Kannte ich vorher nicht, aber Archiv bis 2010. Also wohl Leute, die sich hier ganz gut befassen mit solchen Dingen. Und ja, die haben sich das halt angeschaut und stören sich hier auch an der Bezeichnung Politikwissenschaften, hätte die studiert. Oh, zum Mehrzahl sogar, ja. Und der Autor von diesem Beitrag hier meint halt eben, dass sie da wohl so Sachen aufgezählt hat. Ja, Sachen, die sie halt irgendwie halt so mitstudiert hat, ne, irgendwelche Nebenfächer, wo sie dann da aber vielleicht gar keinen Abschluss gemacht hat oder so. Und er meint dann auch selber so, ja, wenn ich das machen würde, dann würde es bei mir dann irgendwie heißen Studium der Computerwissenschaften, Genetik, Philosophie, Mathematik, Biologie, Publizistik, Kommunikationswissenschaft und Politikwissenschaft. Ne? Und er sagt, in allen erstgenannten Fächern war ich nämlich 2 Semester lang inskripiert, in einigen habe ich auch Prüfungen abgelegt und nicht überall einen 5er kassiert. Und also er unterstellt hier quasi der Frau Baerbock, dass sie da auch jetzt Sachen mit reingeschrieben hat in ihre Vita, ja, wo sie halt irgendwie mal reingeschnuppert hat, aber im Endeffekt, was eigentlich gar keine Stationen jetzt wirklich sind, ne? So nach dem Motto, ja, hier, da habe ich mal so ein bisschen wie, wenn man jetzt ein Buch gelesen hat zu irgendeinem Thema und sich das dann irgendwie in seinen Lebenslauf reinschreibt, so, ich bin übrigens Experte für Incels oder so, nur als Beispiel, weil es so eine marxistische Feministin ist und da ist irgendwie behauptet. Ja, fand ich ganz interessant. Was ist eigentlich, ich merke ja eure sehr verhaltene Sympathie für diese junge Dame. Was ist denn aus eurer Sicht der größte Kritikpunkt an ihr, mal abgesehen von ihrem Parteibuch? Ihre mangelnde Erfahrung. Dass sie sich nicht um die Kinder kümmert, natürlich. sie ist im Endeffekt aufgebaut worden. Ich weiß gar nicht, ich kann im Endeffekt nur einen schrägen Vergleich nehmen. Es gab im Endeffekt mal, es gibt eine Satirepartei, die Partei, ich weiß nicht, ob du die kennst, Abi, die heißt Die Partei, die Partei. Und die haben mal sowas wie eine Kanzlerwahl gemacht und die haben Kanzlerinnen-Casting gemacht und die haben quasi einfach eine junge Dame rausgesucht, nach ihren öffentlichen Präsentierbarkeit quasi ausgewählt und die dann als Kanzlerkandidatin aufgestellt. Das ist der einzige Vergleich, den ich irgendwie zu Annalena Baerbock geben kann, weil die innerhalb der Grünen nicht wirklich profiliert ist. Wenn halt wirklich so ein Urgestein von den Grünen, wie die Künast oder sowas, aufgestellt werden würde, dann könnte ich das absolut nachvollziehen. Aber dass sie halt so eine Person aufstellen, selbst den Habeck beispielsweise, den aus Schleswig-Holstein, den hätte ich nachvollziehen können. Aber dass sie halt so eine Person aufstellen, ist halt, es ist reines Medienmanagement aus meiner Sicht und deswegen, das ist mein persönliches Problem, was ich mit der Dame habe, neben ihrer politischen Einstellung. Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Ja, bitte. Ja, sie redet halt auch ziemlich viel, wie wir ja eben schon gesehen haben. Das ist mehr oder weniger zusammenhanglose Framing-Geschichten halt, ne? Also was da irgendwie ihre Kommunikationsexperten da so gesagt haben, so, ja, du musst immer sagen Freiheit und das merkt man halt richtig, ne? Du musst immer sagen, das ist Freiheit eigentlich und das ist Gerechtigkeit und das dient unserem Wohlstand, um halt irgendwelche Sachen zu entkräften, die da denen vorgeworfen werden. Und ich meine, klar, also wenn es jetzt nur darum geht, dass die Leute ein bisschen rumstottern und sich an Sachen nicht mehr erinnern können, dann sind wir hier ja auch ganz groß mit dabei. Das kann man uns natürlich auch vorwerfen. Auf der anderen Seite. Andererseits wollen wir nicht Kanzler werden. Ja, das ist auch halt, was sie glaubt, dass die Leute das hören wollen. Ja. Also wenn sie erst irgendwie durchsetzungsstark ist und dann irgendwie empathisch und dann wieder irgendwie verbindend wirken will, auf die Beteiligten bei irgendeinem Problem oder so, dann ist das schon ein bisschen widersprüchlich. Und das ist eben so nach dem Mund gequatscht. Ne? Man merkt halt auch richtig, also bei diesen Sachen, sich da richtig gehen, sie ist sozusagen ja eine von zwei Chefs halt von den Grünen, die haben ja so eine Doppelspitze und natürlich auch muss unbedingt eine Frau und ein Mann sein und der andere ist halt dieser Herr Habeck und wenn die da zusammen irgendwo sitzen, also mir ist das früher nie aufgefallen, aber jetzt diese Woche über gab's halt, wurden da so viele Beispiele geteilt. Und man sieht halt immer, wie ihm das richtig, ja, er sieht irgendwie so ein bisschen so gefühlt, ihm steht so ein bisschen aus der Stirn geschrieben, oh nein, jetzt fängt die schon wieder an, so wenn die irgendwie redet. Und verdreht er immer so ein bisschen den Blick woanders hin, so auf den Boden irgendwie und guckt so ein bisschen verzagt. Und dann so sagt man, was sie dann da irgendwie so meint, so ja, du kommst ja eher von Kühn und was hast du? Und diesen Spruch jetzt irgendwie. Sich wieder im Kopf und Fragen, so ja. Und ich komme ja aus dem Völkerrecht und solche Sachen. Ne? Das war ja auch dieses mit meiner 3-Bitcoin-Opa, die ich da gedichtet habe, die ich aber nicht so schön vortragen kann. Wie ja, sie hat dann anschließend gerade noch gesagt, hat ja auch keinen Sinn, wenn Landwirtschaftsexperten oder Völkerrechtsexperten alleine was machen, wäre ja besser, wenn die zusammenarbeiten würden. Also mein großer Kritik zu ehren, aber die Ehre zu retten, aber es war ja dann irgendwie auch zu spät. Ne? Mein großer Kritikpunkt an der Frau, um auch nochmal abschließend zu Abis Frage was zu sagen, ist einfach ihre Unerfahrenheit. Die hat mir noch in keinem Amt irgendwie zeigen können, dass sie eine fähige Managerin ist, die was drauf hat. Also da hätte ich eher verstanden, wenn man so Leute wie den Kretschmer aufgestellt hätte. Oder wenn er nicht so eine Hassfigur wäre, so Leute wie den Palmer, ne? Wo die Leute was mit verbinden. Die haben schon mal was geleistet. Die haben schon mal gezeigt, dass sie für so ein Amt geeignet sind. Und das Gefühl habe ich halt bei Annalena Baerbock überhaupt nicht. Die Golden Globes. Ihr erinnert euch dran, früher haben die Leute so Preisverleihungen geguckt. Oscars, Golden Globes, Grammys und so ein Kram. Das ist alles auf dem absteigenden Ast. Nicht zuletzt, weil man sich immer mehr dem politischen Diktat der Woken unterworfen hat und jetzt alles voller Fragen von Rasse, Geschlecht, Gender, sexueller Vorliebe betrachtet wird. Als sozusagen Ergänzung zu den Oscars, die ja von der Academy vergeben werden, also von den Filmschaffenden praktisch selber, gab es die Golden Globes. Die Golden Globes waren der Preis der Auslandspresse oder sind der Preis der Auslandspresse in Hollywood. Also die Leute, die sonst über Filme berichten, tun sich dann halt einmal zusammen und wählen die Besten des Jahres. Jetzt gab es schon analog zu The Oscars So White, gab es auch schon Vorwürfe. Also die Auslandspresse sei zu weiß, zu männlich, das übliche Geschwätz. Und unter dem Druck hat NBC, die das bisher immer übertragen haben, das ganze Spektakel, gesagt, nee, gut, dann übertragen wir das nicht, solange diese Probleme nicht geklärt sind, praktisch. Ja. Fehlende Diversität, intransparente Mitgliedschaftskriterien, etwa gehörten der Preisjury keine Schwarzen an. Nun ja, jeder Verein wählt sich eine Jury, die, also verstehe ich nicht so ganz. Jetzt will der kleine Verband 2021 mindestens 20 neue Mitglieder aufnehmen, vorrangig Afroamerikaner, was ich nicht ganz verstehe, warum Afroamerikaner, wenn es doch um die Auslandspresse geht, aber gut. Also die haben ja nicht so gute Kritiken gekriegt dieses Jahr, ne? Weil die Filme, die gewonnen hätten, auch alle so auf dieser Schiene wären. Was eben ja, und auch weil die ganze nervt, Inszenierung ja. Auf dieser Schiene war. Die Leute wollen das nicht. Die Leute interessiert es nicht. Das ist ja auch zu viel irgendwann, ne? Und ich denke auch, dass es durch diese Corona-Geschichte einen massiven Einbruch bei dem Einfluss von diesen Celebrities gegeben hat, überhaupt. Weil die sich immer und immer wieder halt mit ihrem abgehobenen Scheiß in die Nesseln gesetzt haben. Vor allem hat der Glamour-Faktor gefehlt, weil ganz am Anfang der ganzen Lockdown-Angelegenheit haben die ganzen Stars, die man sonst ja nur in diesen Glamour-Posen kennt, damit kokettiert, wie ihr Zuhause aussieht und wie sie im normalen Leben aussieht und aussehen. Und die haben einfach sehr viel an Glamour verloren. Ja, und es ist halt auch wirklich was anderes, wenn man eine große Veranstaltung hat in einem Stadion, wo viele Leute sind, oder auf einer Bühne mit ganz viel, mit großem Publikum, als wenn alles per Video zugeschaltet wird. Da fehlt einfach die Energie. So, das ist, kann man nicht ersetzen. Und die Ausfälle halt teilweise. Weißt du, Gwyneth Paltrow war so fertig von Corona, dass sie Brot gegessen hat. Brot, Price. Wie normale, also wie einfache Sterbliche. Brot. War es aber immer ein Weißbrot? Wo sie ja trinkt, geht das so. Das kann ich dir nicht sagen, Armin. Kein Kuchen, Brot, richtig. Ja. Sie hat Brot gegessen. Überlegt euch mal, wie fertig die gewesen sein muss. Ja? Also, ich habe da schon Mitleid. Nicht. Das sind dann mit. Dann gab es diese. Ich habe gerade im Chat gefragt, wie viele Schwarze sind eigentlich im Rundfunkrat? Ja, gute Frage. Noch nicht aufgekommen als Thema. Doch, ja, da gab es sogar schon einen Hashtag zu Rundfunkrat so weit. Ja. War ganz lustig. Das war so ein bisschen, sind einige Leute an der Nase herumgeführt worden mit dem Hashtag. Ja, die Disney Corporation bittet jetzt ihre Mitarbeiter, eine White Privilege Checklist auszufüllen und sich unterstützt sie darin, sich von der weißen dominanten Kultur wegzubewegen, zeigen uns geleakte Dokumente. Hier unten drunter das Bild, ich weiß nicht warum, ich frage mich die ganze Zeit schon, wie dieses Bild da hingekommen ist, es ist irgendein Video, aber es hat nichts mit dem Ding zu tun, also ist keiner verhaftet worden. Und ja, es war wohl öffentlich zugänglich auf einem Server. Da gab es ein Dokument, das heißt Reimagine Tomorrow, Where We All Belong. Also stell dir morgen neu vor, wo gehören wir hin. Und das soll den Leuten beibringen, halt ein Ally zu sein und Rassenbewusstsein zu entwickeln. Und natürlich, also der Tod von George Floyd und Breonna Taylor sind Teil einer langen Geschichte systemischen Rassismus und Transfeindlichkeit. Es geht um White Privilege, White Fragility, White Saviors, Microaggressions und Anti-Racism. Und die Leute sollen darüber reflektieren und in ihren privaten und beruflichen Netzwerken schauen, ob sie divers genug sind. Oder ob sie irgendwie Zugang für unterdrückte Minderheiten schaffen können und so weiter und so fort. Außerdem sollen sie, wenn schwarze Kollegen was über ihr Leben erzählen, das einfach glauben und nicht daran zweifeln, dass es so ist. Und sie sollen ihre schwarzen Kollegen auch nicht fragen nach Rassismus und sich von denen praktisch erziehen lassen umsonst. Weil das emotional sehr, sehr schwer für diese Menschen sein kann. Ja. Das möchte Disney mit seinen neuen Mitarbeitern durchspielen. Bisschen 1984, aber. Und, oh Wunder, Pardoner Pixie Dust. Diese Seite konnte nicht gefunden werden. Sie wird gerade überarbeitet. Please check back soon. Und als ich check back soon gemacht habe, war da ein Passwort, eine Passwortabfrage. Tja. Weg war sie. Abi, wie siehst du das denn als jemand, der ja auch einen im weitesten Sinne einen Migrationshintergrund hat in der Schweiz? Meinst du, die Schweizer bräuchten solche Programme mehr, damit die mehr auf dich eingehen? Nein, um Gottes Willen, ich wehre mich gegen sowas. Ich finde das schlimm, weil ich habe immer das Gefühl, ich möchte nicht wie ein Kranker behandelt werden, der nur eine andere Hautfarbe hat. Wenn man mich kritisiert, dann weil ich irgendwas Mist erzähle oder sowas. Also ich habe damit Mühe, das ist sowas wie ein erzwungener Welpenschutz. Ich kann damit überhaupt nichts anfangen. Ich kann auch mit diesen ganzen Abkürzungen nichts anfangen. Wenn mich jemand im Internet fragt, welche Hautfarbe ich habe, sage ich immer Schweizer Milchschokolade, weil die Leute dann eigentlich schon den Farbton wissen. Ich hätte da keine Probleme, sowas zu sagen. Also ich kann das nicht verstehen und auch das, was Disney da gemacht hat. Also das kann ich nicht nachvollziehen. Und es hilft auch niemandem. Das ist das Problem. Das hilft absolut gar niemandem. Vielleicht dem Einzelnen, der wirklich irgendwas Schlimmes erlebt hat, aber der großen Masse hilft das nicht, weil die große Masse, die will einfach in Ruhe leben und nicht ständig an ihre Hautfarbe erinnert werden. Also zumindest geht es mir so, wenn ich wieder mal sehe, was auf Twitter abgeht, frage ich mich immer, also ich lebe normal, aber die Einzigen, die mir meine Hautfarbe zeigen, sind diejenigen auf Twitter oder so. Und das finde ich halt einfach schon bedenklich, weil um die Hautfarbe dürfte es ja eigentlich nicht mehr gehen. Ja, das ist ja die große Frage, weil Farbenblindheit, weißt du ja sicher auch, ist ja inzwischen auch rassistisch, also keine Farben mehr zu sehen. Ja, aber ich finde auch diese... Sie unterscheiden ja zwischen Farbigen und Menschen mit schwarzer oder welcher Hautfarbe auch immer. Und auch das finde ich schon irgendwie schräg. Weil entweder hast du Rassismuserfahrungen gemacht oder nicht, aber das auch noch abstufen und aufgrund von dieser Abstufung dann bestimmte Dinge festlegen, ich finde das irgendwo nur noch krank. Also ich bemühe mich, die Leute so zu nehmen, wie sie sind, als Individuen. Und mir käme es nie in den Sinn, Weiße pauschal als Rassisten zu bezeichnen oder irgend sowas, das käme mir nie in den Sinn, weil eigentlich ja genau das ist, was man ja nicht möchte. Man möchte nicht pauschalisiert werden. Aber warum das bei euch oder in Amerika so läuft, kann ich mir nicht erklären. In der Schweiz haben wir das zum Glück noch weniger, aber wie so oft übernehmen wir alles schlecht auch aus dem Ausland und wahrscheinlich wird das dann bei uns auch noch kommen. An der Stelle direkt die Frage aus dem Chat. Erzähl doch mal bitte, wie weit dieser Wahnsinn in der Schweiz schon in der Gesellschaft eingedrungen ist. Gibt es da mehr Hoffnung als hier? Du sagst, es gibt Ansätze. Gibt es denn weniger Ansätze als hier? Weil ich meine, du kriegst es ja mit, wie es hier in Deutschland läuft. Also so schlimm sind wir natürlich nicht. Zu euch? Also wir sind da schon sehr zivilisiert und normal im Gegensatz zu euch. Nein, Scherz. Möchte jetzt mal sagen, hier ist das eher weniger so, hier diskutiert man noch eher darüber, ob man ein Haus, Mohrenhaus oder irgend sowas nennen darf. Solche Diskussionen haben wir hier. Und es gab auch schon letztes Jahr oder ich weiß nicht mehr genau wann, gab es auch schon Sendungen, wo Leute mit anderer Hautfarbe da waren und sowas diskutiert haben. Aber sowas wie ihr habt, auch solche Twitter-Exponenten, sowas haben wir hier bei uns gar nicht. Ist es denn gesellschaftlich so schon so weit, dass, ich sag mal, im Freundeskreis, wenn man sich mit mehreren Leuten trifft, dass es da teilweise auch manchmal zur Sprache kommt? Vielleicht nicht unbedingt kontrovers, aber dass drüber geredet wird. Oder ist es gar kein Thema? So also allgemein? Ich persönlich kann jetzt da nur für mich sprechen. Die meisten Leute müssen lachen, ebenso wie ich auch, wenn wir eben wieder so lustige neue Abkürzungen sehen, weil den meisten Leuten ist das gar nicht so bewusst, habe ich das Gefühl, weil die meinem Job oder überhaupt die Leute arbeiten mit mir, die sehen nicht den Farbigen in mir, sondern eben der Typ, der da irgendwas macht. Und da ist die Hautfarbe eigentlich relativ sekundär von dem her. Ich weiß natürlich, es gibt Leute, die haben andere Erfahrungen gemacht, aber das Problem sind halt einfach immer, das sind diejenigen, die dann irgendwo dann halt in den Nachrichten sind oder so, wenn irgendwas passiert. Das ist halt einfach so, aber so ganz extrem, wie es bei euch ist, das haben wir hier nicht. Aber natürlich auch hier haben mich auch Leute schon mit gebrochenem Deutsch angesprochen. Ich habe dann in einem fließenden Schweizer Dialekt geantwortet. Und dann, ja, das kann es geben, aber ich nehme das den Leuten nicht übel, weil hätten sie mich mit einem Dialekt angesprochen, ich hätte es nicht verstanden, wäre es auch nicht recht gewesen, weil allen recht machen kannst du es nicht. Das ist hier halt so. Und ich glaube, also die Leute wissen schon, es gibt Rassismus und sowas, das wissen die Leute. Sie können sich vielleicht nicht alles so genau vorstellen, aber hier haben wir nicht Leute, die ihnen quasi sagen, so ist das, eben wie wir das bei euch jetzt haben. Das haben wir hier viel, viel weniger. Also keine Gendersternchen an den Universitäten und sowas. Ob es das da gibt, das weiß ich nicht. Ich könnte mir vorstellen, dass es inzwischen so langsam kommt. Aber ich glaube, wir sind hier sehr bedächtig in der Schweiz. Das kommt ganz langsam. Und wahrscheinlich ist meine Generation schon ausgestorben, wenn sich das etabliert hat. Vielleicht erleben wir ja eine Volksabstimmung in der Schweiz gegen das Gendersternchen. Das wäre doch mal was. Ich glaube, sie stimmen hier lieber über Burkas und Minarette ab als über sowas. Das kommt noch. Das ist die Burka- und Minarett-Diskussion von morgen. Glaub uns mal. Ja. Okay. Jetzt, hat denn die Schweiz auch so ein Berlin, wo man sagen könnte, das ist so der Inkubator für solche Bewegungen? Uff. Also bei uns sind alle Leute normal. Sind auch alle Leute normal. Ja, ne, so, ich glaube, bei uns werden diese Hotspots, in Anführungszeichen, werden wahrscheinlich Basel und Zürich. Das sind so ein bisschen, und natürlich Genf vom Welschen her, das sind so eher die multikulturellen Städte bei uns hier. Es gibt halt viel Landfläche hier, also ländliche Gebiete, da ist das halt eher weniger. Aber wie gesagt, so ganz extrem haben wir es nicht. Die Leute leben hier und ich habe den Eindruck, die meisten Leute haben andere Probleme, als sich eben über solche Sachen aufzuregen. Dass es Ungerechtigkeiten gibt, das ist klar, die gibt es auch hier, aber es wird nicht so prominent rübergebracht, wie jetzt bei euch vielleicht. Ja, ich meine, es ist ja auch nicht hier so, dass es gar keine Probleme gäbe. Es ist ja leider auch oftmals so, dass durch solche Diskussionen der zeitliche Raum für ernsthafte Probleme genommen wird in der politischen Diskussion. Naja, von der Schweiz lernen heißt siegen lernen, oder wie? Ja, ich weiß jetzt nicht, ob die Leute sie, na, das glaube ich eher nicht. Ich glaube, wir sind so diejenigen, die sich so durchschlängeln durch die ganze Geschichte. Wir haben die Augen zu und dann haben wir das Gefühl, uns sieht man nicht. Wir bezeichnen die NZZ ja oftmals als Westfernsehen. Das ist leider nur halb ironisch. Okay. Ja. Kennst du den Begriff Westfernsehen? Abi? Nee, das sagt mir jetzt so nichts. Ja, also als es die DDR noch gab, da haben halt Leute in der DDR das Westfernsehen geguckt, also quasi das Fernsehen von Westdeutschland. Und ja, da wurde dann halt nicht nur die Propaganda von der DDR verbreitet. Und mittlerweile gibt es halt diverse Leute, die halt meinen, dass unsere Medien in jetzt Gesamtdeutschland relativ starken Einschlag haben. Zumindest halt manche Sachen wie Öffentlich-Rechtliches und so. Dass halt die Sachen sich immer nur von einer Seite angeguckt werden. Und dass die Neue Züricher Zeitung dann halt eine Zeitung ist, die in deutscher Sprache, dann aber noch quasi eine der wenigen Sachen ist, die dann halt solche Erzählungen, die wir in Deutschland halt haben, dann nochmal hinterfragt. Und das sorgt dann halt dafür, dass die Leute das dann vergleichen mit, das ist natürlich ein ziemlich krasser Vergleich mit damals halt dem Westfernsehen, was dann nicht die DDR-Propaganda da gehabt hat. Also es ist schon ein bisschen harter Tobak auf jeden Fall. Aber ja, also weil wir uns das ja auch jede Woche anschauen, in vielen Bereichen ist das halt tatsächlich so, dass viele, ja, man überall immer die gleichen Talking Points hatten, also wirklich identische Formulierungen zu irgendwelchen Themen im Journalismus. Und dass die NZZ, in der auch viel Quatsch drin steht, wo auch viele Leute zu Wort kommen, die Blödsinn erzählen, aber es ist halt nicht nur so, ne? Und wir erwarten das ja auch nicht, dass jetzt irgendwie so nach dem Motto, ja, man muss jetzt dies, das, jenes irgendwie Berichterstattung verbieten oder so, weil das irgendwie falsch ist oder die Gesellschaft zersetzt oder keine Ahnung wie was. Aber ich glaube, man kann schon nicht umhin, wenn man sich das wirklich anguckt, um wirklich zu sagen, dass viele zu vielen Themen es halt ziemlich beschränkt ist, was da in den deutschen Medien an Sichtweisen zugelassen wird und gebracht wird. Und da ist die NZZ mit so Leuten wie der Frau Schneider, Anna Schneider, die ja auch jetzt bald zur Welt wechselt. Und Judith Bassert hat da ja auch ein Volontariat gemacht in Zürich bei der NZZ. Ein Jahr lang, das war glaube ich 2019. Und ja, das schon. Also ein sehr, sehr großes Kompliment auch an die Schweizer Nachrichtenlandschaft im Vergleich zur deutschen. Ja. Genau, und dann kommen wir jetzt hier zur Black Lives Matter Mitgründerin, was sie uns erzählt. Solutions. I was at the art publications table today and I was speaking to this young person from Arizona who's trying to fight SB 1070. And I was he grabbed a book and he said it's like Mao's Red Book, and I was like, man, that's what I was thinking, and it was just really cool to hear him make that connection. Solutions. I was at the art publication. Also die Dame freut sich, dass jemand ihr Buch mit dem roten Büchlein von Mao verglichen hat. Also der Kulturrevolution in China, wo man halt losgerannt ist zu den Leuten und geguckt hat, ob die irgendwie Make-up bei sich zu Hause haben oder irgendwelche Dinge, die da irgendwie unkommunistisch sind und die dann Gulags verfrachtet hat und da so weit rumgewütet hat mit den Roten Garden, dass sie dann irgendwann mit der Volksarmee gegen die Roten Garden vorgegangen sind und die dann auch in irgendwelchen Gulags gelandet sind. Und das finden so Black Lives Matter Gründer mit, ich weiß nicht wie vielen Häusern, das ist ja auch die Dame mit den Häusern, die finden das gut, damit verglichen zu werden. Erschreckend. Der Ring christlicher Studenten. Da war ich heute bei denen auf der Website, um diesen Aufruf zu unterschreiben, den sie da haben, nämlich zum Thema Gendersprache an Universitäten und in der Verwaltung. Und durch Zufall habe ich da auch noch dieses hier gesehen, was hier in meinem Einzugsbereich geschehen ist, nämlich der Ring christlicher Studenten kritisiert AStA Hannover wegen haltloser Vorwürfe gegenüber Polizisten in der Lehre. Und hier ist es quasi passiert, dass der AStA von der Leibniz-Universität Hannover, also hier bei mir von der großen Universität, dass die es abgelehnt haben, dass da ein Polizist im Rahmen von einem Soziologie-Studiengang da einen Vortrag halten sollte und zwar begründet hatten AStA und Fachrat diesen Vorstoß mit pauschalen Rassismus- und Extremismusvorwürfen gegenüber der Polizei als solcher. Dem Dozenten wurde ohne besseren Wissens eine fehlende kritische Distanz vorgeworfen, woraus sich die Unterstellung ablesen lässt, der Beamte sei selbst rassistisch und rechtsextremistisch. Also da kommt einfach ein Polizist an die Universität und der AStA sagt, es ist ein Polizist, Rassismus, Rechtsextremismus. Punkt. Na, also das ist wortwörtlich schon, an dem Punkt sind wir schon. Ja. Ja, was halt wieder auch in die Geschichte mit dem Meinhof-Ding reinspielt, weil wenn man die erstmal so weit entmenschlicht hat, dass es halt nur noch Schweine sind, Nazis und was weiß ich, dann kann auch geschossen werden. Ja, und der Vorsitzende hier, von der Bundesvorsitzende sogar, von dem Ring christlicher Studenten, schreibt hier, es gehört mittlerweile zum Hochschulalltag, dass Vertreter von Sicherheitsbehörden, von linken Astern und Studentenverbindungen diffamiert werden. Immer wieder sehen sich Soldaten und Polizisten haltlosen, pauschalen Anfeindungen ausgesetzt, wenn sie an Universitäten zu Lehrveranstaltungen, Podiumsdiskussionen oder Vorträge eingeladen werden. Ja. Und, ne, Demokratie verteidigen hier. Wird hier scheinbar getan von den Leuten, also. Oder so sehen sie das dann selber wahrscheinlich. Oder keine Ahnung. Der AStA vertritt aufgrund der sehr geringen Wahlbeteiligung nur einen Bruchteil der hannoveranischen Studenten. Ich weiß von vielen Kommilitonen, dass sie dankbar für die Arbeit der Polizei sind und sich und in ihr keinen Rassismus und Rechtsextremismus durchsetzte Institutionen sehen. Ja, also da sollte man sich da vielleicht mal mehr beteiligen, würde ich sagen. Also, ich habe ja nicht studiert, ich weiß nicht, ob es da gute Gründe gibt, sich da nicht dran zu beteiligen. Ach, das Problem ist, dass die halt immer links dominiert sind, die Asten, und dass der RCDS da, glaube ich, eher so eine Randerscheinung ist. Ja, aber ich meine, das wird man doch dann wohl durch seine Beteiligung ändern können. Also es gibt ja auch Gruppen von, es gibt ja auch zum Beispiel Gruppen von der FDP, gibt es ja auch liberale Hochschulgruppen. Sind die dann auch so linksextrem und wollen keine Polizei da haben? Das kann ich mir nicht vorstellen. Aber da halt eben hier den Ring christlicher Studenten, meinetwegen sollen die Leute auch da Mitglied werden. Also scheint mir hier ganz vernünftig zu sein, der Laden. Ich habe auf jeden Fall den Aufruf von denen unterschrieben, wegen Gendersprache. Naja, wenn einer Rassismus findet, dann soll er den auch zeigen können, sozusagen. Und soll er ihn behalten. Soll er nachweisen können. Also der Asta Hannover hat schon mal einen fetten Stern, fünfzackigen in seinem Logo. Ja. Ich glaube, da brauchen wir dann auch fast wieder nicht mehr drüber zu sprechen. Ja, aber trotzdem, ich meine, sowas muss man doch ändern können. Das kann doch nicht in Stein gemeißelt sein. Naja, solange du aber genug Nachschub ranschaffst, der vorher in der Schule gelernt hat, dass er Teil einer rassistischen Struktur ist, was soll sich daran ändern? Hm. Ja, auf jeden Fall kannte ich mal einen Mitarbeiter von der ASTA, der Universität Hannover. Das war auch ein überzeugter Wachstum. Ja, so schlimm ist es gar nicht. Also die Juso-Hochschulgruppe 424 Stimmen, Campus Grün 684 Stimmen, RCDS 651 Stimmen und dann kommen die Liste Dumbledores Armee, Architektur und Landschaft, die offene linke Liste, die Sozialwissenschaftenliste, die kurdischen Studierenden, Sonderpädagogik, das mit den Steinen, Historik A und Philo. Okay, in Hannover jetzt, oder wie? Ja, das war der hannoverische Astenwahlergebnis. Ja, außerdem ist hier die Gewerkschaft der Polizei Hamburg weist auf einen Artikel hin, wonach in New York bei der Pride jetzt auch Polizisten ausgeschlossen werden, nicht mehr gern gesehen sind. Ja, also ich kenne das auf jeden Fall auch von Hannover, da hat die Polizei, Gewerkschaft der Polizei eigentlich immer einen eigenen Stand auf diesem Fest von Straßenfest oder wie sie das nennen, da vom CSD. Was ich mich jetzt ja frage, ist, was macht denn dann der Polizist von den Village People an dem Tag? Ja, der bleibt dann einfach im CVJM und geht nicht raus. Das ist eine gute Idee. Oder er geht zur Navy. Vielleicht auch das. Das hier ist nochmal ein Nachtrag von letzter Woche, wo wir uns ja hier mit J. Scott Campbell kurz beschäftigt haben, auch von Bounding into Comics. Da ging es ja um dieses schöne Bild hier von ihm, Comic-Cover, was ja von so einer Dame irgendwie gefixt wurde und dann er hat dann den Fix von dem Fix gefixt. Und da hatten wir letzte Woche schon kurz darauf hingewiesen, weil uns da jemand im Chat darauf hingewiesen hat, dass der sich jetzt wohl distanziert hätte von den bösen Alt-Writern und so. Und da gab es auch mal so ein bisschen Diskussionen. Also im Endeffekt hat er so ein bisschen Rainer Schauder gemacht, der Herr Campbell. Also er ist halt der Meinung, dass bei den Leuten, die da jetzt mit quasi dem, was er ja auch kritisiert hat, dass diese Puritanismus, dass sie irgendwie meinen, diese Darstellung hier, oder generell, er zeichnet ja gerne so schöne Frauen, sexy Frauen irgendwie für seine Kunst. Und ja, so Leute wie die Fixerin, die dann halt meinen, so, das sollte jetzt nicht so sexy sein, das wäre dann so unrealistisch oder keine Ahnung. Oder macht den Leuten dann schlechtes Körperbild und so. Und ja, also gerade in dieser ganzen Comics-Industrie, da gab es ja so einen riesen Push, irgendwelche Charaktere jetzt auch wirklich jetzt nicht nur von irgendwelchen Rendos irgendwie im Internet, sondern halt auch von den offiziellen Veröffentlichungen, da irgendwelche Charaktere halt nicht mehr so sexuell darzustellen und ganze Verläufe von, wo da immer die Leute immer buschikoser werden und immer und alles irgendwie jetzt gerace-swapped werden muss und gegender-swapped werden muss, damit es irgendwie gut ist und so, halt aus rein politischen Gründen, weil man irgendwie meint, damit dann die Gesellschaft besser zu machen und das Erzählen von guten Geschichten, was ja, wie viele Leute meinen und was ich auch absolut so sehe, dass das ja im Endeffekt das ist, was die Leute da dran gut finden, wenn sie denn daran Interesse haben, wollen sie gute Geschichten da lesen und die Charaktere sind ja sowieso nicht so relatable jetzt auf der Ebene, dass sie jetzt irgendwie so normale Menschen sind halt. Es sind halt Superhelden und so. Sie haben irgendwelche Superkräfte und alles Mögliche. Und in allen möglichen Farben und so, inklusive Grün und Blau und so, gab es die auch schon immer. Und ja, das jetzt irgendwie zu behaupten, das wäre ja alles nur wieder Male Gaze und westlicher Zentrismus und da würde ja nichts drin vorkommen und das müsste man jetzt alles verändern. Das hat ja diese ganze Industrie schon ganz schön ruiniert. Also die Filme sind da ja noch halbwegs erfolgreich, wo aber jetzt auch viele Leute das da jetzt aufschlagen sehen. Also das, was in den Comics schon passiert ist, dass das sich da jetzt bei den Filmen mittlerweile dann auch jetzt in der nächsten Phase dann niederschlägt. Und auf jeden Fall hat der Herr Campbell halt sich da auch einreden lassen, so wie das ja damals bei GamerGate diverse Leute halt eben auch sich haben einreden lassen, dass es da halt irgendwie diese ganze Alt-Right irgendwie gäbe, die jetzt da die Leute rekrutieren würde oder dass das aus deren Rahmen irgendwie wäre, dass sie sich da nur gegen Vielfalt wehren und so weiter und so fort. Und er sagt dann halt so, ja, ich bin halt gegen diesen Puritanismus und so. Und aber ich bin natürlich auch gegen dieses ganze Harassment und diesen ganzen Hate Speech und so. Und wenn dann die Leute irgendwie so sagen, nee, das ist aber gar kein Hate Speech, was wir hier machen, sondern wir sind ja im Endeffekt nur auf deiner Seite und wir sehen das ja eigentlich nur so wie du, dass er denen dann halt unterstellt, sie würden es nicht wahrhaben wollen oder so. Das war ja quasi so ein bisschen der Tenor von dem Ganzen. Oder sie würden sich da nicht distanzieren könnten oder das wäre doof, dass sie sich dann angesprochen fühlen oder so. Das war halt so ein bisschen der Tenor von dem Ganzen und er ist halt so ein bisschen zurückgerudert, aber halt auch nur so weit, dass er jetzt irgendwie gemeint hat, so ja, das ist irgendwie schwierig und viele Leute haben mir irgendwie jetzt gesagt, so sie fühlen sich da falsch verstanden und so, aber ich bleibe natürlich dabei, dass ich mich vom Hate Speech distanziere und so, meint er halt wieder so, also dieses Zaun sitzen, ich sitze auf meinem Zaun und alle sind irgendwie blöd und ja, und Leute wollen es halt nicht so richtig einsehen, dass es im Endeffekt diese eine Seite, die da eigentlich verleumdet wird als die großen Hasser, die alle nur hassen und Zwietracht sehen wollen und so, dass es die halt im Endeffekt gar nicht so wirklich gibt und dass sie nur konstruiert werden von denen, gegen die man das selber jetzt auch geschossen hat und dass die sich dann mit einem solidarisieren und das gut finden und richtig finden, jetzt nicht bedeutet, dass irgendwie die Alt-Right jetzt hinter einem her ist oder so. Oder man sich da jetzt irgendwie falsch geäußert hat oder so, sondern dass es im Endeffekt halt nur der Trick von den anderen halt ist, das zu diskreditieren und einen da irgendwie mit dazu zu rechnen und so. Und das, deswegen sage ich halt, das ist so ein bisschen der Rainer Schauder hier, weil bei dem war das ja damals auch so, dass er halt im Endeffekt genau das gesagt hat, was wir ja auch die ganze Zeit gesagt haben und die Leute ihm gesagt haben, GamerGate, GamerGate. Und er nur irgendwie geantwortet hat mit, ja nee, ich bin nicht GamerGate, ich bin doch kein Frauenhasser oder irgendwie so. Und das war halt so ein bisschen schade, dass sich das da halt so halt einreden lassen. Aber ja, so ist das halt manchmal, muss man auch dann ablassen von den Leuten, wenn sie es halt nicht rallen. Das war ein bisschen Schaude. Und im Endeffekt, ja, im Endeffekt ist das halt mit dem Herrn Campbell auch so ein bisschen so gelaufen, aber gut, ich meine, er soll einfach weiter seine Sachen zeichnen, so wie er möchte und die richtigen Leute stehen da schon hinter ihm und ob er dann irgendwie meint, die werden alle bekloppt, das ist dann blöd, aber ja. Auf jeden Fall sind die Leute, wo er da meint, dass, also die Leute, die das so charakterisiert haben, das sind die Leute, die halt überhaupt gar nicht auf seiner Seite auf irgendeine Art und Weise stehen, die ihn da fertig machen wollen und seine Kunst halt eben wegcanceln wollen für das Bessere und Gute. Ja. Das war von Mammon. Also, ja, kurzer Artikel. Hier hat eine Mutter ihren Sohn mehrfach missbraucht und hat jetzt 2,5 Jahre auf Bewährung bekommen. Und das habe ich jetzt, ist mir spontan aufgefallen, dass das doch irgendwie ungefähr genauso viel ist, ein bisschen mehr, wie der Metzel damit seinen Müll dann bekommen hat. Die hat den aber wirklich irgendwie auch hergegeben für Missbrauch wohl. Bilder auch angefertigt. Mhm. Und das Ganze ist außerdem wohl über das Bundesgerichtshof schon gelaufen. Das fand ich auch irgendwie erstaunlich. Vielleicht hat, also ich glaube, der hat das Strafmaß dann einmal zurückgepfiffen. Ja. Die sollte nämlich erst einsitzen, fand ich auf jeden Fall doch, ja, ist so vielleicht auch für die Leute, die das mal interessiert, wie denn so die Strafmaße sind, das ist eben auch bei anderen Leuten so, dass man das vielleicht kritisieren kann. Also die 10 Monate von Metzler wurden ja zum Beispiel kritisiert. Ne? Ja. Das ist so, wer steht ja auch nicht, also nicht so lange in der Tür. Ja. Okay. Hatten wir das nicht letzte Woche schon sowas in der Art? Ach nee. Nee, das war auch von dir. Das ist von der Frauenunion, von der CDU. Ja, genau. Ja, und die wiederholen wirklich irgendwie alle doofen Argumente, dass sie nicht noch das Pay Gap bringen, das irgendwie reicht noch. Die haben also offensichtlich alles gefressen, was man ihnen erzählt hat, und die glauben, das ist im Internet, weil damit beschäftigen sie sich ja nicht so, dass es da ganz viel Hass gibt. Ne? Ja, und wollen da jetzt unbedingt irgendwie, dass da was gegen getan wird, finde ich auch nicht so gut. Ja, die sagen im Endeffekt dasselbe, was die Linkspartei auch sagt in diesem Punkt. Und das ist ja so oft so bei diesen Frauenthemen. Ja. Und das liegt aus meiner Sicht halt eben auch daran, weil sie ja auch in diesen Frauenräten teilweise neben der Linkspartei direkt sitzen. Also das ist in Niedersachsen auf jeden Fall so bei mir. Das ist in Brandenburg so. Und ich glaube auch noch in zwei, drei anderen Bundesländern, dass da halt selbst die Linkspartei neben der CDU und so in so einem Frauenrat sitzt. Und ja, die dann da halt ihren Kram bequatschen, was sie so machen wollen an Frauenpolitik. Und dann hast du hinterher die identischen Sachen, ne? Wirklich die identischen Talking Points, wortwörtlich das Gleiche, was sie alles reden, querbeet über sämtliche Parteien, die sich sonst in nichts einig sind. In diesen Sachen sind sie sich dann wieder einig und behaupten dann aber parallel noch, dass ja diese ganze Frauenfeindlichkeit überall so groß wäre, ne? Und die ja nur mundtot gemacht werden sollen, aber im Endeffekt haben sie selber halt, finden sie da selber ja auch überhaupt nichts zu kritisieren, da scheinbar an diesen ganzen Sachen. Das ist alles, sie können sich auf eine Linie da irgendwie einigen und haben da irgendwie alle überhaupt kein Problem damit, also zumindest gefühlt. Ich habe mir zwar sagen lassen, als ich das mal gebracht habe, dass ja angeblich die FDP aus diesem Brandenburger Frauenrat da schon ein paar Mal aussteigen wollte, wegen dem linken Involvement da drin. Aber irgendwie weiß ich nicht. Keine Ahnung. Aber passiert ist da jedenfalls noch nichts. Also noch hocken sie da alle. Ja. Ja, aber es ist das übliche Gewäsch, ne? Also wir müssen, und das finde ich auch so geil, dass sie jetzt hier die Vorratsdatenspeicherung drin haben wollen und es denen halt gar nicht genug Einschränkungen im Endeffekt hier geben kann. So, ne, wir wollen im Endeffekt alles offen, alles schon mal auf Vorrat schon mal für den Fall, dass dann irgendwie da dann halt die irgendwer von den Linken oder so dann da anruft und sagt so, ja, hier, da hat mich einer blöde genannt bei Twitter oder so, jetzt möchte ich gerne mal genau wissen, wer das ist. Und was sie auch noch haben wollen, ist direkt, dass die Sachen nicht mehr nur auf Antrag verfolgt werden. Das ist ja auch mal so ein Hammer, ne? Weil normalerweise Persönlichkeitsrecht wird ja nur verfolgt, wenn du jetzt sagst, mein Persönlichkeitsrecht wurde jetzt hier geschädigt von Person X. Ja, und sowas nicht, würde man nur wollen, wenn jetzt irgendwas auch wirklich ein schlimmes Problem ist. Und die wollen es ja im Endeffekt ja dann auch noch, dass du quasi jetzt der Staat selber losrennt und selber irgendwie guckt, wo jetzt irgendwelche Frauen, die da überhaupt gar nichts von mitkriegen, da irgendwas jetzt passiert ist, wegen denen, dass da irgendwer gesagt hat, die finde ich blöd oder so. Und und sie schreiben dann hier halt eben auch, dass es eigentlich nur möglich ist, da zuzugreifen auf die Sachen mit dem Vorratsdatenspeicherung, wenn der Staat darf nur zugreifen, wenn Aufklärung, Verhinderung schwerster und allerschwerster Straftaten dienen, wenn es um die Gefahrenabwehr, zum Beispiel die Abwehr von terroristischen Anschlägen oder um Bestrebungen gegen den Bestand des Bundes oder der Länder geht. Also quasi wirklich das allerletzte, so wenn jetzt jemand hier unseren Staat komplett abschaffen will und das da quasi auch auf dem guten Wege hin ist, dann soll das funktionieren. Und das ist aus meiner Sicht halt eigentlich eher bei irgendwelchen kommunistischen Meinhofs und so der Fall, dass die hier den Staat schwerstens beschädigen und nicht, wenn irgendwelche von diesen kommunistischen Meinhofs irgendwelchen Krempel behaupten und irgendwelche anderen Leute dann meinen, dass die Blödsinn erzählen, dann ist es nicht der Fall. Aber sie haben jetzt schon wohl ein Schlupfloch für Dinge, die über Telekommunikation begangen werden. Und das wäre ja quasi, mittels Telekommunikations begangen, wäre ja quasi, ich habe bei Twitter geschrieben, ja, also wenn vielleicht einer angerufen hätte und belästigt oder so. Die Baerbock, die hat ja wohl wieder Quatsch geredet, Kobold oder so. Oder ist das ja frauenfeindlich? Na, das wissen wir ja alle. Ja. Ja, also finde ich schon wieder, aber ja, ich meine, das kommt halt auch dabei raus. Und ja, hier sagen sie jetzt Frauenunion, aber ich meine, im Endeffekt, die FDP ist ja auch schon dieser Meinung, die haben ja auch schon ihren Antrag da gemacht gehabt. Was noch schlimmer ist, ist, dass man ja schon von vornherein weiß, dass selbst wenn sie das nicht irgendwie so machen, das Gesetz, dass sie dann hinten noch trotzdem die Sachen löschen und so. Also löschen, ja, so keine Ahnung. Aber das wird auf jeden Fall kommen. Das wird definitiv kommen, weil da ist schon, es gibt keine Opposition mehr. Es gibt sie nicht. Ja. Ne, weil das ist schon überall Usus. Also klar, bei der AfD ja, nicht, aber ansonsten. Das kann man nicht gewähren lassen, ist doch klar. Ansonsten ja. Ist es überall Usus, dass man ja, also die einzige Hoffnung, die ich da noch habe, ist, dass, keine Ahnung, die AfD wieder alle blamiert mit einer Kontrollklage oder so und dann ein Gericht sagt, okay, nee, wir können jetzt ja eigentlich nicht ins Strafrecht reinschreiben, gilt übrigens nur, wenn das Opfer eine Frau ist, geht ein bisschen schlecht bei so einer Sache, ist vielleicht nicht so möglich, aber keine Ahnung, ich weiß es nicht. Aber dass sie das Gesetz erstmal machen, aus meiner Sicht wird das auf jeden Fall passieren. Also jetzt vielleicht nicht unbedingt jetzt schon ja so von dieser Geschichte, dann. Aber spätestens in der nächsten Legislaturperiode wird das eine Sache sein, die sie auf jeden Fall machen, weil die Grünen sind dafür und die werden ja wahrscheinlich an der Regierung beteiligt sein. Die FDP ist dafür, die haben ja auch eine gewisse Aussicht, an der Regierung beteiligt zu sein und außerdem als ja, Partei der Freiheit und wenn das schon die Opposition da an dieser Stelle halt eben ist, dann kannst du es halt auch schon komplett vergessen. Und ja, die CDU ist halt, wie wir hier sehen, dafür, zumindest die Frauen von denen, da kann man dann vielleicht noch irgendwie drauf hoffen, dass da irgendwelche anderen Gremien dann wieder sagen, oder vielleicht der Laschet oder so, wenn er dann als Bundeskanzler die Richtlinienkompetenz hat, dass der dann irgendwie sagt so, nee, da befassen wir uns nicht mit, das ist ja wohl Quatsch. Aber ja, ansonsten ist es eigentlich gegessen, also das ist halt totaler Blödsinn und es ist nur diese weit linken Talking Points und Quatsch. Aber ja, es sind ja schon ja, alle dafür, weil die haben ja diesen ganzen Quatsch schon ewig lange uns schon eingeredet, dass das ja nur alles Frauenhass ist und so. Der Lindner hat in seiner Rede, wo er ja so viel gelobt würde, jetzt am Freitag auch irgendwie gesagt, dass die Baerbock unter Umständen da ja auch, oder nee, hat er als Tatsache gesagt, die würde ja auch sexuell irgendwie da beleidigt werden, weil sie eine Frau ist oder so. Ja, aus meiner Sicht ist das ein absolutes Randphänomen. Es wurde so hingestellt, als wäre das so mittendrin irgendwie. Aus meiner Sicht werden da ständig irgendwelche Sachen, die gerechtfertigt sind, so umgeframed, dass es ja nur ist, weil sie eine Frau wäre. Obwohl man viele von diesen Sachen, die sie halt verzapft, einen Mann auf gar nichts durchgehen lassen würde. Auch dieses ja Herabwertende da mit dem Habeck. Mit Kühn und so weiter, da hat ja auch der Don Alfonso drüber geschrieben gehabt, dass man sich das schwer vorstellen kann mit vertauschten Rollen, dass wenn jetzt einer sagen würde, ja so, ja, du machst ja hier mit diesem hier, was bist du, irgendwie Kinder und so, und ich komme ja aus dem Völkerrecht, wenn man das machen würde, das wäre ein Aufschrei und der hat das ja auch verglichen mit dem Lindner und der Verabschiedung von der Teuteberg, na, dass das ja auch so ein bisschen so ähnlich war, dass man ihm da ja auch vorgeworfen hat, er würde das jetzt irgendwie verniedlichen oder so, die Leistung von der und dass das ja so eine Sache wäre irgendwie. Was auch immer die sich aus dem Finger ziehen, ne, an Argumenten oder. Was ja nur irgendwie Frauen passieren würde und so, ne. Ja. Ja. Und deswegen, also es ist Quatsch, es ist einseitig, es wird politisch ausgeschlachtet werden, um halt eben weit linke Dinge da irgendwie und Männerhass und alles, das wird alles salonfähig sein, das wird wieder keinen scheren. Da kannst du dann immer noch irgendwie sagen, hier Pimmelbude abwählen oder so, was diese Dame da von den Linken aus Berlin da letztens irgendwie geschrieben hatte und solche Sachen. Das wird wieder alles vollkommen okay sein und in Ordnung. Da kannst du den Leuten alles unterstellen, kannst du den Leuten auch unterstellen, dass sie Incels werden oder so und das kannst du alles machen, Rechtspopulisten ja sowieso und so. Aber ja, du kannst ja nicht mehr der Frau, die selber sagt, sie wäre eine Quotenfrau und stolz drauf oder so, oder dass das ja so toll wäre mit der Quote, dass sie dann da sonst ja nicht da hingekommen wäre oder so. Wenn die Leute sowas selber sagen und du sagst das dann, wiederholst das dann ist es aber Frauenfeindlichkeit oder so. Darauf wird es hinauslaufen. Und ja, richtig beschissene Idee, aufgebaut auf lauter Verleumdung und Quatsch. Also wie bei FDP hatten wir drüber gesprochen, da wenn sie sich da beziehen auf dieses Ding vom Guardian, diesen komplett aufhetzerischen Artikeln, die da teilweise geschrieben haben, da die Valenti und diese ganzen Leute, wo sie sich da auch nur in ihrem Männerhass da irgendwie ergießen und dann hinterher dann irgendwie, wenn sie dann die Leute sich drüber aufregen, das dann umetikettieren in, ja, hier, guck mal, die Mehrheit von den Leuten, die hier böse Kommentare gekriegt haben, sind Frauen. Was lernen wir daraus? Die Politik muss aktiv werden, um jetzt irgendwie hier Repressionen zu machen gegen die Leute. Wenn sie sich drüber aufregen, dass sie da irgendwie von irgendwelchen Journalisten irgendwie hingedreht werden als, keine Ahnung, Höhlenmenschen und sonst irgendwie was mit komplett verdrehten Logiken, die die Woche mal so sind, die nächste Woche mal wieder so sind und sich komplett widersprechen und überhaupt nichts. Ja, also, und damit geht man dann los und will dann Policies machen und das macht dann die FDP sogar schon. Und also, ja. Das war auch von Mammon. Mammon? Ja, gemutet. Da ist er wieder. Ja, hier hat der Krieg, den habe ich die Seite schon mal vorgestellt. Die interessiert auf jeden Fall, wenn man sich für diese Familiensachen interessiert. Und der hat eben das grüne Wahlprogramm mal auseinandergenommen dahingehend. Und hat schon am Anfang geschrieben, dass das Wort Männer nicht drin vorkommt. Frauen ein paar Mal, ganz häufig aber Kinder. Und ja, fasst dann so die ganzen Forderungen da zusammen. Ja, so nach dem Motto, dass eben für die Männer sowieso nichts drin ist, dass einiges für Kinder gefordert wird. Das aber im Prinzip auch nur, um den Frauen irgendwie zugute zu kommen, den Müttern. Und so. Und die lesbischen Partnerschaften werden bevorzugt. So das ganze Programm, was wir schon mal so befürchtet hatten. Und jetzt ziehen irgendwie eine Patchwork-Familie irgendwie auf die gleiche Ebene wie eine normale Familie und so. Wie gesagt, und die Männer sind da irgendwie ganz raus. Ärgert sich da sogar, glaube ich, richtig drüber, der gute Herr Krieg. Vielleicht nicht zu Unrecht, also soll man sich da mal selber angucken, wenn man die wählen will, beziehungsweise eigentlich ist es nur ein Grund, mehr die nicht zu wählen eben, ne? Da kann vielleicht auch die Leute, die das Interesse haben, die zu wählen, nur mal reingucken, ob das wirklich für sie auch gut ist oder so. Ich habe ja schon mehreren Leuten abgeraten in letzter Zeit von den Grünen, die Finger zu, also ne, geraten die Finger zu lassen von den Grünen. So. Und das tut er eben auch im Prinzip. Ne? Hast du's gehört? Jeder muss seinen Teil tun. Ne? Jeder muss mindestens einen Bekannten davon überzeugen, dass es Unsinn wäre, die Grünen zu wählen. Ja, ich hatte letztens Bekannte getroffen und jetzt ich will hier schon seit 30 Jahren grün, was soll ich denn machen? Ja, ich sage, lass es einfach mal sein. Hat sich was gebessert, hätte ich gefragt. Ja, so ungefähr, ne? Ja, da würden die wahrscheinlich antworten mit, ja, die haben ja noch nicht die totale Macht, von daher hat sich natürlich noch nichts gebessert. Nee, ich habe das nicht. Ich will stramm weitermachen, ja. Aber ich finde es auch so lustig, dass sie schreiben, Deutschland alles drin und dann aber die Männer komplett rauslassen oder das halt nur so drehen, wie er das ja hier auch schreibt, dass im Endeffekt, es wird dann irgendwie so ganz abstrakt darüber gesprochen, dass ja irgendwelche Alleinerziehenden, dass sie das ja so schwer haben mit dem Geld und so, ne, und das läuft ja so ein bisschen darauf hinaus, wie müssen die Leute jetzt einfach mehr schröpfen, ne, die Männer halt, ne, bezahlen sollen die auf jeden Fall. Aber wird's nicht kommen, ne? Irgendwas entscheiden mit den Kindern oder so, ne, das muss ja nicht, weil die braucht man ja quasi nicht, ne? Lesbische Beziehung ist ja auch genauso gut, wenn nicht besser. Ist ja auch kein Mann mehr drin, die machen ja eh nur Gewalt und so. Und am Ende schreibt er dann hier aber auch, dass er auch irgendwie so eine lesbische Dame da auch schon mal beraten hätte, die auch in so ein, ja, ich hatte schon eine lesbische Mitmutter in einer Beratung und habe von dieser erfahren, mit welcher Brutalität sie von der biologischen Mutter aus der Beziehung zum Kind gebissen wurde. Also wahrscheinlich nach einer Trennung oder so. Das hatte alles vom Arsenal einer toxischen Mutter, die den Vater ihres Kindes entsorgt. Also ne, auch an dieser Stelle dann halt wieder dieses, dann so nach dem Motto, ja, ist mein Kind, so ist mir vollkommen egal. Auch wenn du da über Jahre vielleicht eine Beziehung aufgebaut hast zu dem Kind. Ist halt Verfügung im Endeffekt von der Mutter und alles andere ist dem halt unterzuordnen dann, ne? Schreibt also jedenfalls. Ja, also wer getrennter Vater ist oder so und dann immer noch die SPD wählt oder Grün, der hat halt vielleicht nicht hingeguckt oder so. Yay, und in Holland gibt es jetzt gemischte Teams in Amateurligen beim Fußball. Die Frauen haben sich da, keine Ahnung, reingediskutiert wahrscheinlich. Und dürfen jetzt im Fußball dann in den Amateurligen mitspielen. Ich sag mal, wahrscheinlich gewinnt ein Team mit 8 Frauen gegen ein Team mit 2 Frauen ja nicht oder so. Also mit den 2 Frauen gewinnt vielleicht eher. Und ich bin schon kaputt gelacht darüber. Irgendwie, das sind da bescheuerte Ideen. Ne? Ja, es ist halt lustig, dass sie hier irgendwie schreiben, dass ja früher irgendwie Leute gedacht hätten, Ja, genau. Das Vorurteil, pass auf, das Vorurteil, Frauen hätten gegenüber Männern physische Nachteile, hielt sich lange beharrlich. Also genau. Tut mir furchtbar leid, liebe Leute. Also ich meine, ich habe das jetzt nicht rausgesucht, aber ich weiß ganz genau, es gab ja diese berühmten hier so Schaukämpfe quasi, wo die amtierenden Weltmeister oder so. Ja, genau. Nee, die amtierenden Weltmeister im Frauenfußball hier von USA gegen eine was war es? U15 oder so. Irgendwie U16 oder so, irgend so eine Truppe halt von Leuten aus zwar aus so einer Fußballschule, also jetzt nicht unbegabte, untalentierte Spieler, aber halt richtig da abgelust haben. Und das regelmäßig ganz auf YouTube ganz ja, und bei, ja, bei. Aber ohne eine Quote, seien wir doch mal ehrlich, ohne eine Quote spielen da bei jedem Verein 11 Männer. Also macht ja keinen Sinn. Also der Verein würde sich ja ins Knie schießen. Da wird die Ilke eingewechselt und dann kommt der Trainer ins Bus später und sagt: Ilke, komm mal runter, du. Das ist nur ein Vorurteil. Ja, sicher. Die Nationalspielerinnen sind nicht schlecht. Ne? Die hat man aber in der Amateurliga eben auch nicht. Ja, was du gerade meinst mit Tennis, da gab es ja dieses berühmte Ding, wo da diese Williams-Schwestern angetreten sind gegen Platz, ich weiß nicht wie viel, 100 von der Weltrangliste von den Männern. So ein Typ, der chronischer Raucher ist und so. Und der hat die weggeputzt. Das waren diese Williams-Schwestern zu zweit gegen einen, soweit ich mich erinnere. Das ist hart. Das ist hart. Und Schwestern, die beißen sich immer weg. Ich glaube nicht, ne? Nee, klar. Also ich finde es auch jetzt irgendwie nicht ungewöhnlich. Ne? Wir sind eben größer und mehr Kraft im Oberkörper. Und ja, und wenn du dir Szenen anguckst, wo das dann mal ernsthaft versucht wird oder so. Also die Männer laufen den Frauen den Bälle ab, die nehmen sie ihnen ab, weil sie schneller sind in der Reaktion, etc. etc. Das ist aber eben sicher auch mal unterschiedlich, ne? Klar. Doch mal Frauen, die pölen können gut. Wir hatten doch auch diesen Bericht aus Australien, dass schon mehrere Leute oder mehrere Frauen da von Transfrauen, die da in der Rugby-Liga mitgespielt haben, die Knochen gebrochen und was weiß ich bekommen. Ja, die bringen das Ganze natürlich wieder auf eine Ebene, ne? Vielleicht auf eine Ebene, dann spielen sie in Holland dann nur noch mit den Transmädchen oder was. Das kann natürlich sein, dass sie es so öffnen wollen, aber es macht alles, wie es ist, keinen Sinn. Nicht wirklich, ne? Mit liberalem Sinn. Feminismus zur Bundestagswahl macht auch keinen Sinn. Ne? Die FDP ist ja gerade dabei, ihr Programm zusammenzuschrauben oder hat das jetzt am Wochenende getan. Müssen wir zuerst mal klären, ob das nicht ein Widerspruch ist, liberal und Feminismus. Nee, ist es nicht, sagt die FDP selber natürlich. Mhm. Wo war es denn? Die Julis haben sich dem Thema ausführlich gewidmet. Anfang des Jahres verabschiedeten sie ein 51-seitiges Grundlagenprogramm zum liberalen Feminismus. Einer der Kernsätze darin wesentlich sei, dass sich der liberale Feminismus als verbindende Bewegung versteht, die ihre Ideen kommuniziert und es sich in der Folge zur Aufgabe macht, alle Geschlechter durch einen gemeinsamen Austausch mitzunehmen. Klingt doch super, oder? Klingt doch fast wie unsere Idee von Feminismus. Mhm. In dem Antragspapier, das die Vize-Juli-Vorsitzende Laura Schieritz federführend nun für den Bundesparteitag verantwortete, heißt es, die Freien Demokraten stehen für einen liberalen Feminismus, der auf der Rechtsgleichheit aller Geschlechter aufbaut und für alle Individuen Freiheits- und Entfaltungsräume erweitern will. Und der liberale Feminismus strebe die Selbstbestimmung aller Individuen frei von gesellschaftlichen Rollenzuschreibungen aufgrund ihres gewählten oder biologischen Geschlechts an. Klingt schon nicht mehr so gut. Außerdem steht halt immer noch Feminismus drauf. Und darauf läuft es dann halt nämlich auch wieder hinaus. Das ist doch komisch, das passt doch irgendwie gar nicht mehr. Weil dann hörst du nämlich den Leuten dazu, die das da verfasst haben, diesen Kram. Das sind ja so Leute wie diese Schinkenprinzessin. Und die reden dann so Sachen wie, die Männer sollen mal ihren Fuß von meinem Hals nehmen und so verrückten Scheiß. Und das ist dann wieder alles nur Gleichberechtigung. Nee. Also, weil die ja dann schon wieder anfangen mit so Sachen wie, ja, hier werde ich falsch angeguckt, da sagt man die falschen Dinge zu mir Und das ist ja alles. Sie können aber ein Dirndl ausfüllen. Ja, und zur Gleichberechtigung gehört das dann halt, dass das jetzt alles verboten und wegkommt und so. Und außerdem, ich habe mit der, als ich da das erste Mal von ihr erfahren habe, ein paar Mal diskutiert, die hat überhaupt keinen Plan von gar nichts, hat aber mir gesagt, ich wüsste nicht, wovon ich rede, hat mir 1000 Quellen, wollte sie mir schicken, hat sie nie gemacht. Aber hat gemeint, sie hätte das alles an der Universität gelernt, wie das wäre, und hat auch irgendwie gemeint, dass ihr Dozent irgendwann mal gesagt hätte, ja, die Nordkorea wäre eine demokratische Republik, weil die heißen ja so. Und Zitronenfalter falten Zitronen. Und in Hundekuchen sind Hunde drin. Doch was unterscheidet den liberalen Feminismus vom Begriff des Feminismus, wie er bei der politischen Linken auch verwandt wird? Nur ein modischer Gag also? Jasper Winter sagt es so. Feminismus ist für mich liberal, wenn er weltoffen sich von konservativen Rollenklischees abgrenzt. Gleichzeitig sieht er in Digitalisierung und sozialer Marktwirtschaft eine Chance für Männer wie Frauen. Dies unterscheide ihn von feministischen Ausprägungen einer linken Politik, die hierin eher eine Bedrohung sehen. Das hast du dir doch ausgedacht, weil du nicht wusstest, was du sonst sagen sollst. Also, sorry. Das sind Buzzwords, gequirlt damit, dass du im Endeffekt doch nur das willst, was auch die progressive Linke will. Ja, ist so gut. Freie Entscheidung, wer was, wie, wo sein kann oder was. Ja, weil sie ja immer behaupten, dass wir das jetzt nicht haben. Das ist ja gerade die Sache. Und was brauchen wir dann dafür wieder? Wir brauchen natürlich den Bevormundungsstaat. Wir müssen uns überall einmischen. Wir müssen uns unsere Nase in die Einstellungen der Leute reinstecken, weil wir es besser wissen als die. Wir wissen besser, was für Rollenmuster die haben sollen. Das wissen wir einfach besser und es reicht nicht einfach aus. Diese ganzen Umfragen, die es alle gibt, dass ja diese Leute, die ganzen Leute, die jungen Leute vor allen Dingen, in der Theorie ja diesen ganzen Sachen allen zustimmen, dass die ja alle meinen, so ja klar, die Frau kann alles arbeiten gehen und so weiter und so fort und das muss alles gar nicht und so, aber in der Praxis halt diese Sachen dann trotzdem wieder nicht rauskommen, weil die Leute es halt eben selber alles nicht wollen dann, weil sich das dann doch wieder ergibt, dass diese Unterschiede dann halt wieder entstehen. Und was machen die Leute dann damit mit dieser Einsicht? Sie tun nichts anderes, als immer noch wieder zu behaupten, dass es irgendwo diese Bösen gäbe, die gegen alles dagegen wären, diese Rückständigen, die alles verhindern wollen und dass man jetzt gegen die das wieder alles ins Feld führen müsste, um das dann irgendwie besser zu machen. Aber es geht natürlich nur um gleiche Rechte. Ja, ja, ja. Liberaler Feminismus. Ja, sieht wie nach einer Unterwanderung aus oder so, ne? Haben Sie doch was denn jetzt? Wie das hat jemand so schön Atem, hier im Chat ganz am Anfang schon gesagt, die Marailisierung der FDP. Ja, ich glaube, das ist ja aber vorausgegangen auch. Ich glaube eher die. Nee, sie ist ein Symptom. Sie ist ein Symptom. Sie ist nicht der Auslöser. Genau, sie ist definitiv ein Symptom. Und ja, also die zwei Verantwortlichen für das ganze Ding, die eine ist bei mir aus Hannover, die andere ist aus Braunschweig. Und ich habe die auch beide schon, ich habe mit beiden schon Zeit in gleichen Räumen verbracht. Und also. Und diese Mareile, die ist ja noch gar nicht so lange da, die ist mir auch noch nie über den Weg gelaufen, obwohl die ja sogar im selben Stadtverband ist wie ich, aber wegen Corona-Zeit und so. Und die ist ja auch noch nicht so lange dabei tatsächlich und hat hier auch überhaupt kein Netzwerk oder so, aber ja, sie ist halt bei der Landespartei natürlich relativ beliebt, weil sie ja für die Landtagsfraktion arbeitet. Und mit diesem Feministen hat sie auch irgendwann schon mal letzten Sommer irgendwo im Park gehockt, aber da bin ich nicht hingegangen, dass lass mal, geh da nicht. Hab ich mir nicht Frauen, die was werden wollen, werden die nach vorne geschoben. Ne? Ja, und das war auch noch. FDP-Parteitag stimmt für Drogenfreigabe und korrigiert sich. Was? Also ich hab's mir nicht angeguckt, aber die hatten nur so einen Antrag, ein sogenannte portugiesische Modell zu machen in der Drogenpolitik, was wohl bedeutet, dass man den Besitz fast gar nicht mehr als Straftat hat. Höchstens noch als Ordnungswidrigkeit und auch erst bei höheren Mengen von Besitz von egal welcher Droge. Und eigentlich aus meiner Sicht eine Sache, wo man sich auf jeden Fall Gedanken drüber machen kann, weil es ja auch bei diesen ganzen Dingen immer halt die Frage ist, ob das jetzt wirklich so viel bringt, jetzt wirklich die Konsumenten von dem Zeug halt einzusperren. Und ja, was ja auch ein großes Thema ist, und in Portugal scheinen die das ja schon eine Weile zu fahren und scheinen da ja auch schon ganz gute Ergebnisse mit zu haben, aber auf jeden Fall sind dann wohl Herr Lindner und Herr Kubicki gekommen und haben den Leuten erklärt, das würde ja zu weit führen und ob denen das bewusst wäre, und dann war es wohl noch so mit technischen Schwierigkeiten, weil ja die meisten Leute da gar nicht anwesend waren, sondern bei sich zu Hause sitzen mit Streaming und Konferenz, und dass da wohl auch noch Leute, die dagegen sprechen wollten, halt nicht konnten, weil technische Schwierigkeiten halt. Ich würde mal spontan sagen. Und dann haben sie das wohl dann wiederholt und es ist dann anders rausgekommen, dass sie dann sich dagegen entschieden haben. Und das finde ich dann auch wieder so lustig, auch gerade halt im, also sowas wäre aus meiner Sicht halt eine urliberale Forderung und nicht diese scheiß Feminismus-Kacke. Und bei der scheiß Feminismus-Kacke, da würde ich es halt sagen, dass die Leute es nicht verstanden haben, was sie da eigentlich sagen. Da kommt halt die Marin Jasper Winter und sagt den Leuten so, ja, ich wette, ich habe es mir nicht angehört, aber ich wette, die hat wieder diesen Faden abgezogen von wegen, ja, ich will auch meinen Freundinnen sagen, dass jetzt die FDP auch dafür ist, dass wir jetzt auch dafür sind, dass man was für die Frauen macht. Das ist so eine Männerpartei und wir müssen allen Leuten ein Angebot machen und tralalala, dieselbe Scheiße, was sie halt immer reden. Und das ist eine Sache, wo sie es nicht verstehen. Das ist eine Sache, dass sie nicht verstehen, wenn da irgendwo drin steht, von wegen alle Geschlechter sollen gleich sein, dass das so viel bedeutet wie, ist uns kackegal, wir behaupten jetzt einfach irgendwelche Scheiße über Männer und drehen irgendwie das Strafrecht auf den Kopf und verlängern sämtliche Verjährungsfristen und was weiß ich, was uns da noch alles einfällt, und behaupten dann, das wäre einfach nur für Gerechtigkeit und Gleichberechtigung. Na, ich weiß ja nicht, welche Drogen da jetzt gemeint waren, aber im Prinzip ist ja auch, ja, okay, das ist natürlich ein bisschen was anderes, aber ich meine, also diese kleinen Mengen Gras rauchen oder so, das ist bei uns auch nicht mehr. Nee, das ist die FDP, das hat die FDP schon lange im Programm, Freigabe von Marihuana. Also hier geht es wirklich auch um harte Drogen in dem portugiesischen Modell. Ja, aber es und geht. Die Entkriminalisierung halt heißt auch nicht, dass du vom Staat irgendwie verschont bleibst, sondern soweit ich das verstanden habe, gibt es dann so Interventionen. Also du kriegst keine Strafe, aber du musst halt an Schulungen teilnehmen zum Beispiel oder sowas. Genau, und es geht auch nur um den Besitz, es geht nicht um den Handel oder sowas damit. Also die Sachen sind nach wie vor strafbar. So, er hatte doch mal irgendwie jemand durchgekämpft so gerichtlich, dass das irgendwie dann hieß, Recht auf Rausch oder so, dass man eben so ein Joint wohl rauchen darf eben. Beziehungsweise da kriegt man dann höchsten Ordnungswidrigkeitsstrafe für. Und das liegt im Ermessen des Richters. In den meisten Gegenden in Deutschland, auch so in Berlin, glaube ich. Gut, in Bayern ist das vielleicht noch ein bisschen anders. Das kann schon sein. In der Schweiz ist das auch recht liberal mit Marihuana und so, ne, Abi? Aber auch andere Dinge. Hier trinkt man ja gerne, aber nee, wirklich liberal ist das ja auch nicht. Also das ist ja auch noch verboten. Also ist für die Polizei ist es so, sie könnten, also dort, wo ich jetzt wohne, sie könnten dich büßen, also sie tun es auch, aber sie müssten nicht zwingen, also sie könnten beide Augen zudrücken, also, aber sie kontrollieren doch relativ streng. Aber Alkohol saufen darf man. Was trinkt man da so in der Schweiz? Also dort, wo ich jetzt wohne, trinkt man natürlich Bier, Weiß und Weißwein. Rosé auch noch. Gibt es gutes Schweizer Bier? Ich glaube, ich habe noch nie Schweizer Bier getrunken. Da ich keinen Alkohol trinke, kann ich dir das nicht mal sagen. Okay, das ist natürlich. Aber müsstest du hier mal probieren kommen? Ja, muss ich mal irgendwann zum Matterhorn. Ist das nicht noch auf deutscher Seite? So, und hier haben wir die deutsche Seite des Matterhorns. Das ist interessant. Und wir sprechen später über hier. Das ist West-Matterhorn. Ich gucke mal auf Karte, glaube ich. Da kann man nicht alles wissen. Ne? Eher, da geht es dann eher ins Französische. Komm weiter, Herr Tuxedo. Kann man der FDP trauen? Finde ich schon eine ziemlich lustige Überschrift für einen Bericht in der öffentlich-rechtlichen Anstalt. Es gibt Menschen, die sagen, man könne der FDP seit jeher nicht trauen. Vom Zünglein an der Waage bis zum Fähnchen im Wind schien es manchmal ein kurzer Weg. Dann kam Guido Westerwelle, sein Big Brother-Auftritt und die 18% an der Schuhsohle sind vielen noch in Erinnerung. Und der Abbruch der Jamaika-Sondierung durch die FDP nach der vergangenen Bundeswahl hat ebenfalls Fragezeichen hinterlassen. Sehe ich gar nicht so, Andreas Wunden. Für mich hat das gezeigt, dass die Partei halt nicht alles mitgemacht hat, was man ihr zumuten wollte, was ich für eine Partei, die an der Macht riecht, schon relativ gut finde. Ganz ehrlich, auch wenn ich die FDP sonst an vielen Stellen kritisiere, aber dass sie sich da eben nicht zum Kanzlermacher hat machen lassen, hat mir Respekt abgenötigt. Doch es gibt eine andere, eine wichtigere Episode, die einen am politischen Kompass der FDP zweifeln lässt. Donnerblitz, dunkle Wolken. Erinnern Sie sich an die Reaktion der FDP-Führung, nachdem der FDP-Mann Thomas Kemmerich in Thüringen mit Stimmen der AfD zum Ministerpräsident gewählt wurde. Das war am 5. Februar 2020. Kurz nach der Wahl gab es eine telefonische Sondersitzung des Präsidiums der FDP. Danach trat Lindner vor die Presse. Wer unsere Kandidaten in einer Geheimwahl unterstützt, das liegt nicht in unserer Macht. Und er spielte den Ball ins Feld der anderen Parteien. Wir appellieren an Union, SPD und Grüne, das Gesprächsangebot von Thomas Kemmerich anzunehmen. Kurz gesagt, Lindner dachte ungefähr 24 Stunden lang, die FDP komme damit durch. Er wollte, dass Kemmerich Ministerpräsident bleibt und nahm in Kauf, dass dieser mit Stimmen der AfD gewählt wurde. Erst als der Druck auch aus der FDP selbst zu groß wurde, ruderte Lindner am nächsten Tag zurück. Kemmerich stellte sein Amt zur Verfügung. Lindner entschuldigte sich später im Bundestag. Ich bin jetzt mal ganz streng. Ich finde, manche Fehler dürfen nicht passieren. Die FDP und ihr Vorsitzender müssen im Bundestagswahlkampf beweisen, dass auf ihren politischen Kompass Verlass ist. Du bist ein ganz schön arroganter Zausel da, Andreas Huhn. Ja, finde ich auch komisch. Also, und hat er auch einen Vorschlag, wie man das macht? Nö, das war's. Du musst einfach überlegen, ob du da nicht was, Hauptsache mal irgendwie um 6.38 Uhr morgens 5-6 Absätze gegen die FDP rausgehauen. Ist schön als Öffentlich-Rechtlicher, wenn man einfach seine Meinung, also würde ich auch Geld für nehmen. Morgens mal aufstehen hier, schnell ein paar Absätze darüber in irgendwas reinhacken, was über irgendwas, was ich nicht mag, so ein bisschen mit Zorn. Und dann habe ich meine Arbeit getan und kann in die Kantine gehen oder was. Das ist Journalismus heute. Vielen Dank. Und Herr Becker sagt, die FDP will den ÖRR beschneiden und den Rundfunkbeitrag senken. Willkommen im Lager der Populisten. Was muss er gerade sagen, ne? Reinhard Becker. Ne? Ja, da haben die Leute schon mal geschaut. Seit mindestens 2019 versucht Becker Reinhardt und sein ÖRR eine grüne Kanzlerschaft herbeizusenden. Reinhard Becker ist verantwortlich für die Berichterstattung zur Bundestagswahl 2021 und macht seit Jahren keinen Hehl um seine grüne Begeisterung. Und hier verlinkt ist ein von Herrn Reitschuster ein Ausschnitt aus einem Tagesthemenkommentar wahrscheinlich. Vielleicht, ja genau. Vielleicht wäre ein grüner Kanzler gar nicht so schlecht für unsere Zukunft. Vielleicht wäre es ja gar nicht so schlecht für die Zukunft der ARD, wenn sie wenigstens versucht, politisch neutral zu wirken. Und nicht wie die grüne Pressestelle, sagt der Reitschuster. Ja, das geht nicht. Und das ist eine Sache hier, die auch an mir eigentlich vorbeigegangen ist, aber die auf jeden Fall Niedersachsen betrifft und so ein bisschen Kommunalpolitik, wo wir hier selten von reden, aber im größeren Stile, also im ganzen Bundesland. Und zwar wollten sie hier eine Änderung des Kommunalverfassungsgesetzes in Niedersachsen machen und das würde dann quasi bedeuten, also sie sagen, die Arbeitsfähigkeit der Ausschüsse, in kommunalen Ausschüsse, soll gestärkt werden und indem leichter Mehrheiten zu bilden sind. Und wie sie das natürlich machen wollen, ist ja den größeren Fraktionen halt da mehr Rechte einzuräumen und die kleineren Fraktionen einzugrenzen. Und da sagen sie dann so, ja, dann können wir ja hier viel leichter arbeiten, wenn diese garstigen kleinen Fraktionen ja hier halt nicht so viel bestimmen dürfen. Demokratie! Aber ich meine, im Endeffekt... Also wenn der Gerichtsmensch dazwischen pfuschen, kann ich alles durchsetzen. Ja, also nee. In diesem Fall, wenn die Leute nicht wählen, dann sind die auch nicht da. Und wenn die gewählt haben, dann sind die halt da und dann sollen die ja da auch was tun. Und dann sollen sie sich ja nicht darauf beziehen, von wegen so, jetzt können wir ja aber schlechter unsere Mehrheiten bilden. Ja. Dass das nicht der Weg ist, der gut ist, da bin ich auch der Meinung. Ja, ihr seid nicht dafür da, um durchzuregieren und 100% von allem zu machen, was ihr wollt und so. Ne? Also, und das ist ja auch nicht so, dass, also zum Beispiel diesen ganzen Gendersprachenkram und so in der Stadt Hannover, das ist ja jetzt alles eingeführt worden unter einer losen FDP, Grüne, SPD Stadtparlament-Geschichte. Also ja noch nicht mal in der richtigen Koalition oder so, weil sie da keine Mehrheiten hatten für eine Koalition irgendeiner Art, ist das halt dabei rausgekommen, so eine lose Zusammenarbeit. Und das reicht denen ja auch schon, ihre Scheiße durchzuboxen. Also sollen sie sich mal nicht so anstellen. Aber ich kenne das auch von diesem ganzen Kommunalkram, dass da, ja, da gibt es dann teilweise auch noch so Abstimmungssachen irgendwie. Da hast du dann zum Beispiel von der SPD, also weil ich ja hier halt in Hannover bin, ist der relative SPD-Hochburg eigentlich immer gewesen, fragst dich nur, wie lange noch. Und da sind dann so Sachen, wenn diese ganzen, also der Stadtrat und die ganzen Bezirksräte alle irgendwie SPD geführt sind, dann treffen die sich halt dann immer noch zu irgendwelchen Hinterzimmergesprächen, wo sie dann irgendwie aushandeln, was sie da irgendwie dann machen wollen und so. Und das wird dann natürlich auch von anderen Leuten schon kritisiert, so nach dem Motto, ja, das ist ja dann nicht mehr transparent und dann kann ich mich hier nicht einmischen und so. Und das ist ja vielleicht auch schon durchaus zu Recht, aber da kann sie ja die Leute ja keiner dran hindern, sich da irgendwie zu treffen, ne, und sich zu unterhalten. Aber wenn man jetzt schon irgendwie sagt, so, ja, irgendwelche Ausschüsse sollen jetzt schon anders besetzt werden, damit dann besser Mehrheiten gebildet werden können. Ja, vielleicht auch im Hinblick auf, wir haben ja so eine dicke AfD drin sitzen, mit der wir uns jetzt arrangieren müssen, weil ich denke mal, das war halt im Endeffekt im Stadtrat von Hannover wahrscheinlich auch das Problem, dass sie da keine Mehrheiten mehr hatten, weil halt so eine dicke AfD-Fraktion dann da plötzlich drin sitzt, mit der sich keiner unterhalten will. Was sie sonst noch da alles haben, ist hier diese dämliche Satirepartei, ne, die Partei, die da aus meiner Sicht nur Humbug verzapfen. Und ja, das müssen wir auch irgendwie alles hinnehmen. Und wenn sie, ja, wenn sie da alles schöner machen wollen, dann sollen sie lieber die rausschmeißen. Aber es wird so einfach auch nicht gehen. Und das ist wahrscheinlich auch ganz gut so. Ja. Aber das ist mir auf jeden Fall vor die Füße gefallen. Es wurde ja halt auch von dem Marco Gente, dem, das ist ja einer von den, ich glaube, der innenpolitische Sprecher von der Landtagsfraktion, von der FDP in Niedersachsen. Der ist mir auch persönlich bekannt, also muss ich halt dazu sagen, zwar nicht gut oder so, aber ist mir auf jeden Fall schon ein paar Mal begegnet. Ja, macht auch eigentlich einen ganz fähigen Eindruck. Und ja, Kommunalverfassungsgesetz, was es nicht alles gibt und merkwürdige Dinge. Mehrheit Bildung. Und das ist hier neu startklar von der Bundesministerium für Wirtschaft und Energie. Ja. Deutschland macht sich klar zum Neustart, hat Mama mitgebracht, ja. Sie sammeln da, glaube ich, wenn ich das richtig gesehen habe, so Beispiele für Firmen, die jetzt irgendwie immer noch so einigermaßen im Saft stehen oder so. Warum auch immer. Dann gibt es ein Video dazu. Da erzählt der Altmaier eben, ja, dass es eben bei einigen Firmen noch ganz so gut geht und so und dass man irgendwie guter Dinge ist. Und ich bin da drauf gestoßen bei Twitter, es ist mir als Werbung reingespielt worden. Und okay. Ich habe es angeklickt und ich verstehe nicht, warum das Neustart heißen soll. Das klingt für mich irgendwie. Great Reset. Ja, genau. Also wenn sie doch irgendwas machen wollten, was so irgendwie apokalyptisch ist, erstmal irgendwie alles runterfahren und dann wieder neu starten oder so. Also, ja. Auf jeden Fall habe ich es nicht verstanden. Ich weiß nicht, was das soll. Ja, ich fand vor allen Dingen, dass hier, da kriege ich ja schon wieder direkt die Krise. Wirtschaft ist weiblich. Kümmert euch doch erstmal darum, dass die Wirtschaft nicht den Bach runtergeht, komplett. Nach dem ganzen Kram, bevor ihr wieder eure Identitätspolitik-Nummer da irgendwie fahrt. Ja, ich hatte mir jetzt dann nur das Video von dem Altmaier angeguckt, um zu hören, um was es denn geht. Aber ja, wie gesagt, irgendwie eine Neustartfunktion hat er nicht beschrieben, sondern nur, dass jetzt irgendwie noch so ein paar Firmen haben, die funktionieren. Ich habe auch schon einiges gelesen von echt alteingesessenen Firmen, die zugemacht haben. Kommen wir vielleicht gleich noch zu. I don't know. Neue Haartrends im Lockdown oder Videochats auf allen Kanälen. Deutschlands Menschen und die Wirtschaft zeigen, wie Innovation geht. Deutschland macht sich Neustart klar. Wer im Lockdown einen neuen Trend starten kann. Erster eigener Haarschnitt. Irre, ne? Wer im Lockdown seine erste Jogging-Tour starten kann. Erste Jogging-Tour. Ja. Wer im Lockdown seinen ersten Videochat starten kann. Erster Videochat. Okay. What? Was sie da vermitteln wollen? Batteriecluster. Okay, das habe ich noch nicht gesehen. Batteriecluster Deutschland. Nationale Strategie für künstliche Intelligenz. Ich kann nicht mehr. Ja, da wird unser Gast eifersüchtig, ja. Wir sind hier künstlich intelligent, Abi. Bist du auch künstlich intelligent? Wow. Nicht schlecht. Wow. Hat die Schweiz eigentlich auch so eine Amadeo-Antonio-Stiftung oder diese Demokratie-Leben-Geschichten und so? Nee, ne? Nee, wir sind hier anständig. Oh, war ja. Anständig. Bei euch lebt die Demokratie doch gar nicht. Das ist doch. Gut, das ist das andere. Das ist so, ja. Ja, was sie machen so mit Medienstaatsvertrag und so hatten wir jetzt auch letztens noch. Das ist ja also alles vor der Wahl auch fragwürdig, ne? Sowieso. Nö, sag bloß. Nicht nur sowieso fragwürdig und dann zu der Zeit erst recht. Ne? Ja, das RKI muss jetzt aber hier seinen Krisenstab offenlegen und haben das teilweise wohl auch schon gemacht. Haben dann irgendwie bekannt gegeben, weil sie es eben vom Gericht aus mussten, welche 25 Mitarbeiter oder so aus dem RKI selbst da beteiligt waren, hauptsächlich irgendwelche Abteilungsleiter wohl. Aber die externen Beteiligten sind nicht genannt worden. Es ist dann eben auch nur so eine Standardliste rausgegeben worden mit. Ja, doch, die unteren so. Ebene auch nicht, ja, haben sie gemeint. Ja, unteren Ebenen wohl nicht, ja, und vor allem, wie gesagt, die externen nicht. Und der Betreiber hier vom Multipolar, der wollte da wohl nochmal nachhaken, ob sie nicht auch die sozusagen die Anwesenheitslisten der jeweils einzelnen Treffen bekommen können. Ja, genau, weil sie nur allgemein so gehört haben, wer da irgendwie so involviert war. Und die meinen das auch während mehreren Phasen und so. Und es geht ja im Endeffekt darum, dass sie gerne wissen möchten, ja, wie es eigentlich jetzt zu der Entscheidung für den ersten Lockdown gekommen ist, weil ja die rechtlichen Konsequenzen sich halt auf die Einschätzung vom RKI da stützen und die Multipolar hier sind der Meinung, dass dann wohl diese Sachen, was sie da meinen, wonach sie da gegangen sind, das waren irgendwie 3-4 Faktoren oder so, dass die nicht hinreichend geklärt werden oder so. Ich weiß noch nicht, ob diese Einschätzung stimmt. Also ich glaube, das kann man schon irgendwie herleiten, wenn sie da irgendwie sagen, das Gefahrenpotenzial und so. Ich meine, das kennt man ja auch eigentlich, also ich weiß nicht, ob das vergleichbar ist, aber im Gefahrenabwehrgesetz kann ja auch ein Polizist irgendwie, wenn du die Straße runtergehst, sagen so, nee, du darfst jetzt hier nicht die Straße runtergehen, du musst jetzt da und da lang oder so, wegen Gefahrenabwehr, oder die Leute dürfen dich auch einsperren, wenn du betrunken bist, wegen Gefahrenabwehr oder was weiß ich was. Also da gibt es schon viele Dinge, die man da irgendwie einfach mal entscheiden kann. Und ja, ich weiß jetzt nicht, ob das vergleichbar ist, aber ich denke mal schon, wenn sie jetzt irgendwie festgestellt haben, dass dieser Virus halt A, irgendwie ansteckend ist, schwere Verläufe haben kann und so, dass das dann auch reicht, um dann irgendwie zu sagen, so, wir müssen jetzt erstmal irgendwas machen, dann machen wir halt diesen Lockdown. Also beim ersten auf jeden Fall. Das habe ich aber auch nicht verstanden. Ich hatte ja gedacht, dass es tatsächlich um diese Liste geht, weil also einfach mal zu wissen, wer dabei ist, fände ich auch so. Ja, nee, das stand da aber schon auch drin. Das waren zwei Dinge. Und die wollten das halt wissen, wer da jetzt beteiligt war. Und die wollten halt dann aber im Endeffekt wissen, wie sie jetzt auf diese, also was jetzt diese Einschätzung zu diesen vier Dingen da irgendwie, was sie da gesagt bekommen haben, wie die jetzt zustande gekommen ist. Weil sie dann davon ausgehen, dass das halt überhaupt gar keine Berechtigung hätte oder so. Aber da bin ich mir halt nicht sicher, ob diese Einschätzung, die sie ja haben, ob die dann stimmt. Aber mag sein. Also es ist ja generell schön, dass sie sich jetzt damit befassen und Ich weiß auch nicht, warum die da nicht einfach sagen, da war der, der und der und hat sich da irgendwie drüber unterhalten oder jener starb und jener starb, weil die ja irgendwie auch wohl meinten, dass das wohl da irgendwie fluktuiert hat, also sich unterschiedliche Leute sich das von unterschiedlichen Blickwinkeln angucken, was man ja auch irgendwie erwarten kann. Ja. Also fand ich jetzt nicht so so. Ja, ich fand die Daten nur so insoweit irgendwie einigermaßen auch, wie soll man sagen, interessant, dass sie ja auch schon einige Treffen wohl Ende Januar hatten oder so, oder von Mitte Januar an schon. Nämlich ja, aber auch das hatten. Wieder, ich kann es halt... Oder der Bürger davon gar nichts wusste sozusagen. Ja, was heißt der Bürger von nichts wusste? Ich kann mich auch noch erinnern, dass hier in Spanien ursprünglich auch gesagt hat, es wäre nur eine Grippe. Und das würde mich halt interessieren, welche Einschätzung vom RKI dem zugrunde gelegen hat. Aber es kann ja auch sein, dass die da erstmal irgendwelche Leute da sitzen hatten, die meinten so, ja, wir müssen erstmal gucken oder dieses alte SARS war so, so und so oder keine Ahnung wie was. Oder irgendwas dann meinten. Das ist ja auch alles möglich, dass sich da die Einschätzung dann irgendwie geändert hat innerhalb von ein paar Wochen. Das auch, ja. Ja, scheint ja so gewesen zu sein. Ja, wie gesagt, ich fand nur das auch bemerkenswert, dass sie recht früh hat sich schon mal getroffen hatten. Hätte ich nicht gedacht, dass das auch so intensiv, dass sie gleich irgendwie 10 Treffen hatten in 15 Tagen oder so. Aber gut. Ja, aber ich meine, es war ja im Anrollen. Okay, so, wir haben das ja auch mitbekommen. Ja. Ne? Also wir hatten da ja, glaube ich, auch im 2019 schon drüber gesprochen, zum Ende hin. Dass halt dieses Virus da irgendwie aufgetreten ist. Und ja, und wir wussten ja auch nicht, was war. Und dann war ja auch diese Phase da, das war ja auch im Januar, wo sie dann da auch dieses Bayerischer Rundfunk pulst oder was das da war. Oder wie heißt dieses andere Ding, dieses Satire-Format von denen, ich glaube, das war das irgendwie, wo sie dann irgendwie meinten, ja, die AfD sagt jetzt wieder Grenzschließung, weil das ausländische Virus kommt und das ist ja wieder hier nur AfD-typisch und so und das braucht man auch gar nicht und ne, das war ja diese Geschichte. Also ja. Das wurde schon erwähnt, auch Anfang des Jahres schon, aber es hieß ja erstmal von wegen ruhig bleiben, das ist nicht so schlimm, da passiert ja, schon nichts. Das ist eine Verschwörungstheorie, was ja. Und ich kann mich da noch genau erinnern an diese Videos, die dann da geleakt worden sind von diesen ganzen Zitternden und so oder aus China und dieses Ding von wegen, wir bauen jetzt hier irgendwelche Krankenhäuser, was sie halt irgendwie meinten, was ja war eigentlich nur so, ja, so Komponenten, Containerbauten irgendwie waren. Ja. Und ja, also. Das weiß ich noch ganz genau. Das war halt schon relativ früh eigentlich. Ob die genug Personal hatten? Und das hat ja dann gedauert bis März halt eben, bis sie dann halt irgendwie meinten so, nee, das ist doch furchtbar und wir müssen jetzt hier erstmal alles dicht machen, ja. Und die Welle brechen. Nach den ersten Fällen. Nach diesen Skiurlaubsrückkehren und so. Frag doch mal den netten Schweizer nach den Lockerungen in der Schweiz und welche katastrophalen Folgen das hatte. Ist er noch da? Ja, der ist noch da. Ja, pff. Was soll ich jetzt dir da sagen, ohne dass ich Mist erzähle? Was darfst du ins Kino gehen und sitzen Leute dann mit Maske neben dir oder ohne? Ich glaube, ich habe mich da ehrlich gesagt nicht mehr so schlau gemacht. Ich glaube, ab Ende Monat fängt das zivile Leben hier wieder so ein bisschen an, so wie ich das mitbekommen habe. Also draußen darf man jetzt wieder im Restaurant sitzen und was essen. Masken sind aber, glaube ich, soweit ich mich erinnere, immer noch, sollte man immer noch haben. Die Homeoffice-Pflicht ist, glaube ich, schon wieder durch. Aber ja, es geht langsam. Es geht aber Termine langsam. Oder so braucht ihr jetzt nicht machen. Ne? Ich hatte Kollegen mit. Termine braucht ihr nicht machen. Ne? Ich hatte Kollegen, der meinte, er müsste einen Termin haben für einen Kinderspielplatz mit seinen Kindern. Nee, ich glaube nicht. Aber nee, also bei ja, uns. Ja, so viele hatten sie ja hier. Und in Österreich, glaube ich, auch. Termine und Freitesten. Ja, es kommt langsam, es braucht halt einfach Zeit. Also es ist nicht so wie hier, dass man nach 22 Uhr nicht raus darf. Nee, das, also wie gesagt, wir sind hier ja normal, das, sowas haben wir hier nicht von dem her. Aber das war, nein, das war hier nicht, kein Thema. Ja, wir haben ja jetzt in dem Sinne die geteilte Gesellschaft, die, ja, ich will da gar keinen Kommentar zu sagen. Ist schon ganz schön schlimm. Naja. Ja, und gut, dass ihr drumherum gekommen seid. Das hier ist auf jeden Fall ein ganz interessanter Thread und wahrscheinlich auch die anderen Folgen von ihm. Das ist Olaf Gersemann von der Welt, Ressortleiter Wirtschaft, glaube ich, wenn ich das mich richtig erinnere. Und der schaut sich hier halt so ein paar Prognosenmacher an und was die so von sich gegeben haben, was daraus geworden ist. Und dieses hier ist Folge 5, also es gab schon andere Folgen, ich will das jetzt auch gar nicht komplett durchackern. Das sind hier ganze 20 Einträge in diesem Thread, aber es ist auf jeden Fall eine Leseempfehlung, auch die anderen Folgen. Und die haben auch nicht alle so schlecht abgeschnitten, wie dieser Cornelius Römer, den er sich ja angeguckt hat, dem er hier Seriosität 1 Punkt von 5 gegeben hat, Treffsicherheit 2 von 5 und faule Ausredenfaktor 4 von 5. Ein paar von denen sind auch ganz gut abgeschnitten. Also es ist jetzt auch nicht so, dass hier der Herr Gersemann nur auf den Leuten rumhakt. Einfach nur, um zu sagen, so nach dem Motto, hier irgendwelche Leute behaupten irgendwas und ich mit meinem rückblickenden Wissen weiß es einfach besser. Ich fand das schon ganz fair. Deswegen Leseempfehlung. Ja, auf jeden Fall, wollte ich mir auch nochmal angeguckt haben. Ich hatte den auch gesehen und dachte mir noch, guckst du die anderen mal an? Haben wir auch ganz vergessen eigentlich. Ja, jetzt kommt die CO2-Abgabe für Zertifikate oder wie das heißt. Und einige Firmen können sich das irgendwie nicht so richtig leisten und müssen dann aber auch noch eine Strafe zahlen. Ich glaube von 100 Euro oder so aus etwa pro CO2-Tonne. Diese zusätzlich dann eben nicht, wo sie kein Zertifikat für haben. Und ja, dann versuchen die das natürlich einzutreiben, wenn sie so Strafen aussprechen. Und hier hat die Welt dann unter anderem berichtet von so einer Papierfabrik. Das war die Firma, die ich meinte vorhin, die eben alt eingesessen ist, irgendwie 180 Jahre alt oder sowas. Und 400 Mitarbeiter ungefähr. Die sind jetzt alle irgendwie arbeitslos und ja, zugemacht. Sicher nicht nur wegen der CO2-Abgabe hier. Aber jetzt dann eben im Nachhinein vom Insolvenzverwalter Geld haben zu wollen für CO2-Abgabe, das ist auch eine komische Vorstellung von der EU. Die muss das ja wohl eintreiben über so eine Stelle. Ja, auf jeden Fall haben sie ganz ordentliche Außenstände und ich weiß nicht genau, ob die Firmen das nicht einsehen oder ob sie vielleicht auch sagen, momentan ist leider nichts in der Kasse für sowas oder so. Also eine Verweigerung macht sich da so ein bisschen breit, habe ich den Eindruck. Muss man vielleicht im nächsten Jahr nochmal gucken, aber was sie vielleicht auch eingetrieben haben. Ah, das kann doch der Verbraucher mitzahlen. Das, ja, das wenn das irgendwie priorisiert, können sie das schon mal gerade nicht bezahlen, einige. Ja. Einfach vergesellschaften. Die paar Euro mehr fürs Benzin. Komm, es muss doch irgendwie gehen. Das ist jetzt die Schuld, die Kosten, ja. Die gerne gemacht, ja. Tja, da wird ganz schön viel rumgetrickst. Ich meine, vor allem nutzen das ja viele Länder auch als Subvention für ihre Firmen. Ja. Ich hatte das auch auf dem Radar. Wenn man sich die Studie allerdings mal anguckt, beziehungsweise diese Erhebung, dann kommt dabei raus, dass ich glaube 85 von 1200 Kraftwerken europaweit diese Abgaben einfach nicht geleistet haben, beziehungsweise die Zertifikate nicht abgeliefert haben, was ja das Abgabeziel quasi wäre. Bemerkenswert ist darunter nur Gibraltar, weil Gibraltar halt in so einer Sonderrolle ist, weil es nicht in Großbritannien liegt, aber halt noch an diesen Zertifikatehandel mit der EU angeschlossen ist und die haben einfach ja, sich daran nicht beteiligt. So. Und der Punkt ist der, dass da bis jetzt keine Sanktionen geflossen sind. Es wird einfach akzeptiert, dass es unterlaufen wird. Also es nimmt sowieso nur EU teil, oder wie? Ja, es geht nur um EU Kraftwerke in EU-Ländern. Hm? So, ich kann ja nochmal gucken. Also Gibraltar, 7 von 7 Kraftwerken haben nicht gemacht. Ansonsten, die größten Sünder wären Griechenland. Da hat jedes 20. Kraftwerk nichts bezahlt, beziehungsweise keine Zertifikate abgeliefert. Belgien auch stark dabei, Kroatien auch fast 2%. LVA, was ist LVA jetzt? Latvia, ja, wahrscheinlich, auch recht hoch dabei. Rumänien, ja. Und insgesamt 7,7 Milliarden nicht abgegebene Zertifikate und ja, das hätte Strafzahlungen, so berechnen sich halt die Strafzahlungen, die theoretisch nachgefordert werden könnten. Allerdings wären, wenn das Strafzahlungen wären, die genau in der Höhe sind von den Zertifikaten, die hätten abgegeben werden müssen, sind es ja keine wirklichen Strafzahlungen. Also ich weiß nicht so ganz genau, was der Plan hier ist. Auf jeden Fall wird alles teurer. Die Strafzahlungen sind schon deutlich höher als der eigentliche CO2-Preis oder was, ne? Ja. Also die 800 Millionen, die da im Gespräch sind, die entsprechen mehr oder weniger genau dem, was unterlaufen wurde. Das sagst du doch nur, weil du der CO2-Preis bist. Das ist richtig. Aber Small Preis ist Small Preis. Very Small Preis. Alles klar. Das war's schon wieder für heute. Ach was. Ja, guck an. Verteidigt die Freiheit und wie heißt das? Geht in den Wald. Geht in den Wald, genau. Ich vergesse es immer. Nach all den Jahren, Mabon hat immer noch. Ich will mir sowas nicht merken. Verteidigt den Wald und geht in die Freiheit. Und lasst euch nicht liberalisieren. Zerschmettert, wer euch gendern, wer euch gendern will. Fördert, was der Freiheit dient, zerschmettert, was ihr schadet. Nutzt eure Freiheiten, die ihr noch habt. Und die wiederkommen. Wir wissen ja nicht, vielleicht nächsten Sonntag habt ihr schon ein, zwei Freiheiten weniger. Wir werden es beobachten und werden euch informieren. Weniger. Noch weniger als meine Katze dann oder was, ne? Ja, Abi, hat es denn Spaß gemacht? Ja, es war eine große Ehre für mich als kleinen Schweizer da mal dabei zu sein. Ich fand das wirklich toll. Ja, aber uns, also ist ja immer schön, auch mal Einblicke von Orten zu hören, die ja nicht hier in unserem rot-grünen Wahnsinn liegen, sondern irgendwie, wo man das, den Eindruck hat, dass es noch ein bisschen gesitteter zugeht als hier. Ja, mir kannst du wiederkommen, wenn wir ein bisschen schwund hier in letzter Zeit, oder? Okay. Ja, er kommt sicher irgendwann wieder und der Russe, der ist halt nicht vorhersehbar, sag mal. Ja, danke, dass du gekommen bist. Und grüß das Matterhorn von mir. Werde ich machen. Matterhorn ist schon ein ganz schön deutsches Wort, finde ich. Aber ich habe es jetzt gelernt. Ist gut. Zwischen den Tagen und Black Schweiz. Lives Matterhorn, ja. Pro Kopf, Knickling. Du sollst nicht immer die Titel rausnehmen. Marxismus. Ja, ja, ja. Genau, und lest schäm dich und beschwert euch bei Judith, dass sie uns fremd geht. Lest Knicklicht und geht auf That Safe Space. Wenn man dumme Fehler macht, das muss drin sein. Na.